Eine Sache vorneweg, bei allen Filmen, die wir heute besprechen, reden wir natürlich nur über die offiziell lizenzierte deutsche FSK 16-Fassung und über keine andere. So, auf drei, ja? Eins, zwei, drei. I came to kick ass and chew bubblegum. Das wird nie funktionieren, das wird nie funktionieren. Okay, komm, 3, 2, 1. Okay, sag nochmal, we've come here. We've come here to kick ass and chew some bubblegum. Nein! We've come here to kick ass and chew some bubblegum. Nicht some, bubblegum ja. Nur. Okay. We've come here to kick ass and chew bubblegum. Okay. And we're all out of gum. Ja. Wow, das ist der Grund, warum wir nicht Kurt Russell sind, ey. Nee, eigentlich nicht. Ist ja gar nicht Kurt Russell. War ja gar nicht Kurt Russell. Nee, es ist Roddy Piper nochmal. Ja, aber er hätte auch Kurt Russell sein können, oder? Nein, hätte er. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ist für mich, damit sind wir mittendrin. Ja. Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten... Nein, das ist doch nicht echt der Anfang, oder? Doch, das ist der Anfang. Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin der peinliche Simon. Ich bin der noch peinliche Daniel. Und wir sind heute zusammengekommen, wie ihr unschwer vielleicht gehört habt, um uns nochmal einem Kopfkino-Podcast zu ergeben. Was haben wir denn alles für Themen gehabt im Kopfkino bisher? Horrorfilme haben wir ausführlich besprochen. Wir hatten Schwarzenegger, Quentin Tarantino. Quentin. Ja, der Zehenlutscher hier. Ja. Hatten wir. Der holle Zehenlutscher. Hatten wir direkt zu Beginn, als wir die erste Folge offiziell Plauschangriff genannt haben. Was ich mir heute dann aber mit dem Podcast, der endlich mal erfülle, war was ich seit Urzeiten schon mal angedacht habe. Es war einer der wenigen Casts, wo ich, bevor ich überhaupt angefangen habe, das hier zu machen, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne mal machen. Ich würde gerne mal Metroid machen. Und ich würde gerne mal, wenn wir über Filme quatschen, über einen der Regisseure sprechen, der, sagen wir, meine Karriere als Filmeschauer in den 80ern und 90ern maßgeblich beteiligt hat und sehr, sehr viele von meinen echt Lieblingsfilmen aus der Ära gemacht hat. Nämlich John Carpenter. Ein Mann, den komisch, also Leute wie, ich kenne viele Leute, ich fange anders an, ich kenne viele Leute, die jetzt nicht so in Filmen drin sind wie wir oder ihr seid ja teilweise noch krasser als ich. Naja, Und diese Leute wissen mit dem Namen überhaupt nichts anzufangen, kennen dann aber, wenn man mal so aus der Filmografie zitiert, sehr viele von den Filmen, was ja auch klar ist, weil da ist ja auch Popkultur einfach drunter. Gerade in der 80er, 90er und so. Und spätestens, wenn er die Musik irgendwie mal... Das auch. Ich meine, ähnlich wie Daniel, wo wir im Schwarzenegger-Cast drüber gequatscht haben, ich glaube, wir, da wir aus einem ähnlichen Alter oder Altersgruppe dann da sind, wir sind mit dem Fernsehen, mit den Videotheken der 80er, 90er aufgewachsen. Und was der Vater mit nach Hause gebracht hat, so war es bei mir. Ja, genau. Bei mir war es dann der Opa und dann, ja doch, auch der Vater. Gott, du musstest die alten Filme deines Opas aufgucken. Nein, mein Opa war cool. Mein Opa hat mir damals als ersten Film aus der Bibliothek Taro der Drachenjunge mitgebracht. Das fand ich sehr geil. Also Anime irgendwie über so einen kleinen Jungen, der seine Mutter sucht irgendwie und sich dann irgendwie so Drachen stemmen muss und super gut. Okay. Ja, aber das heißt, dein Opa hatte was zu kompensieren. Hier, ich liebe dich, Junge, ich drücke es durch Filme aus. Immerhin. Mein Opa hatte einen Videorekorder neu als einziger und hatte gesagt, um dem kleinen Bub kannst du jetzt mal hier einen Film mitbringen. Ja, die Sache ist es aber natürlich, als Kinder der 80er und 90er, John Carpenter hat viele Filme gemacht, die eher ins, sagen wir ein bisschen ins Fantastische und auch ins Horror-Genre, oft. Also ich habe ihn damals sehr oft mit diesem assoziiert und das waren eben Filme, die dann, sagen wir mal, spät nachts auf ProSieben liefen, an einem Samstag oder so, ne? Wo ich mal hinsetze und dann siehst du in der TV-Spielfilm, der sieht ja interessant aus, ne? Dann kreuze ich den mal an, schaue ich mir mal an und dann guckst du den an und merkst nachher, oh, das ist ja von John Carpenter. Also sowas bei mir des Öfteren. Okay, dann muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen früher eingestiegen, weil ich könnte mich jetzt bewusst an die Carpenter-Filme, die ich damals als erstes gesehen habe, nicht erinnern, dass die irgendwann zu meiner wirklich, zu der Phase auch im Fernsehen schon gelaufen sind. Ich glaube, da gab es noch nicht mal ProSieben. Echt? Da, ja. hast du ProSieben gibt es seit 87, 88 oder so? Ja. Also ProSieben war jetzt symptomatisch für mich. Also ich assoziiere sehr viel Carpenter mit dem Fernsehen gucken. Mehr als aus der Videothek. Also du, ich bin der Videotheken-Carpenter. Ich auch. Ich bin dann der echte Videotheken-Carpenter. Ich hatte aber auch keine Schüssel. Meine Eltern haben sowas immer verflucht. Es gab nur die drei Programme und da lief sowas dann vielleicht mal sehr versteckt. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe das Ding mal gesehen. Im Fernsehen auch. Mhm. Da war ich dann auch noch recht jung das und habe mega Schiss gehabt. Ja. Und das war mit Sicherheit schon die geschnittene Version. Ja, ja, ja. Weil ganz sicher haben die damals nicht die Originalversion gezeigt. Das war einer der Filme, das hatte ich im ersten Horror-Podcast ausgeführt, zählt heute zu einem meiner Lieblingsfilme. Ich hatte damals so viel Schiss, den zu gucken. Das ging gar nicht. Ähnlich wie bei Poltergeist. Ich habe mir nie Hosen gemacht, bevor ich den eher geschaut hätte. Aber Poltergeist ist heute... Poltergeist ist heute lachhaft, ein bisschen heute, lachhaft. Ich muss den für Alan Wake, habe ich mir den nochmal angeguckt. Und naja, es ist es ist nicht, ich kack mir in die Hose gruselig mehr für jemanden, der schon einiges gesehen hat. Ich muss sagen, ich finde nach wie vor diese Flashbacks von der Mutter oder diese Vision von der Mutter im zweiten Teil, wo sie von dem Priester in der Höhle da irgendwie visioniert, finde ich an den zweiten, nach wie vor großartig. An den zweiten denke ich auch gar nicht. Ich denke an den ersten. Ja, gut, nicht aber der zweite hat doch viel mehr Action gehabt. Der war doch geil mit dem Indianerfriedhof, wo die Skelette rauskommen und so. Okay, und der Baum. Okay, der Baum. Ja. Okay, das ist, aber da hängen wir nachher den, wo wir über die zwei Filme, die Tobi Hooper gut gemacht hat, dann reden. Podcast. Der dann dazu kommt. Also zurück zu Carpenter. Carpenter hat für mein Empfinden damals, wenn ich dann realisiert habe, dass es Filme von Carpenter gewesen sind, eher was gemacht, was ins, wie gesagt, fantastische, Science-Fiction-Horror-mäßige eher gegangen ist. Und fantastisch meine ich jetzt nicht dann klassisch Fantasy-Ritter und Rüstung, sondern so übernatürliche Sachen. So Dystopien war auch jeden Fall ja, auch immer dabei, so ein bisschen Sci-Fi-Kram und immer ein bisschen schräg auch. Gerne auch mal ein Buch verfilmt. Also er ist schon einer, dessen Filme oft auf ein Buch oder irgendwas in der Art zurückgehen. Ja, einer der wirklich sehr variablen Regisseure eben, wo du den nicht wirklich festnageln konntest. Der hatte zwar, okay, klar, viele würden sagen, Horror kann er sehr gut machen, aber nimm mal einen aktuellen Regisseur, jetzt nicht, dass ich ihn genau gleichstellen will mit John Carpenter, so jemand wie Danny Boyle, der sich sehr, sehr in vielen Genres herumbewegt und viel ausprobiert. Ne? Von Komödie auf Horror, auf Science-Fiction und so weiter. Und ein Carpenter hat eben, auch wenn er viel Horror und fantastisches Zeug gemacht hat, auch mal wirklich anderes Zeug probiert und Filme gemacht, wo ich jetzt in der Recherche vor dem Cast nochmal gesehen habe, scheiße, der war von ihm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, manche Filme erkennt man auch nicht direkt. Aber naja, ich weiß nicht. Also sein erster war ein Science-Fiction-Film und sein zweiter Film danach, das war eigentlich nur ein reinrasiger Action-Film. Ja? Also ich meine, und dann kam der Slasher. Also ich weiß nicht, also ja, ich würde ihn sogar durchaus mit einem wie Boyle vergleichen, beziehungsweise Boyle orientiert sich wahrscheinlich auch an genau solchen Leuten, weil wer genauso zum Beispiel auch war, ist Wes Craven, was der halt auch man kennt natürlich, klar, Nightmare und man denkt und jetzt Scream halt auch noch, ja, und man weiß, okay, der Typ ist halt der Horror-Typ und Slasher-Typ und Schreiner-Teenies-Typ und was weiß ich noch für ein Typ. Und aber der hat halt auch Romanzen und all so einen Scheiß gemacht, ja, und wirklich die echt breite Palette abgedeckt, ja. Und Carpenter war genauso. Ich meine, klar, jetzt nicht vielleicht zu Beginn, aber es war halt wirklich ein Science-Fiction-Film, mit dem er angefangen hat. Und dann kam halt wirklich dieser Assault on Precinct 13 und das ist ein reinrasiger Action-Film, ja. Also ich meine, oder beziehungsweise ein moderner Western fast sogar noch, ja. Also. Ja, es ist sehr viel. Darüber reden wir gleich, wenn wir dort angekommen sind. Ich würde sagen, ich erzähle nochmal kurz hier, damit ein paar Eckdaten über Carpenter, damit wir das auch alle festmachen. Und geboren, 16. Januar 1948, ist also mittlerweile schon im betagteren Alter, aber dadurch auch fällt gleich in das Kinoschaffende oder in das Alter der kinoschaffenden Menschen der 80er, 70er, 80er, 90er. Ist jemand, der von der Pike auf als Filmfan quasi sich alle Skills, sagen wir mal, angeeignet hat. So wie so eine eierlegende Wollmilch Filmproduktionssau. Ne? Er hat irgendwie Regie führen, mit Drehbuch schreiben, absolut alles, ja. Mit bereits 8 Jahren, glaube ich, dank einer Kamera, die er von seinem Vater bekommen hat. Und auch der Leidenschaft für Musik, die er von seinem Vater geerbt hat. Also wurde ihm schon ziemlich früh, glaube ich, mit auf den Weg gegeben. Genau, sein Vater war Professor für Musik, muss ich hier gerade nochmal in meinem schlauen Dokument feststellen. Also da ist wahrscheinlich ihm das schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Jedenfalls er war im Haus viel mit Musik konfrontiert, mit der Liebe zum Film, die dann gewachsen ist. Also er war Fans vieler der 40er, 50er Jahre Sci-Fi-Filme. Hier Forbidden Planet, ja, ein ganz, ganz großer Klassiker, damals mit Leslie Nielsen und Robby der Roboter, oder wie hieß der? Robby der Roboter. Ich kann mich nur noch an diesen komischen... Der Roboter. Aber ich kann mich... Also die einzige Szene, an die ich mich erinnern kann, ist dieser komische Riese in diesem komischen Lasergitternetz oder was das da ist. den sie da irgendwann stellen. Keine Ahnung, das ist so ein Bild, das ich von dem Film noch aus dem Kopf habe. Ich habe kein Bild im Kopf. Also Carpenter war von Kindesbeinen an prädestiniert, sagen wir mal, irgendwas in Richtung Film zu probieren und hat sich eben viele Skills angeeignet, wie Musik, wie Schreiben, Regie führen und so weiter und so fort, was er natürlich auch in Richtung Studium dann dort gemacht hat. Was ich nicht gewusst habe hier, er war, bevor er eigentlich mit dem Film angefangen hat, sogar, also bevor er richtig eingestiegen ist, beteiligt an einem Kurzfilm, der den Oscar gewonnen hat. 1970, The Resurrection of Bronco Billy. Die Wiedergeburt von Bronco Billy. Den habe ich schon gehört. Ja, er hat dort mit am Drehbuch geschrieben, hat den Schnitt gemacht und die Musik komponiert. Der hat 1970 den besten, oder besser gesagt den Oscar bekommen für den besten real gedrehten Kurzfilm. Das ist natürlich ein ordentlicher Einstieg. Also so ins Business kann man nicht viel falsch machen danach. Genau, da kann man eigentlich gute Credentials sozusagen, ja, wenn man sich da schon mal an so Sachen wie Schnitt, Musik und Drehbuch halt auch noch an allem beteiligt ist, was den Film wahrscheinlich so gut macht. Ja, ist krass. Vor allem, ich finde es geil, wenn Regisseure wirklich auch noch ein anderes Fachgebiet haben, wie in diesem Fall jetzt vielleicht die Musik und noch ein paar andere Ecken, auch Drehbuchautoren so. Kevin Smith finde ich auch super, dass er eben die Dialoge schreibt und sich sehr darin vertieft, aber auch Regie führen kann. Oder auch hier James Cameron, der diese technische Seite total versteht, ja, und deswegen die Technik immer voranbringt, aber gleichzeitig auch geile Regie macht. Oder so, ich finde das irgendwie sehr angenehm, weil, ja, auch bei Stefan Raab ist jetzt ein ganz anderer Name, aber da ist dieses halt ein Bonus, ja. Der Bonus ist wirklich sehr, sehr viel, was wir mitnehmen, weil du hast damit automatisch Verständnis für die anderen Bereiche, die zusammenkommen, wenn du jemanden hast, der nur Regie führt. Wir, nicht, dass wir das auf dem Niveau und so weiter machen, aber wir als Fernsehschaffende müssen natürlich auch in allen Bereichen irgendwas ein bisschen was von können oder ein bisschen was von Ahnung haben mit Texte schreiben, Dialoge schreiben, Schnitt mitmachen, Musik, nicht komponieren, aber raussuchen und so weiter und so fort. Und ich finde das Wissen... Wir sind alle kleine John Carpenters. Ja, wahrscheinlich aber so 0,005% eines John Carpenters, des rechten Cs von John Carpenter. Ja, aber er war ja in den Staaten jetzt ja auch nicht so super erfolgreich, sag ich mal, vor allem am Anfang auch. Waren ja auch eine Menge Flops, die sich erst später dann als gut rausgestellt haben dabei, oder? Also waren da nicht Sachen, die sich... also zum Beispiel hier das Ding lief doch fürchterlich. Ja, aber ja, das ist eine der wenigen Sachen. Ja, und schon, das Ding war ja auch viel später. Aber er gilt ja heute auch nicht als der, oder? Nee, er hat vor das Ding aber sehr, sehr viel mehr gemacht. Also es war halt, Halloween war sein dritter Film und Halloween war lange, lange Zeit der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten. Na gut, okay, das ist natürlich schon ein Haus. Hat irgendwie Produktionskosten von $300,000, glaube ich, 75 Millionen weltweit gemacht. Und das musst du halt dann auch erstmal hinkriegen. So. Na, also ich wollte das gar nicht schmälern. Ich beziehe mich nur auch auf Sachen, die er selbst gesagt hat, so, weil er meinte mal wirklich, er ist ja, war schon recht früh, so in den 80ern, schon sehr, sehr Hollywood-kritisch nach seinen ersten Erfolgen und hat da immer ein bisschen auch gemeckert, was für ein gemeiner, fieser Ort Hollywood ist. Und er meinte dann irgendwann später wirklich in einem Interview, also er wird in Frankreich wie ein Autor, in Deutschland wie ein Filmemacher und in den USA wie ein Penner behandelt. Und hat das wirklich, ich habe das in verschiedenen Variationen in Interviews gelesen. Also war, ist er, glaube ich, ja, hat so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu seiner Art. Das Ding ist halt, ich meine, du machst einen Film wie Halloween, ja, der da einschlägt wie eine Bombe. Klar, was erwarten die Leute von dir als nächstes? Noch ein Film, der einschlägt wie eine Bombe. Und wenn der dann halt nicht so einschlägt, ja, dann, ja. Aber dafür, dass die alle so, die können ja gar nicht alle so einschlagen, weil er auch so viele davon gemacht hat, weil es, glaube ich, so die Regisseure, bei denen jeder Film einschlägt wie eine Bombe, die lassen sich, glaube ich, zwischenzeitlich auch mehr Zeit wie ein Quentin Tarantino oder so. Ja, aber ich meine... Der hat ja teilweise jedes Jahr einen Film gemacht. Aber da kann doch nicht jedes Mal, weißt du, der beste Film drin sein. Ich glaube auch, das Ding ist ja, das liegt ja nicht an Carpenter. Ich glaube, Carpenter ist ja noch einer von diesen Leuten, wie jetzt auch zum Beispiel ein Romero. Ja, die wollen einfach Filme, oder die wollten einfach Filme machen. Die haben Bock drauf. Die haben Bock. Ja, und die wollten, die haben ja gar nicht den Riesenerfolg. Ich glaube nicht, dass Carpenter so den Riesenerfolg angepeilt hat. Er hat einfach nur gedacht, ey, ich will das machen. Ja, und ich will mich da irgendwie in der ganzen Geschichte so ein bisschen verwirklichen, wie ich es halt kann und das wahrscheinlich den größtmöglichen Effekt da rausziehen. Wahrscheinlich das Talent, was du als Hollywood-Regisseur auch haben musst, ist, deine Vision durchzudrücken, ohne dass die kaputt gemacht wird von allen dann dort, was dort eben für viele Sachen ineinander greifen, damit du überhaupt ein vernünftiges Budget bekommst, um einen Film zu machen. Ich glaube, das ist auch einer der Hintergründe, warum Carpenter auch viel bewerkstelligen konnte. Das kann man vielleicht auch analog zu einem Robert Rodriguez setzen. Er produziert kostengünstig oder sozusagen. Ne? Von dem Geld, von den Mitteln, die er bekommt, erstellt er irgendetwas, was nach wesentlich mehr ausschaut. Da kommen wir später bei der Klapperschlange nochmal drauf. Da kommen wir bei der Klapperschlange und bei einigen Sachen drauf. Also was der sich für Kniffe überlegt hat, die dann einfach echt gut dann gewirkt haben. Carpenter 1970 hat er eben den, war in einem Oscar-prämierten Projekt dann beteiligt. Der erste Film, den, oder den man als, als quasi Debütfilm von Carpenter bezeichnen könnte, wäre 1974 Dark Star, genannt auf Deutsch, ich glaube, Finsterer Stern. Yeah. Das ist doch mal ein Name. Aus dem Jahr 74, was aber eigentlich ein Film war, der nicht aus dem Jahr 74 stammt, sondern ursprünglich war Dark Star ein Kurzfilmprojekt, das Carpenter zusammen... Eine Studentenarbeit zusammen, also für geschätzte Produktionskosten $60,000 hergestellt, ein Science-Fiction, 45-minütiger Science-Fiction-Film, wo Carpenter sehr, sehr viele Parts übernommen hat, von Regie, Schnitt, Musikproduktion, Drehbuch zusammengeschrieben übrigens mit Dan O'Bannon, einer, der quasi maßgeblich beteiligt war an der Produktion des ersten Alien-Films damals und auch für George Lucas an Star Wars, glaube ich, an den Effekten dann mitgemischt hat, wofür Darkstar zum Beispiel eine Vorlage gewesen ist, also wo George Lucas gesehen hat, oh, das sieht ja interessant aus, der hat die interessanten Effekte gemacht, holen wir den mal zu uns. Darkstar wurde 1974 dann aufgebläht sozusagen zu einem realen Film und gilt heute quasi als der Debütfilm von Carpenter. Darkstar, kannst du ein bisschen was drüber erzählen, Daniel? Oh, ich weiß. Fällt dir da überhaupt noch was ein, worum es geht? Es geht um ein Raumschiff im All mit irgendwie... Wo auch sonst? Ja. Es geht um ein Raumschiff ja, die halt unter der Erde. Die Lampe, ich meine, die ist halt nicht irgendwo auf dem Planeten, sondern die schwebt halt ja, irgendwie, das Ding schwebt halt irgendwie frei im Raum rum. Und die Jungs, die auf dem Ding sind, die sind halt irgendwie alle ziemlich fertig. Man könnte halt auch meinen, die sind halt dauerbekifft. Mhm. Und Hippies in Space fast schon, ne? Und die kriegen halt irgendwann so ein paar Probleme, unter anderem, weil es Toilettenpapier alle ist, das weiß ich noch. Genau, das Toilettenpapier ist alle. Ja, menschliche Probleme noch. Und weil halt eine Bombe an Bord anfängt, ein Bewusstsein zu entwickeln und selbständig zu denken. Und dann sich ich hab doch gesagt, wir sollen sie nicht mitnehmen. Die war mir schon suspekt, als wir losgeflogen sind. Die hat doch ihre Tage. Ja, und die stellt dann quasi so die ganze Aufgabe irgendwie in Frage, ja, weswegen die da überhaupt im All rumcruisen. Und, das hat ja fast ein bisschen, hat nichts von Hell oder ja, von Moon oder nee, so. Ich weiß nicht, ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Und dann gibt's halt noch so eine komische, so eine runde, rote Kugel, die halt die Besatzung dann irgendwie alienartig anfällt. Ich habe den Film, glaube ich, bewusst nie wirklich geguckt damals, als er gelaufen ist. Ich habe mich jetzt noch mal kurz, ich habe jetzt kurz in Vorbereitung hier reingeschaut in den Film. Diese große rote Kugel, die du erwähnt hast, die war bei einer Szene, wo ich mich wirklich scheckig gedacht habe. Ne? Da ist einer der Raumfahrer, der nimmt so einen Besen und haut auf diese Kugel dort ein. Ja? Haut da drauf ein. Man sieht eigentlich, es ist ein Ballon. Es ist so ein Wasserballon, eben, den du eigentlich am Strand hast. Und das Beste ist, die Kugel greift sich dann den Besen und verhaut den Astronauten. Das ist doch schön, das ist doch, das ist großartig. Und dann gibt es diese geile Szene in dem Aufzugschacht. Ja. Von der Jay, glaube ich, letztens auch noch erzählt stimmt, hatte. Ja. Stimmt, ja. Die ist wirklich gut gemacht, ja. Also da muss man eigentlich. Ah, ich erinnere mich. Ja, für uns als jetzt auch mal irgendwie. Ja, genau, solchen, da kann man sich Tipps hoffentlich holen, auch mal Perspektive spielenden oder machenden irgendwie Leuten. Das ist echt gut geschnitten und gut gemacht. So. Ich meine, und das mit den einfachsten Mitteln. Die haben einfach nur die Kamera halt quasi andersrum gelegt. Genau. Also man sieht einen Aufzugsschacht und einen Aufzug, der quasi hochkommt. Und, aber ja, und diese Kugel, die halt auch irgendwie hochrollt scheinbar. Also das ist so... Genau, und Perspektive ist so gedreht. Eigentlich hat sich ein Typ nur auf den Boden hingelegt und ist nach vorne gekrallt. Aber dadurch durch die Perspektivenverlagerung. Und dieser Aufzug war, glaube ich, dann ein Teil, das an einem Gabelstapler oder so montiert war, was einfach nach vorne und hinten gefahren wurde. Und schon sah es aus, als ob eine Kamera von oben einen Fahrstuhl einfängt, der hoch und runter fährt. Batman. Aber guck mal, auf die Ideen musste kommen halt. Ne? Ja, intelligentes Einsetzen von billigen, da kommen wir wirklich bei den Klappersteinen auch, es gibt so viele Beispiele. Das ist einfach, ja, so jemand ist natürlich auch sehr begehrt, der aus dem Budget alles rauskratzen kann. Für 60.000 kriegst du heute nicht mehr das Catering für die Leute, weißt du, so, es ist einfach, aber dieser Ballon, ganz kurz, dieser Ballon, ich hab den Film jetzt nicht gesehen, aber ich habe Nummer 6 gesehen oder hier The Prisoner. Ja, da gibt's auch diese blöden Ballons, die immer verfolgen, wenn sie von der Insel. Und dann gibt's immer diese Szene, wo sie so auf wie in The Fog wahrscheinlich so eingeklumpt werden von diesem Ballon. War das so ein Ballon? So ein Was Ballon. Was hatten die mit Ballons damals? Ja, ich die ultimative Waffe. Die konnten, glaube ich, Haut am ehesten darstellen. Ein bisschen, ja. Also schau dir mal die vielen Science-Fiction-Filme aus den 50er, 60ern an. Da sind es eben irgendwelche Blobs aus Ballons, die noch mit Schleim da übergegossen werden, da nochmal ein Auge drauf und das ist das Grauen auf der Alien, wo lauter dann Frauen mit hochgesteckten Turmfrisuren schreien. Riesengroße Ameisen oder Spinnen halt. Ne? Oh, mein Lieblingsmonster Von immer noch, cooler, jemand in einem Bärenkostüm und hat einen Taucherhelm angehabt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber das ist so mein Lieblingsmonster aus der Ära noch, aus den Mystery Science Theater Zeiten. Ich bin Raumbär und ich brauche einen Taucherhelm, damit man das Gesicht des Schauspielers nicht erkennen kann. Sehr gut. Nee, aber, so wie du die Geschichte ausgeführt hast, also wenn man bedenkt, der Film aus dem Jahr 1970 gestammt, mit der Art, die Geschichte, wie dort erzählt wird, dass da quasi eine Bombe ein Bewusstsein lebt, klingt ein bisschen hier Hommage an Schweine im Weltall, wollte ich schon sagen. 2001 von Stanley Kubrick, das war ja 68, wenn ich mich nicht komplett irre. Also das merkt man natürlich nicht, wenn man sich heute mal eine HD-Fassung davon anguckt, wie teilweise zeitlos das ein bisschen ausschaut, ne, mit diesem ganzen Space-Teil. Aber so nah dran, wie es gewesen ist, natürlich eine Hommage an 2001, an Kubrick. Was aber natürlich mit der Art, wie Carpenter dann Filme macht, ein bisschen schelmischer fast schon, ne, das Low Budget eben dazu benutzt, um dem Film ein gewisses Gefühl zu geben. Und natürlich 70 auch Hippies im Weltall. Ja, ist gut, ja klar. Sie waren jung und sie waren Hippies. Also, ja, natürlich. Warum nicht, ja? So. Warum nicht? Oh, ich habe eine gute Idee. Der Ballon nimmt den Besen und haut ihn kaputt. Haha, voll die Kapitalismuskritik oder was weiß ich. Gegen die Herrschaftsklasse. Ja, da war sicher ganz viel politische Kritik. Aber drin. Ich wette, ihr würdet genau so einen Gag auch machen. Ja, natürlich. Haben wir schon so einen Gag gemacht, ja? Ja, Hauen das und Pappe, sag ich dazu. Hauen und Pappe, ja, genau. Sagt schon alles. Aber das John Carpenter hat sich wenigstens weiterentwickelt. Ja. Wir stecken immer noch im ersten Film fest. Der wird irgendwann fertig, 2017. 2017, ja. Mindestens. Dark Star für $60,000 dann sozusagen fertiggestellt, zu einem vollwertigen Film aufgebildet, 74 mittlerweile als Director's Cut, DVD und so weiter erhältlich, hat vielen Leuten in Hollywood dann aufgezeigt, oh, dieser Carpenter, das wäre vielleicht mal einer, mit dem wir was anstellen können, der produziert kostengünstig, das sieht man in Produkten, aber nicht zu 100% an, wie kostengünstig produziert werden. Deshalb hat er die Chance bekommen, dank Darkstar, seinen ersten, in Anführungsstrichen, richtigen Film, ich glaube, so würde er es dann bezeichnen, seine erste Produktionsarbeit, die dann wirklich auch auf einem Schedule dann funktioniert, 1976 zu machen. Das war Anschlag bei Nacht auf Deutsch, Assault on Precinct 13. Der hierzulande bekannt war nur als das Ende. Das Spoilersau. Ja, aber auch echt. Es hat ein Ende. Nein, er hieß das Ende. Hier. Doch. Da ist noch der alte Titel. Daniel hat seine DVD mitgebracht. Assault, Anschlag bei Nacht. Wie ist Ausschlag bei Nacht. Ausschlag bei Nacht, ja. Oh ja. Gott. Stell dir vor, wie er aufwacht. Oh mein Gott. Ja. Ausschlag bei Nacht. Mein ganz berührter, ich sag immer dann, anstatt mach mal einen Aufsager, mach mal einen Aufsauger. Das ist auch hier der Aufschlag bei Nacht, der Tennisfilm. Also, das Ende. Der Tennisfilm. Das wäre auch gut. Aufschlag bei Nacht. Björn Borg spielt im Flutlicht. Das Ende. Also, DVD, oh, das ist eine Doppel-DVD-Fassung, ne? Noch ja, mit einer Reportage ist die, noch mit ist die dazu. Die wieder aufgelegte, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, weil sie ungeschnitten ist und halt auch die Doku beinhaltet. Okay, ich lese einmal kurz, weil solche Klappentexte finde ich immer interessant, wie die das versuchen zusammenzufassen. Wenn es doch der alte offensichtlich, also ich weiß nicht. Ja, wenn es ein neues ist, ist er bestimmt doof. Ja, der neue ist bestimmt angepasst. Gucken wir mal, der neue liest sich wahrscheinlich so. Nicht alles ist so gut wie seine Wurfsterne pfeifen das Kosakenlied. In geheime Mission 2. Geheime Mission 2. Okay, also, Anschlag bei Nacht. Eine Polizeistation in einem heruntergekommenen Bezirk von L.A. soll geräumt werden. Nice. Die meisten Cops sind bereits verschwunden, die Telefone gekappt und nur eine Notbesetzung hält die Stellung. Da tauchen erst ein Transport mit drei verurteilten Mördern und dann der Vater eines ermordeten Mädchens auf. Mhm. Letzterer hat kurz zuvor an den Tätern blutige Rache geübt und befindet sich jetzt auf der Flucht vor einer bestens bewaffneten Street Gang. Wie eine Partisanenarmee belagert diese die Polizeistation und zwingt die Eingeschlossenen zu einer mörderischen Schlacht. Hört sich nicht ganz so. Nee, also, es ist auch der Effekt, das hat der Praktikant nochmal geschrieben, der die DVD zusammengebaut hat. Auf jeden Fall hier Vertrieb oder was weiß ich. Im Grunde, wenn man aber nicht eingeschlafen ist bei dieser Beschreibung dort, drückt das schon mal aus, was die Grundlage des Films ist. Sozusagen so eine, ich glaube, du würdest auf Englisch sagen, Siege ist ein Movie. Das ist so Siege, Belagerung. Eine Belagerung. Es gilt, glaube ich, als offiziell als, ich glaube, das hat Carpenter auch mal gesagt, Hommage an seine, an die großen Western-Klassiker von Arno Dazumal, Rio Bravo. Sowas. Führ das mal ein bisschen aus, Daniel. Also es ist eine Belagerung in diesem Film. Aber Polizeistation. Die Belagerung entwickelt sich erst so ab der Hälfte des Films eigentlich. Also zumindest, ich muss sagen, das ist mein erster Carpenter gewesen, ja, den ich gesehen habe in einem Alter, als ich noch überhaupt nicht hätte sehen dürfen. Natürlich. Aber der Titel einfach nur Das Ende war, ich fand ihn zu geil. Also ein Film, der Das Ende heißt, ja. Ich meine, was kannst du von so einem Film erwarten? Und allein dieser Titel, der hat für mich schon, da muss man den Deutschen leider auch echt mal, für mich, sag ich mal, echt Respekt zollen, weil das war für mich, das muss ein geiler Film sein. Das muss auf jeden Fall ein harter Film sein. Das muss einer von den Filmen sein, die ich nicht sehen darf, und das auch mit Recht. Mhm. Ja, und ich gucke diesen den Film. Den muss ich sehen. Und ich sehe diesen Titel, wo am Anfang heißt ja, dass die Gangs irgendwie sich zum Aufruf oder beziehungsweise vermehrt irgendwie durch die Straßen ziehen und irgendwie den Krieg erklärt haben nach irgendeinem Zwischenfall mit Polizisten. Mhm. Was parallel dazu irgendwie geschnitten gezeigt wird, indem halt irgendwie nur so ein paar Gangjungs irgendwie durch so einen Gang gehen und von mehreren Schrotflinten irgendwie zusammengeschossen werden. Mhm. Ja, und das auch auf ziemlich harte und robuste Weise, ja, also blutige Weise. Das sind Sachen, die speziell in den Augen und mit dem Hirn eines Kindes, eines Jugendlichen dann wirklich komplett anders wirken. Ja. Wir haben es im Schwarzenegger-Cast drüber geredet, diese Szene mit Schwarzenegger in Terminator 1 in der Polizeistation. Ja. Ist auch etwas, wo es super heftig hat, auf mich damals gewirkt. Ja, genau das, die hatten, also da war man auch so, wo man sagte, ey, oh, nicht geil oder sowas, sondern Man hat zusammengezuckt. Also das war so respektvolles irgendwie Ängstigen oder respektvolle, ja, vor der Gewalt, die da gezeigt wurde und dann auch in dem entsprechenden Look irgendwie, also mit der entsprechenden Grafik. So. Es war ungeschönt da, wo es dann gepasst hat. Na, das hast du, glaube ich, nicht in vielen Filmen, die du besonders als Jugendlicher damals zu sehen bekommen hast. Ja, ich meine, kurz darauf folgt dann halt, folgt halt diese Szene. Da hocken die Gangmitglieder alle in ihrer Zentrale quasi und schneiden sich halt alle in die Hand oder in den Arm oder sonst irgendwas und lassen das Blut halt in die Schüssel tropfen. Ja. So. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das muss ein absolut krasser Streifen sein. Ja? Also ich meine, was sind das für Jungs? Ja, ehrlich, ich meine, klar, du hast schon mal so Gangs gesehen oder so, aber nicht sowas. Ja? Das ist vielleicht irgendwie... Habe ich auch schon so ein bisschen Übernatürliches mit reingedacht. Mhm, ja. Ich meine, so vielleicht, ja... Was können wir? Vielleicht beschwören sie Manitou? Und ja, oder irgendwie, die sind von irgendwas befallen, irgendwie von irgendeiner Seuche oder sonst irgendwas. Also kann ja alles möglich sein, ja. So, Simon, jetzt will ich dich kurz einmal ausreden. Nein, ich wollte nur einwerfen, als ihr drüber geredet habt, wie hart er ist, dass er ja auch bis März 2005 quasi indiziert war. Genau. Das wusste ich damals aber noch nicht. Nein, das wusste ich damals noch nicht. Das wusste ich auch nicht, dass er so lange indiziert war. Ich habe das erst später, weil ich habe den Film gesehen und da habe ich, das war noch so die Aufsaugphase, ja, wo man halt so wirklich noch nicht so wirklich kategorisiert für sich oder beziehungsweise wo man einfach rein was kommt. Ja, genau. Einfach fressen. Ja. Erstmal alles fressen. Ja. Erstmal alles und dann vielleicht irgendwann mal verarbeiten. So, ja, ja. Aber, und erstmal reflektieren mit den ganzen Kids dann. Ja, wenn es im Fernsehen gelaufen ist, reden alle Kids dann nachher, weil sie ihn geguckt haben, auf dem Schulhof miteinander drüber. Ja, aber das waren so hier, ich weiß nicht, wie es bei euch, aber bei uns war, das war, wir hatten so eine Art Subkultur von Filme, die wir eigentlich gar nicht sehen dürfen, unter der Hand weiterreichen, so, ja. Also das ist natürlich jeder. Der eine hat den irgendwie, alles klar, dann versuch den mal zu kopieren und dann gib mir die Kopie und ich gebe den an den weiter. Eben. Weißt du? Also und so, irgendwann hast du dann eine Version gehabt, einfach die fast schon nicht mehr erkennbar war, aber du hast den Film trotzdem geguckt. Das hat, glaube ich, VHS. Dem sogar teilweise dazu beigetragen, wie die Filme wirken, ne? Dass die Qualität manchmal klar, auch nicht so. Da ist der Ruf, der hat da, ich meine, ey, anders war es doch mit Filmen wie Tanz der Teufel und so weiter auch nicht. Natürlich. Ja, ich meine, da lacht man heute vielleicht echt mal eher drüber, als dass man sagt, boah, wie ekelhaft das aussieht oder so. Obwohl, bei Tanz der Teufel, den will ich jetzt nicht irgendwie ganz schlecht machen. Also die Geschichte habe ich im ersten Horror-Podcast gesehen. Meine Eltern haben mir den mit 5 Jahren gezeigt. In Griechenland, 5 Jahre war ich alt, sind wir in den Urlaub gefahren und ja, die Eltern, ja, hier, viel Spaß, ne? Und dann auf einmal ist Tanz der Teufel wieder gekommen, ich sitze nur davor. Ja, es hat mich geprägt, glaube ich. Seitdem mag ich Splatterfilme nicht wirklich. Aber es sind Ereignisse, die einen auf die eine oder andere Art prägen, einfach weil du in einem wesentlich anderen, also komplett, wie du es gesagt hast, Daniel, anders aufnahmefähig ist für solche Sachen. Ne? Du denkst ja nicht, oh, das ist aber mal ein guter Schnitt hier. Ne? Und ich glaube, der Regisseur hat echt einen guten Aussagewunsch dort gehabt und den vernünftig dann dargeboten. Daran denkst du gar nicht. Das Ding war ja, ich meine, die Atmosphäre. Ja, die konnte man aber dennoch erfassen und die war sowas von derbe bedrohlich. Ja, weil du der ist dann halt irgendwann fahren die halt mal mit dem Auto fahren die halt durch die Straßen, die so auch schon echt leer wirken, ja. Und der eine holt halt hier sein M16 raus mit Schalldämpfer und richtet es halt aus dem Auto raus und zielt halt so auf wahllose Leute. Und Karpner, tick, tick, tick, tick, tick, die ganze Zeit mit seinen Snares, ja. Heizt die also zieht die Spannung halt einfach nur an, indem er halt immer wieder umschneidet, wie der Typ halt immer so auf den Abzug Finger so ein bisschen andrückt, aber dann wieder loslässt bei jedem anderen Ziel. Oh Mann, ja. Oh Mann, ja, ja. Und du denkst dir nur, Alter, das muss die übelste Gegend sein ever, ja. Also es ist, da ist Chaos ausgebrochen, Anarchie, irgendwas, ja. Das ist was, was Carpenter echt gut machen kann, so eine Stimmung erzeugen, ja. Ne? Durch Schnittmittel, durch Perspektivenwechsel, vor allem da kommen wir eh gleich nochmal drauf zu sprechen, also, was er dort mit Perspektiven geschaffen hat im nächsten. Bitte, Simon? Ja, ich meinte nur, vor allem mit Musik macht er ja wirklich eine Menge Sachen, auch später bei Das Ding kommen wir auch darauf. Ja, er hat einfach irgendwie, wer hat das so Ding geiles, komponiert? Schlimmes Gejaule. Ich weiß gar nicht, ob das von ihm jetzt ist. Nein, er hat es nicht komponiert. Nee. Der berühmteste italienische Komponist. Wie heißt er nochmal? Antonio Quagliarozzo. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Aber da hätte ich drauf kommen können, verdammt nochmal. Ennio Morricone. Im Zweifelsfall ist es immer Ennio Morricone. Ja, natürlich ist es immer Ennio Morricone. Nee, aber du hast absolut recht, Daniel. So wie Carpenter Stimmung, Spannung aufbauen kann, ist es ein Film, der natürlich heute auch immer noch wirkt. Auch wenn er dann mittlerweile Hollywood-typisch durch ein Remake mit Ethan Hawke ersetzt wurde. Das aber auch gar nicht mal so schlecht war. Also so als jetzt, wenn man es jetzt, weil ich muss sagen, das Ende habe ich zum Beispiel jetzt als Horrorfilm oder was anderes, sag ich mal, wahrgenommen, ja. Also oder als von mir aus so auch so Apokalypse-Endzeit-Film, ja. Also so ein bisschen, ja. Ich mein, ja, es kommt aus der Zeit wie sowas wie The Warriors oder ja, so. Genau, ja, genau. Ich mich auch total an The Warriors erinnert, als ihr das gerade erzählt habt. Ja, wir haben halt auch, genau, dann sowas wie Warriors, weißt du, oder The Riffs damals auch noch, ja, diese ganzen billigen Italo-Streifen dann und so, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, die Filme kamen ja dann auch in der dementsprechenden Qualität auf VHS. So, also das war ja auch nicht alles mehr geil aus. Natürlich. Die hatten schon ihren so einen leichten Billo-Touch, der dann aber auch irgendwie wieder zu diesem, sag ich mal, Authentizität. Ja, ne? Dazu beigetragen hat, auch uns zu dieser Aura des irgendwie Verruchten, Unerlaubten und Verbotenen halt. Ja. Also das ist also das, was für mich immer so stark geprägt hat. Wenn dieses Bild schlecht war, war das für mich eigentlich nur das Anzeichen, das muss ein harter Film sein. Ja, aber es ist exakt dieses Pulp Fiction, also dieses eklige Vintage, also du weißt ja auch, weil Quentin Tarantino ja tatsächlich das auch angibt als eine seiner Hauptinspirationen und Motivationen. Robert Rodriguez, glaube ich, auch noch. Große Fans von genau exakt diesem Film, ja, also es ist, weiß nicht, ja, auch Grindhouse und so, mich erinnert das alles so ein bisschen auch immer an die 80er, so wie ich sie in Erinnerung habe. Auch weil die Qualität teilweise fürchterlich war. Teilweise auch, Moment, wenn der Vater die dann überspielt hat, dann kamen ja irgendwann diese Sicherheitsblockaden, wo es dann so periodisch gefrisselt hat und dann hast du nichts gesehen und dann dachte ich, oh, lohnt sich's eigentlich, und dann kam es irgendwann wieder und dann dachte ich, komm, guckst du weiter. Oder und dann das Bild wurde einmal total, die Rottöne haben auf einmal total übersteuert. Ja, super. Also, ich hatte irgendwann mal eine Box, womit man das dann ausgleichen kann. Mein Vater hatte auch ständig irgendwas Neues, irgendeinen neuen Trick da stehen, ja, es ist so schlecht. Ja. Es ist so schlecht. Das war Assault, Anschlag bei Nacht, das Ende. Das Ende. Das Ende. 1976er Film, für $100,000, glaube ich, nur gemacht, für einen schmalen Taler, ne, kann man sagen. Und der hat als erster Film, den Carpenter selbst wirklich komplett produziert, gedreht, auf dem Schedule gemacht hat, mit Schauspielern richtig gecastet und allem drum und dran, hat ihm die Möglichkeit gegeben, natürlich dann in Hollywood, sagen wir mal, auf die gewisse Art durchzustarten. Ne, und ich meine in dem Sinne, bevor wir zu seinem nächsten richtigen Film kommen, der 79 gedreht wurde, ich glaube, er hat eine Zeit lang dann hauptsächlich Drehbücher geschrieben, ne? Oder wie war das? Was willst du denn ausführen, Daniel? Das Ding, auf der Doku sagt Carpenter, dass The End, oder beziehungsweise Assault, dass der am Anfang gar nicht so positiv bei den Amis selbst aufgenommen worden ist. Aber das habe ich doch vorhin zum Beispiel auch gesagt. Da hast du noch gesagt, nee. Nee, du meintest das Ding, Simon. Aber ich meinte ja, dass am Anfang die Sachen jetzt nicht die Erfolge waren. Naja, wenn du mich jetzt zu Ende lassen wir reden lassen. Wir sehen es ja genauso. Das wollte ich dann sagen. Wir sind eins. Aber pass auf. Die haben das nicht so gut, nicht alle so durchweg gut gesehen, oder beziehungsweise haben auch schlecht Kritiken gekriegt. Aber dann ist der Film, nach was auch Gregor vorhin schon mal erzählt hatte, nach Europa gegangen und Carpenter meint, die Londoner, also die Engländer, die haben den Film geliebt. Ja, also die fanden... Ja, für die ist das ja auch wie Sightseeing. Die ja, guck ich mir mal ein bisschen die Zukunft an. Guck ich in den Fernseher oder aus dem Fenster? Und dann muss diese ganze Begeisterung, die muss wieder so ein bisschen zurückgeschwappt sein. Ja, also... Okay. Also das war halt eher, der Schwung des Films kam eigentlich eher aus Europa. Da haben dann die dummen Amis gemerkt, hä? Die Engländer, warum finden die den so gut? Na gut, dann finde ich den jetzt auch gut. Gut. Ja, du musst dir vorstellen, unter Filmfans, also du musst dir nicht vorstellen, weil wir kommen ja aus der Zeit. So, heutzutage kommst du digital an Filme, kannst eine DVD bestellen und kriegst den 5 Tage an dein Haus geliefert und so weiter. Aber dort, wenn jemand enthusiastisch einem Film gegenüber ist, ne, der geht raus, der erzählt das Leuten. Hier, ich habe deine Version mitgebracht, schau dir das an. Ne? Und so ein Film wie Anschlag Das Ende, muss dann eben, wenn der Enthusiasten gefunden hat in Europa, die müssen ja richtig, hier, ein Kumpel in Amerika, schau dir mal eine Kassette, schau dir nochmal an, der ist super. Ja, und ja? Dann kommt der hinzu, dass er in Deutschland dann ja wirklich initiiert war. Ja, also umso besser kann man fast sagen. Es geschafft. Dann ist es interessanter. Und dann wird der Name John Carpenter auch gleich mal, zack, ein bisschen mehr irgendwie wahr und deutlicher wahrgenommen, ja, von wegen, oh, krasse Film, hier, krass. Ja, als ich zum ersten Mal von Peter Jackson gehört habe und wusste ich auch nicht, also von wegen Herr der Ringe, er soll das machen, dachte ich, hey, was hat er nun gemacht? Und dann Braindead war direkt okay. Und du guckst dran und denkst, ach, der hat Braindead okay, so gemacht? Ja, okay, dann guck ich mir an, bin ich sehr gespannt. Weil man nimmt so brutale Horrorregisseure irgendwie ernster als andere, finde ich. Ah, ja, gut. Man erkennt da so die jugendliche Rebellion vielleicht darin. Aber zwischen Braindead und Herr der Ringe lagen ja doch noch ein paar Filme, die dann schon mehr in die Richtung Herr der Ringe gehen. Ja, aber ich sag ja gerade, dass ich damals, also jetzt war Heavenly Creatures, war zum Beispiel vorher, oder? Ja. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gehört, Herr der Ringe soll verfilmt werden, fand das super geil, weil ich die Bücher liebe und habe dann halt, wie man halt so redet, was hat der gemacht vorher? Und dann hört man halt Braindead und dann denkt man, okay, krass. Ja, mit The Feebles, den habe ich nachgeholt, aber den habe ich damals nicht gesehen. Der war mir schon damals zu blöd in der Videothek. Also, der soll gut sein. Ich weiß nicht. Braindead gefällt mir wirklich besser. Kann man analog eben zur neuen Schule aus Horrorregisseur... kann man analog sehen zu der neuen Schule mancher Regisseuren, die dann aus dem Horrorfach ins quasi Blockbusterfach gewechselt sind, wie Sam Raimi, der dann von einem Darkman und Tanz der Teufel dann zu, obwohl Darkman ja auch schon mehr High Budget gewesen ist, zu den Spider-Man-Filmen nachher gekommen ist. Aber wir sind hier bei Carpenter. Das ist gut. Das können wir aber mal in einem sehr interessanten Vergleich setzen. Mhm. Wir haben jemanden wie Jackson, der dreht einen Film wie Meet the Feebles, der dreht einen Film wie Bad Taste, der auch sau ekelhaft ist, ja. Und er dreht einen Film wie Braindead. Und es dauert halt vielleicht seine 4, 7, 8 Jahre, aber dann dreht er auf einmal so ein Mammutprojekt, das irgendwie 11 Oscars einheimst. Mhm. Dann hast du einen Raimi, der dreht da über eine Hütte im Wald über irgendeinen Typ, der Zeit zurückreist, irgendwie, um da noch ein paar Dämonen irgendwie auf die Fresse natürlich, zu hauen. Ist ja, das super. Kettensäge und im Mittelalter. Plötzlich, so ist er in einem dicken 100-Millionen-Projekt über die einen der erfolgreichsten Comicfiguren der Welt irgendwie verwickelt und involviert. Und dann hast du jetzt einen wie Carpenter, der eigentlich ein Genre geprägt, mitbegründet und was weiß ich, auf den Weg gebracht hat oder massentauglich gemacht hat. Er ist der Erfinder, kann man konkret sagen, zu dem Film, wo wir gleich und dem aber genau solch eine Entwicklung, ja, irgendwie verwehrt geblieben ist. Genau, das sagt er selbst auch, dass er irgendwann erwachsen geworden ist und ihm egal war, ob er jetzt der wichtigste, beste, tollste, beliebteste Regisseur der Welt ist oder so, sondern er meinte, er ist einfach mittlerweile zufrieden, was er macht. Er liebt seinen Job so, er kann alles machen, was er will, er hat unendliche Freiheiten und das reicht ihm. Und er meinte halt, it's called growing up so. Also es ist komisch, weil ich dachte mir auch, alle sind erwachsen geworden, auch vom Filmischen her, weil wenn das bedeutet, dass man mehr Geld kriegt und damit halt auch aushalten muss und mehr Leute auf einen achten. Aber ihm wurde das echt verwehrt. Warum, verstehe ich offen gesagt anhand der Filmografie nicht. Eigentlich nicht. Also was die Filmografie angeht, ist immer natürlich für uns als Enthusiasten der Art von Filmen, die er macht, wir haben das natürlich sehr präsent, was dorthin geht, aber sowas massenkompatibles, massentaugliches, es ist was anderes, wenn du eben ein Herr der Ringe oder ein Spider-Man sozusagen in deiner Filmografie hast, wo es fast schon egal wäre, ob du den gedreht hast oder aber nicht. Da muss man vielleicht jetzt auch mal die Zeiten berücksichtigen. Und die Zeit, genau, natürlich, also, das kommt auch dazu. Aber ich sag mal jetzt nur, aber zum Vergleich, Craven, der muss auch nicht viel später irgendwie angefangen haben, seine Filme zu machen. Craven ist aber schon sehr ausgebrannt. Also aber Craven hat es ja doch nochmal geschafft, ein richtiges Blockbuster für... Scream. Ja, aber immerhin. Er hat quasi die Horrorgeschichte ja nochmal neu aufgerollt. Okay, also jetzt, wenn wir in der Form von Scream und so weiter sprechen, also der nächste Film, wo wir da auch finden wollen, brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden, das ist 1978, 79 Halloween. Wer piepst es? Ich kann es nicht. Wieso piepsen? Achso, ich dachte, es ist indiziert. Nein, das nicht. Ich meine, okay, egal, zu spät. Nein, jetzt zu viel Aufmerksamkeit. Ja. Eines der, ich glaube, hol dir ein Bier und bring mir am besten noch eins mit. Ja, und hol mal Kekse oder sowas. Okay, Bier und Kekse sind sehr gut. Bring mir auch eins mit, egal was. Nee, das hat noch. Bring mir ruhig eins. Ich meine Cola. Das bleibt auch alles mit drauf? Natürlich bleibt es mit drauf. Wir sind ja hier unter Freunden. Ja, gut. Ja. Halloween 1979, das Thema hat Simon gerade angesungen. Eines, glaube ich, der ikonischen Filmthemas wird auf Listen zusammen mit allen Werken von John Williams, die auch dir im Gehör hängen bleiben, mit dem Theme von Back to the Future, mit der Terminator-Musik. Das ist eine dieser Musiken, die in diese Top 10 mit reingehört. Auf jeden Fall. Also das unsterblich Theme. Und jeder kennt's. Und auch man muss es nur anspielen und jeder fühlt sich gleich irgendwie wohl wiedererkannt oder sonst irgendwas. Wohl wiedererkannt, aber auch, ich finde auch, wenn es dann mittlerweile Gefühle auslöst von zum Beispiel, das ist was echt Cooles und das kenne ich und so weiter, gut, ich finde die Musik immer noch sehr bedrohlich. Immer noch, muss ich sagen. Einfach mit der Abfolge eine Handvoll Noten auf einem Piano gespielt, da nochmal ein bisschen Bass oder sowas dann dazu und schon eine fucking bedrohliche Stimmung. Weißt du, was es ist? Was ist denn? Ein Bongo-Beat. Ein Bongo-Beat? Das ist doch kein Bongo. Ja? Doch, ehrlich. Bitteschön, dein Bier. Was Dankeschön, Dankeschön. Und ihr, Gregor, deine Cola. Du hast mir echt eine Cola mitgebracht. Danke sehr. Ja, ich habe ja auch noch was anderes für dich. Stell's auch mal dahin, neben die Cola. Aber ich finde es sehr lustig. Der Schwippschwapp ist es. Der Pferdepranger. Bin ich dir auf den Fuß getreten? Da? Ein Schuss Brandy gehört bei der Halloween-Melodie. Die Halloween-Melodie. Immer noch, da bin ich doch weggegangen. Bei dem Thema. Wir wollten. Es hat uns so inspiriert. Nee, ich habe gerade gemeint, dass für mich und ich denke mal für viele auch andere gehört das zu den erkennungswürdigsten Filmthemes auf einer Stufe mit den Star Wars-Sachen von John Williams, mit dem Back to the Future-Theme, mit dem Terminator-Theme. Das ist eine der am meisten erkennbaren Filmmusiken. Ich glaube, mich zu erinnern, das kann auch kompletter Quatsch sein. Basierend kann auch ein Traum gewesen sein. Basierend auf? Was? Basierend auf einem Bongo-Beat. Achso, basierend auf einem wahren Bongo-Beat. Oh. Ja, nein, Carpenter hat von seinem Vater ein Bongo geschenkt bekommen. Based on a true Bongo. Gut, wir wollen jetzt nicht den Zauber dieser Melodie kaputt machen, ja, aber Carpenter, das ist einfach nur eine Bongo-Übung gewesen von ihm, die er irgendwie gemacht hat. Ein Vierfünfteltakt irgendwie und den hat er gemeint, den hat er einfach vertont. Super. Okay. Ja, und allein die Idee dafür zu haben, war schon großartig genug, ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube mich zu erinnern, dass irgendwo mal getestet wurde, welche Melodien am allerbekanntesten auf der ganzen Welt sind. Und das war laut dieser Geschichte, wenn nicht sogar die Nummer 1, aber auf jeden Fall ganz weit oben. Ich glaube, es war sogar die 1. Aber das kann auch komplett falsch sein, aber das ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Aber es würde passen. Es würde auf jeden Fall passen, weil das ist sehr eingängig. Es ist vor allem auch sehr einzigartig, eben durch die Art, wie es ist. So super die Sachen sind, die John Williams macht. Es ist eben sehr orchestral immer alles, ne? Und du erkennst das Harry Potter Theme, du erkennst das Star Wars Theme und so weiter, was dazu kommt. Aber die sind alle orchestral und fast schon. Man kennt die Art, wie die Musiken dann gebaut sind. Man kann sind. Den Aufwand richtig sehen beim Hören. Eben, und nicht nur den Aufwand, einfach weil es ähnlich produziert ist. Dieses Halloween-Theme hat eben die Bongos, die du gerade ausgeführt hast, einfach dieses Simplifizieren auf die drei Noten, die dann, oder die Handvoll Noten, die auf dem Piano gespielt werden. Das ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal, was dir auch nochmal mehr im Gedächtnis dann hängen bleibt. Und ich finde für mich eben dann nochmal das wirklich im Kopf reinbrennen. Aber der Unterschied. Nicht nur, das ist ja nicht nur das Orchestrale, so eine Musik von John Williams, die wird ja immer benutzt, die wird ja eingesetzt, um in gewissen Momenten Sachen hervorzuheben, beziehungsweise die wird ja mit teilweise solcher Wucht eingesetzt, dass man sie gar nicht verpasst. Ja, also man kann sie... Ja, man, John man Williams könnte sie, kann man nicht verpassen. Nein, also man kann sie auf keinen Fall... Sie wird einem ja wirklich immer wieder, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen, ins Gesicht geklatscht, aber halt man wirklich... Sie wird mit voller Breite präsentiert. Und mit dem Schlong der Akustik, mit dem Gesicht ins Gesicht rein. Was fast alle Carpenter, gerade diese halt auf Spannung angelegten Filme ausmacht, ist halt, dass Carpenter da anders an die Sache rangeht, weil bei ihm das Halloween-Theme so wiedererkennbar es auch ist, ja, es ist immer nur, also es ist ein Teppich, es ist ein Klangteppich, der quasi nur unterstützend wirkt. Also er ist immer da irgendwie, er fällt nicht wirklich auf, aber irgendwann kommt er dann doch mal hervorgeschossen oder so. Aber das ist halt immer so richtig schön, also fast noch breiter angelegt in dem Sinne. Ja? Also nicht so zentriert auf den Moment. Nee, du hast absolut recht. Wenn ein Filmscore gemacht wird, ne, viele Komponisten gehen dann immer, das ist die Szene, die du vertonen musst. Und Harry Potter fliegt auf dem Besen triumphal aus dem Fenster raus und dann kommt dann so ganz richtig. Genau. Ja, so. Also die Momente werden akzentuiert durch die Musik. Also genau. so, oder beziehungsweise noch mal noch kräftiger hervorgeholt. Und bei Carpenter passiert das halt irgendwie mehr auf der monotonen und andauernden Ebene. Aber so ist es auch gleich mehr, also es geht mehr ins Blut, ins Hirn sozusagen. Wenn du das konstant immer hast, vor allem dadurch trägt es ja auch bei zu der Spannung der Szene. Es baut so unmittelbar die Atmosphäre auf von dem Film. Also wie gesagt, was ich vorhin bei das Ende gesagt habe, trifft ja noch zehnfach mehr auf das Halloween. Lass uns mal konkret einfach über den Film selber sprechen. Eine Sache, die ich noch vorne dran anfügen muss, wo du sagtest, er hatte nie den wirklichen Durchbruch. Also rein von den Zahlen jetzt her und wir sprechen jetzt wirklich in Nein. Klar, Halloween war ein sensationeller Erfolg, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber dass er, sag ich mal, das war ja ein Film, der wurde für schmales Geld. Ja, $325,000. Für $300,000 irgendwie produziert. Das war ja ein kleines Projekt, das war ja ein Independent-Film, ja. Dass man ihm später, klar hat man ihm auch, da kommen wir bestimmt auch noch darauf hin, die großen Projekte angeboten, aber dass er dann solche dicken, fetten Projekte nochmal irgendwie. Ja, er hat schon natürlich, aber also Halloween hat damals für die Dollar knapp 50 Millionen Dollar eingespielt. Das würdest du, wenn du es heute umrechnest, an allein Einspieler, die wahrscheinlich irgendwo so bei 250 Millionen oder sowas landen. Was ihm natürlich dann, da hat es richtig Türen geöffnet, um da Filme zu machen, die er hat. Und auch wenn wir auf Sachen wie das Ding dann eingehen, der hatte schon ein Budget damals für die damalige Zeit. Hat aber auch immer die richtigen Leute gehabt. Gerade das Ding ist ein perfektes Beispiel, wie wichtig Puppendesigner und die Effekte-Leute sind. Und da hatte er sogar zwei, weißt du, und die waren perfekt. Genau, aber die Sache ist, er hat die Möglichkeit und Geld. Kurt Russell ist ja oft perfekt als Schauspieler für ihn. Das sowieso. Auf den werden wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Also ich muss sagen, er hat schon Geld eingespielt und er hat auch Geld bekommen. Ist eben dann so der Kontext zu sehen, dass er nie wirklich rausgebrochen ist in die Super-God-Tier Ebene der Super-Duper-Regisseure, die du heutzutage hast. Also du hast ihn nie mit dem Spielberg, glaube ich, gleich auf einen Level gesetzt im öffentlichen Ansehen. Vielleicht liegt es ja auch wirklich daran, dass er in seiner Jugend oder seiner rebellischen Jugendphase, die vielleicht nie geendet hat, auch so ein bisschen anti-Hollywood war. Ich glaube es eigentlich nicht, weil ich glaube, Hollywood ist da nicht nachtragend und da kann sich jeder mal echauffieren und meckern. Hollywood, solange du das Geld reinbringst. Ja, das denke ich nämlich auch, aber vielleicht hatte er auch nicht so Bock. Er hat ja, wie gesagt, wir kommen später dazu. Oder wir können auch, nein, lass uns doch kurz an der Stelle, bevor wir... Na gut, dann lass uns an der Stelle, wir haben noch nicht richtig angefangen. Ach, wir haben nicht mal mit Halloween angefangen. Nee. Okay, dann nicht. Aber wir gehen nochmal auf die Filme ein, die er halt abgelehnt hat. Da wäre halt auch einiges nach oben noch möglich gewesen. Ah, stimmt, da kommen wir ja auch noch zu. Okay. Komm, da kommen wir zu. Lass uns Halloween machen. Für die fünf Leute, die unter dem Stein gelebt haben, Daniel. Worum geht's in Halloween? Oder willst du das zusammenfassen, Simon? Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du, Daniel, bist schon der krasseste John Carpenter-Fan hier, was die Filme angeht. Und du erzählst das auch immer so schön. Nein, ja, es ist immer so spannend. Wir lauschen dann immer Daniels geflügelten Worten. Ich versau die Pointe oder weißt du, ich erzähle dann, übrigens, das ist der Michael Myers. Und so, weißt du, ich würde das ganz falsch erzählen. Es ist ja kein Geheimnis. Es geht ja quasi, also es fängt mit dieser ganz berühmten Sequenz an, in dem die Kamera quasi aus der Sicht des Killers in ein Haus eindringt, sich eine Clownsmaske aufsetzt, ein Küchenmesser schnappt und daraufhin dann einen Mord an zwei Teenagern begeht, die gerade kurz vorher miteinander rumgefummelt haben. Mhm. Clownsmaske oder Hockeymaske? Clownsmaske. Das war eine Clownsmaske. Hockeymaske ist Jason. Jason, genau. Ja. Ja. Wir können dir nachher sagen, aus was die Maske gemacht wurde, die er später dann aufhatte. Ah, okay, ja. Da kommen wir später dazu. Ja. Und der ganz große Clou, nachdem er das Mädchen dann umgebracht hat, besteht darin, dass er rausgeht aus dem Haus und plötzlich dann seine Eltern auftauchen, ihm die Maske vom Gesicht nehmen und man erkennt, das war ein kleiner Junge, der das getan hat. Das war ein kleiner fucking Junge, der das gemacht hat. Der kleine Michael in einem Clownskostüm mit Clownsmaske auf, der an Halloween seine Schwester umgebracht hat. Ja, kann passieren. Jahre später, ein Zeitsprung, beobachten wir drei Mädchen, die sich irgendwie darüber unterhalten, was weiß ich, Strumpfhosen, Jungs, Schule, irgendeine Kacke. Mhm. Und Frauenkacke. Ist nahe das Halloween-Wochenende. Und wir stellen fest, dass die da in irgendeinem kleinen Kaff leben, in dem das damals passiert ist. Und plötzlich fällt eine nach der anderen einem maskierten Killer zum Opfer, der, wie wir berichteten, wie wir schon bereits erfahren haben, Michael Myers heißt, aus der Anstalt geflohen ist, in der er jetzt mehrere Jahre irgendwie inhaftiert war. Und nun auch verfolgt wird von Dr. Loomis, von Donald Pleasence. Einer meiner Lieblingsschauspieler aus der Ära, der Glatzenkönig. Blofeld. Den hat er ja auch mehrfach in anderen Klapperschlangen, ist er auch mit dabei. Der Präsi. Und Puma Man. Nein, wie Puma Man, wirklich? Das ist der Bösewicht in Puma Man. Nein, einer seiner letzten Filme, bevor er gestorben ist. Der Typ in Puma Man, das ist er? Ja. Alter Falter. Egal, Puma, Donald Pleasance, eine ikonische Rolle als Dr. Loomis. Ja, Puma Man. Und ich meine, aber der hat auch, Pleasance war echt ein renommierter Horrordarsteller. Mhm. Ich erinnere nur an Dario Argentos Phänomenal. Ich erinnere nur an Puma Man. Das ist ohne Scheiß die allwissende Beleidigung. Da kannst du nichts gegen machen. Ja, du hast bei Puma Man mitgespielt. Deine Mutter spielt bei Puma Man die Bösewicht. Naja, gut, egal. Egal. Naja, und wir erfahren halt im Laufe des Films, dass Michael hinter Laurie, gespielt von Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, Tochter von Tony Curtis und Janet Leigh. Die Scream Queen. Genau, Janet Leigh, die berühmt in Psycho abgestochen wurde in der genau, Dusche. Genau, die Dusche. Da hat sie auch das Schreiorgan in die Wiege bekommen. Scream Queen, was du gerade erwähnt hast. Ja, sie hat quasi, ich wollte sagen, den Stab übergeben in Form eines Messers. Ja, also, hat nicht geklappt, die Überleitung. Aber ihr wisst, was gedacht war. Ja, ihr wurde das Organ in die Wiege gelegt. Ja. Ah, sehr gut. Ja. Du solltest Klappentexte schreiben. Ich wurde das Organ in die liebe Wiege gelegt. Ja, es war ein Witz. Und sie wird halt von Michael gejagt und der Rest ist Filmgeschichte. Der Rest ist dort Filmgeschichte. Wir haben uns auch mit Ede und mit Wolf über den Film unterhalten im Horror-Podcast. Also wer sich deren Meinung dazu einhören will, ist hier nochmal verlinkt. Aber für uns im Grunde, hier müssen wir natürlich auch nochmal wirklich dann darauf eingehen. Das war das Konzept des Filmes und viele Sachen, die sich heute eingebürgert haben, was jetzt so Slasher-Filme angeht und etwas, was wie ein Slasher-Film überhaupt dann bekannt war, ne? Dass reihenweise Teenager abgemurkst werden, dass Sex sofort bestraft wird. Aber ja, richtig, ein christlicher Film. Wer bumst, ist tot. Das war der Untertitel auch. Ja. Ins Jenseits gevögelt. Wer bumst, ist tot. Ja, Enemy 2 ins Jenseits gevögelt. Das ist auch super. Es gibt schon Gründe, warum wir keine Filme machen. Aber dieser Einfallsreichtum und die Liebe zum Detail, die Carpenter in seinen Filmen vorher und bei Das Ende und so weiter bewiesen hat, hat sich jetzt hier mit dem kleinen Budget, was er hatte, mit Ideen, mit der Melodie, die er gemacht hat, mit dieser Ego-Perspektive, ne, das alles aus der Ego-Perspektive zu zeigen. Super. Dieser Einstieg, wo du dann einfach denkst, was muss das für ein Monster sein, dass da so ein Mord begeht und das ist der fucking kleine Ego. Man hört auch dieses Atmen, oder? Man hört die ganze Zeit in die Maske atmen. In die Maske atmen. Das ist so großartig, dass er das gemacht hat, dass er das durchgezogen hat, dass er einfach gesagt hat, ey, ich reduziere das Bild mal eben schnell auf diese zwei Halbkreise da. Ja. Mhm. Es wirkt ungemein einfach. Es trägt super. So ungemein zur Stimmung bei. Wenn du die Möglichkeit dort, wenn du das so siehst, das Opfer quasi aus den Augen des Täters, ne? Und du fucking weißt, ich weiß viel mehr als du Opfer, und gleich geht's dir in den Kragen. Das ist klassische Suspense, ne? Ja, genau. Da wurden sehr viele Sachen, auch wenn es natürlich Suspense und Horrorfilme und sowas vorgegeben hat, einfach diese Elemente, die Spannung, die Art des Slasher-Films, Carpenter hat's erfunden, ne? Im Grunde oder quasi so zusammengefahren in einem Paket, dass von dort an dann sich x-fach Slasher-Filmreihen dann weiterentwickelt haben. Halt wie eine Freddy und Freitag der 13. Also ohne, dass es jetzt negativ klingt, massentauglich gemacht. Klar, natürlich. Knapp 50 Millionen Dollar Einspieler, das heißt sehr, sehr viele Menschen sind dann auch wirklich darauf eingestiegen, damals speziell in den Staaten alleine, ne? Und gilt eben nicht umsonst als einer der Horror-Klassiker und wird auch heute noch zu hören, auch einer, der später das Remake-Treatment gekommen, Rob Zombie, glaube ich, war es, ne? Rob Zombie, in zwei Teilen jetzt diesmal sogar. Ja, und beide auf ihre Weise gar nicht mal so schlecht, also... Nee, aber was Halloween eben damals ausgelöst hat und wie es dann heute in Ehren gehalten wird, ich glaube, für viele ist es dann auch wahrscheinlich auch mit Recht der Lieblings-Carpenter-Film, aber vielleicht sogar einer der Lieblingsfilme überhaupt. Ich spreche jetzt nicht von dem Raum hier, aber ich meine einfach Erfolg und einfach so, wie das durch die Gesellschaft durchgegangen ist. Wenn jemand einen Film vom Carpenter kennt, dann ist es Halloween, würde ich sagen. Auf jeden das Fall. Stimmt, ja. Auf jeden Fall. Halloween selbst, wie gesagt, zwei Remakes hat es gegeben. Es hat natürlich auch nicht nur zwei Remakes, es hat auch sieben oder acht Fortsetzungen gegeben. Es hat etliche Fortsetzungen bekommen, mit denen Carpenter aber selbst nichts wirklich zu tun gehabt. Ich glaube, beim zweiten Drehbuch... Der zweite ist noch von ihm. Ja. Also es gibt... Drehbuch aber, ne? Nein. Er ist mittendrin ausgestiegen. Er ist mittendrin... Er hat Drehbuch und so mitten, dann ist er aber ausgestiegen. Beim zweiten noch? Weil ich mich erinnere, er meinte, er wollte nicht zweimal denselben Film machen. Nee, ich glaube, ich will mich da gar nicht festhalten. Also es würde mich echt überraschen, wenn das so ist, weil das Ding ist, ich will nur sagen, was mir meine Meinung jetzt begründet. Ich weiß es nicht mehr, also ich habe es bestimmt auch mal gewusst, aber ich habe hier halt noch die VHS Doppeledition. Da sind halt Teil 1 und 2 in ungeschnitten in einer Hülle. Also auf einer Kassette, auf einem Band. Ja. Und deswegen wundert mich das, wenn das jetzt wirklich dann doch nicht von ihm komplett also finalisiert worden wäre. So. Ich schau mal gerade nach. Ja, wir checken das mal währenddessen nach, aber lass uns ein bisschen kurz. Aber ich glaube, er hat nicht Halloween 2 gemacht. Er hat Halloween, die Nacht des Grauens gemacht, dann das unsichtbare Auge, Elvis, bla bla bla. Ja. Wirklich, er hat, ich kann es dir gerne zeigen, er hat hier als Drehbuchautor hat er. Ja, ist Halloween ja, als Regisseur wird jetzt hier Rick Rosenthal wird jetzt hier genannt als Regisseur von Halloween 2. Aber ja, ich müsste mal gucken, wie groß der Halloween 2 Drehbuch. Ja, Drehbuch, aber ich glaube, er hat auch sehr, sehr viel gedreht und gemacht wohl. Aber ich habe jetzt nicht den Überblick, wie konkret die Rolle in Halloween 2 von ihm gewesen ist. Der zweite ist, ich finde den zweiten großartig, weil er halt eigentlich nahtlos auch von der Atmosphäre an den ersten anknüpft, so, ja. Klar. damit beginnt der erste Satz. Nahtlos wird an die Ereignisse des ersten Teils angeknüpft. Es ist dieselbe Nacht und Michael Myers ist spurlos verschwunden. Ja, aber das haben sie wirklich gut hingekriegt, ja. Und ich meine, da sind ein paar richtig schöne auch, ja gut, er ist ein Tick, mehr Action ist mehr drin, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz finde ich den immer noch von diesen anderen 6, 7 Teilen, die da noch nachgefolgt sind, finde ich den immer noch am besten halt. Finde ich aber auch echt kompromisslos, dass es wirklich nahtlos anknüpft, dass man nicht wie in anderen Serien so 6 Monate der Ruhe und dann kommt er zurück. Was hat er denn gemacht, die 6 Monate? Moment, dass es direkt losgeht. Ja, klar, er kann halt auch nicht sterben. Mike stirbt ja einfach nicht. Aber das erfährt man ja erst im. Also, das Ding ist ja. Ich weiß, natürlich erfährt man es erst. Dürfen wir jetzt hier vom ersten des Ende. Ich meine, ja, das muss also. Ja, aber. Ja, also, muss man nicht. Mir egal. Ja, doch. Doch. Weil, wenn ich jetzt noch. Muss man sage, doch. So, Leute, wir geben jetzt euch noch eine Spoilerwarnung. Wir werden gleich über das Ende falls des ersten. Falls es irgendein. 1981, wann? Außerdem habe ich es eh schon gerade gespoilert, wo ich die ersten Sätze dann vorgelesen habe. Ja, das knüpft nahtlos. Ja, ich meine, der Clou vom ersten Teil war ja das Ding, er knallt aus dem Fenster und er ist weg. Verstehst du? Es ist kein Happy End. Ja, die Bestie ist immer noch da draußen. Ja, und das ist ja, und musste man ja noch nicht irgendwie sagen, okay, der ist jetzt vielleicht. Ja, aber es geht ja in derselben Nacht weiter, das meine ich, in derselben Nacht. Der lässt sich nicht 6 Monate Zeit, so wie in anderen Filmen, was ich, allein wie lange hier Freddy Krueger immer braucht, so zwischen den. Nein, ich meine, ich finde das doch ganz. Die sind ja auch ganz anders angesehen. Naja, aber mir geht es doch eigentlich nur darum, dass ich es gut finde, dass er nicht dem Ganzen wie bei Scream oder so diese Pause gönnt. Sondern das ist für die Hauptdarstellerin, das ist doch einfach krass. Ja, du hattest ein gutes. Stell dir vor, du hast Halloween 1 überlebt und danach folgt direkt Halloween 2, leck mich am Arsch. Das ist nichts, also ich meine, wie krass das eigentlich ist. Wie gemein den Figuren gegenüber. Es ist ein gutes Mittel eben, um sozusagen, wie du gesagt hast, die Spannung aufrechtzuerhalten und die Figuren sind einfach noch gearschter, dass sie nicht mal eine Ruhephase eben dann dort haben. Und du hast eben die Möglichkeit, das zwischen dem Halloween 1 und dem 2 zu machen. Also was passiert am Ende von Halloween 1? Er geht raus, er aus dem Fenster, er ist weg und er also fängt also dann damit an, er ist immer noch verschwunden. Ja? Er knallt aus dem Fenster und im ersten Teil sieht man ja noch Loomis, Dr. Loomis, der quasi ihn aus dem Fenster geschossen hat, kurz bevor er Laurie dann doch in den Wandschrank stellen konnte, wozu ich auch noch was gleich Schönes sagen kann, kommt hoch Loomis, sieht ihn, knallt ihn irgendwie ab und er knallt aus dem Fenster raus und unten auf den Vorgarten oder in den Hintergarten, keine Ahnung. Das reicht eh nicht für so einen. Das reicht ja, aber er schießt, glaube ich, 3-4 Mal auf ihn. Also, er trifft ihn schon ein paar Mal, glaube ich, meine ich. Oder beziehungsweise er knallt mehrmals auf ihn. Ja, gut, 3-4 Schüsse braucht eine Stunde, um wieder klarzukommen. Nach Filmregeln. Ja, aber damals wusste man ja noch nicht, dass Michael Myers so macht doch nur Spaß, dann nimm mich doch nicht bitte ernst. Du kannst mich doch nicht ernsthaft jetzt ernst nehmen, wenn ich so einen Quatsch von mir gebe. Wieso hast du mir jetzt eigentlich hier kein Alster mitgebracht, sondern ein richtiges Bier? Weil ich das Alster getrunken habe. Ja, das ist natürlich so. Achso. Entschuldigung. Ich habe sonst nur richtige Cola. Hier. Ja, ist egal. Und Loomis geht dann zum Fenster und dann ist er auf einmal weg. Ja, und dann endet es ja damit, dass er sich nochmal irgendwie... damit auch und dass er sich nochmal so... unheilvoll irgendwie dann, glaube ich, am Krankenwagen später umdreht und halt meint, oh Scheiße, der ist noch da. Und dann hört er ja auf. Und der zweite Teil geht da wirklich nahtlos weiter und auch von der Atmosphäre und von allem. Also auch die, ich meine, das muss einfach Restmaterial gewesen sein. Aber zum Hintergrund. Das wollte ich gerade fragen, haben die den am Stück gedreht? Genau, zum Hintergrund jetzt hier dazu. Du hattest recht, Simon. Carpenter hat echt gesagt, nach dem Film, den er einmal gemacht hat, wollte er nicht das Sequel selber drehen, hat aber das Drehbuch eben geschrieben und sich dann einen Regisseur ausgesucht, den er sozusagen damit betrauen wollte. Seines Vertrauens, ja. Die Wahl ist gefallen letzten Endes auf einen Menschen, der heißt Rick Rosenthal, der mir jetzt jetzt nicht wirklich bekannt ist, außer dem dort, was er mit Halloween 2 gemacht hat. Die Sache ist dort gewesen, nachdem der den Film fertiggestellt hat, hat Carpenter gesehen, der ist mir zu unblutig und unnackig. Ist deshalb losgegangen und hat selber Szenen nachgedreht, um quasi sehr da gut, mal ein bisschen mehr Gewalt und nackte Haut mit reinzubringen. Ah, das ist mir sehr sympathisch. Siehste, wunderbar, dann diesem ist das Film entscheidende Titten und Gewalt. Gewalt. Ja. Die entscheidenden Faktoren kommen dann doch wieder vom Altmeister. Ja, oh Mann, ey. Eben. Halloween 2, ich denke mal auch speziell eben durch das Involvement, dass Carpenter das Drehbuch mitgeschrieben hat, Sachen mitgedreht hat, gilt eben noch als eines der besseren Sequels, ist vor allem eben auch eigentlich dazu gedacht gewesen, glaube ich, die Geschichte von Mike Myers abzuschließen. Im dritten Halloween, wir wollen auch nicht allzu lange auf die eingehen, der dritte Halloween hatte ja gar nichts mit Mike Myers zu tun. Es wollte um Hexen, glaube ich. Genau, Halloween sollte etabliert werden quasi als Halloween ist der Star des Films. Ne? Ja, und da passieren werden da können wir immer Sachen. Was anderes machen mit. Ja, immer genau. Neuer Mörder. Und natürlich, ja, aber da das nicht so, ich glaube, es ist immer noch ein guter oder wenigstens schaubarer Horrorfilm der dritte gewesen, auch wenn er nicht auf einer Stufe mit den vorherigen gewesen ist. Hat nicht funktioniert im Einspiel, deshalb gab es Halloween 4, 5, 6, und Hello H20, ne, wie war das dann? Mit, LL Cool J und Jamie Lee Curtis. Also, wo ich immer dachte, Halloween H2O spielt er im Wasser? Ja, ich lese den auch immer H2O. Es heißt aber 20 Jahre nach Halloween. Ja, es wurden Sequels gemacht bis in die Mitte der 2000. Ich glaube, H20 war das der letzte oder kam da noch einer? Da kam noch dieser Resurrection, glaube ich. Resurrection ja, kam da noch mal versucht dazu. Haben. Ja, genau. Bis es dann sozusagen dem Reboot-Wahn verfallen ist und Rob Zombie im Anschluss an seine hier das Haus der Tausend Leichen, House of Thousand Corpses und Devil's Rejects hatte dann Special Interest Film hat er quasi genau, gemacht. Genau, genau. Ist dann in die Halloween Schiene gegangen mit zwei Reboots, Remakes. Die aber auch, ich glaube, dass der zweite Teil des Reboots ist ja auch so eine direkte Fortsetzung vom ersten Teil des Reboots, ne? Analog zu dem ersten. Ja, der geht auch direkt weiter, auch wenn er natürlich in eine andere Richtung geht. Da haben die sicher direkt auch beide zusammen gefilmt. Ich glaube, da lag ein bisschen was dahinter, also okay. Noch dazwischen so. Der zweite ist halt so kompromisslos asozial irgendwie, ja. Okay, ja. Halloween könnte man sich ewig darüber... Ich habe nicht gesehen, die Remakes, muss ich dazu sagen. Halloween könnte man sich ewig drüber auslassen. Ich bin auch kein so großer Fan von Rob Zombie, einfach weil ich kein großer Splatter-Fan bin. Nichts gegenüber seiner Art von Filmen, die zu machen. Fang bei Daniel ja gar nicht mit an erst. Das könnte... Ich weiß. Das erste Reboot hat mich nur anhand der ersten Hälfte überzeugt, mit dem, wo Michael noch in den Jugendjahren gezeigt wird. Die fand ich echt gut. Mhm. Ja. Die zweite Hälfte, wo wirklich Michael dann mit der Maske irgendwie die Sau rauslässt, den fand ich fast schon belanglos irgendwie. Also der hat mich auch nicht vom Gewaltgrad irgendwie, aber der hat mich auch nicht vom Gewaltgrad irgendwie angesprochen. Also beziehungsweise es war jetzt halt nicht so, wo ich gesagt habe, oh ja, der war jetzt. Beim zweiten wiederum war es ein bisschen anders, weil da war es halt einfach, da fand ich halt, das war halt auch echt so derbe asozial halt einfach, ja, wie unbarmherzig dieser Michael da vorgegangen ist, ja. Also der war da eigentlich noch mehr Kampfmaschine als in den allen Filmen zuvor, ja. Du hast bei einem Horrorfilm, der eben jetzt in dem letzten halben Jahrzehnt oder so gemacht wurde, die sind natürlich alle sehr informiert darüber, die Gewalt muss sehr überspitzt sein, die Leute wollen mehr Splatter, mehr harte Sachen sehen, es muss schon richtig schocken, sonst kannst du keinen mehr ins Kino locken. Es sollte kein Reim sein mit Absicht. Deshalb sind solche Filme immer sehr dominiert, finde ich, eben von Splatter-Gehalt und allem drum und dran. Ich habe auch noch Cola hier, besser gesagt Schwipschwapp. Ah nee, wenn du dann trinken willst. Wir haben noch Kekse. Du sendest hier schon unterschwellige Nachrichten. Ja. Man muss sich das vorstellen, Daniel nimmt so die leere Alsterflasche während des Redens und guckt sie so mit traurigem Gesicht an. Bist du mit was dem Auto soll man hier da rauslesen? Ich wollte nur gucken, wie viel noch, ob überhaupt noch was drin ist. Es ist leer. Das ist meine alte. Letztes Fact über Halloween, bevor ich es vergesse. Was war die Maske, die Mike Myers getragen hat? James T. Kirk, oder? James T. Kirk. Es war eine Kirk-Maske, die weiß angemalt wurde. Sehr gut, das weiß aber jeder Nerd, das muss man wissen, was auf sich hält. Aber was ich noch schnell mal abschließend zu Halloween sagen will, was mir auch erst ein bisschen später aufgefallen ist. Man soll mal bitte darauf achten, wenn man sich diesen Film vielleicht nochmal aus Lust und Laune angucken möchte, man soll mal bitte darauf achten, wie sehr sich dieser Film zusammenzieht. Der fängt bei Jamie Lee Curtis. Wenn Jamie Lee Curtis das erste Mal gezeigt wird, ist sie draußen, ist sie in der freien Natur. Am Ende vom Film ist sie in einem kleinen Wandschrank. Ja, und mal drauf achten, vielleicht hat er immer Bock drauf. Gute Bildsprache, meinst du? Ja, nein, wie sehr die Carpenter diese Spannung nicht nur halt inhaltlich, sondern visuell halt auch verdichtet. Ja, mithilfe der Musik natürlich, aber dann halt auch wirklich mithilfe des Settings. Das ist wirklich muss man sagen, da kommt man auch nicht irgendwie von ohnehin, glaube ich, drauf, ja. Und das ist diese große Stärke, glaube ich, von Halloween, dass es so einfach und direkt ist, weißt du? Mhm. Weil du fühlst es in jeder Sekunde Bild oder Film, kannst du das in allen Elementen kannst du es wahrnehmen. Also in der Optik, durch die Spannung, durch die Bedrohung, durch die Musik und durch die Grafik dann vielleicht auch, ja. Also es ist, wie gesagt, ja, es ist ein großer Film einfach. Ja, es ist. Ja. John Carpenter von 79 Halloween war schon fast symptomatisch, sodass der Film, den er danach gemacht hat, ebenfalls ein Horrorfilm gewesen ist, der natürlich auch später remake wurde und alles wie jeder Film aus den 80ern. Aber auch jeder einzelne Film aus den 80ern. Natürlich. Fast so gruselig wie Starsky und Hutch, die Neuverfilmung Nebel des Grauens aus dem Jahr 1980. Oh, ja. Auch bekannt als The Fog. Wo mich das jetzt wieder dran erinnert, ich habe eigentlich nie die Brücke dann wirklich geschlagen, was ja sehr ähnlich zu The Mist oder später der Kurzgeschichte von Stephen King. Mein Leben lang habe ich den Film damit verwechselt. Ein bisschen. Ist der das jetzt? Nee, das ist er nicht. Da ist was anderes irgendwie. Ist nicht dasselbe wie so, bei Stephen King. Ja, so der Grundgedanke, Daniel. Ja. Jetzt nicht die Nase rümpfen hier. Wieso überhaupt? Der Nebel und der Nebel, ja, The Mist and the Fog, ja, das quer ich dafür, dass die dann zwei Wörter haben und der Gedanke, dass Nebel und Monster sozusagen drin vorkommen. Ja, inhaltlich sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Bei The Fog, glaube ich, ging es um eine kleine Hafenstadt und einen Leuchtturm oder wie war das gewesen? Also, ganz kurz, wir reden jetzt über Carpenter Fog. Über die Carpenter The Fog, ja, nicht über The Mist. Doch, deswegen ist es auch so verwechselbar. Es war genau wie bei Stephen King, so eine kleine Küstenstadt. Nur die Grundidee, ja. Und die war nicht in Maine diesmal, glaube ich. Nee. Ausnahmsweise. Little Rock oder Castle Rock, genau, Castle Rock. Castle Rock ist es. Castle Rock bei ist Stephen King ist es Castle Rock, genau. Bei Stephen Castle King. Rock ist in Maine, oder? Ja, genau, das ist ja. Ach. Das mag ja sein. Es ist doch alles in Maine. Ja, aber Maine ist ja auch auf der Erde, zum Beispiel. Ja. Ja. Nein, auf ich wollte auf auch jeden noch mal Fall klugscheißen. Ja, du hast recht, ist in Maine, glaube ich. Auf jeden Fall, im Film geht es um die beschauliche Hafenstadt Antonio Bay in Kalifornien, nicht in Maine, die ihr 100-jähriges Jubiläum feiern will und während quasi die Vorbereitung für die große Feier stattfinden, passieren ein paar okkulte, übernatürliche Ereignisse oder so, die sich nicht erklären lassen. Aber man muss es durchziehen, denn die Feier ist wichtiger. Ist wie bei der Weiße Hai oder so. Natürlich, hey. Den Strand auflassen. Du sagst so, ich glaube, sollte ich hier aus der Stadt rausfahren und vielleicht... Nein, wir müssen ja... Bist du verrückt? Das ist die Feier heute Abend. Eben, ja, egal. Es ist die Feier heute Abend zum Beispiel. Sachen, die sich von selbst bewegen, Fernseher, die angehen, das habe ich auch so, weil es kaputte Fernbedienung bei mir. Was gibt es da? Tankstellen, die zum Leben erweckt werden? Wie wird denn eine Tankstelle zum Leben erweckt? Und öffentliche Telefone, die gleichzeitig klingeln. Jamba. Gefährliches Zeug. Also es Jamba-Voodoo. Genau, es passieren so übernatürliche Sachen und es, glaube ich, baut dann innerhalb des Filmes eben auf die Nacht, ne, auf die Nacht hin, wo die 100-Jahr-Feier stattfinden soll und während das passiert, kommt aus dem Meer ein Nebel auf die Küstenstadt hinzu. Eine und dieser Nebel. Eine unglaublich dicke Nebelwand. In dieser Nebelwand, ich will noch nicht ausführen, was hier und so weiter drin ist, aber innerhalb des Films mit dieser Nebelwand müssen sich natürlich unter anderem wieder Jamie Lee Curtis dann ausgesetzt sehen und ihre Mutter hat auch mitgespielt, ne? Janet Leigh, sehe ich gerade in dem Film. Oder war sie schon sehr alt, glaube ich, ne? Die war schon, na okay, wenn der 80 spielt, die war 10 Jahre Zeit älter. Oder nee, wann war Psycho? Psycho war 60, ne? Deswegen blieb sie die meiste Zeit auch im Nebel. Soll ich noch ein bisschen raus? Nein, das ist gut. Das ist gut. Gerade so, dass man deine Arme sieht. Wollt ihr noch einen Scheinwerfer hinstellen? Ist das okay? Entschuldigung, ich bin ein Arsch. Ich schäme mich jetzt auch ein bisschen. Also ich fand ja die Radiomoderatorin ein bisschen... Oh, war das hier Adrien Barbeau? Babou, ja. Hier, Werwolf in London. Ne, die hat er. Und später zum Beispiel in Cannonball Run. Ne, ja, als eine der Cannonball Run, jawohl. Ja, ein größerer Horrorfilm sogar. Wann sprechen wir aber über solche Filme irgendwann mal? Die müssen wir auch mal zusammenfassen. Ist Cannonball Run der mit David Carradine? Nein, der mit Burt Reynolds und Dom DeLuise, wo sie... Genau, Burt Reynolds. Also David Carradine. Achso, auf dem Highway ist die Hölle los. Auf dem Highway ist die Hölle los, okay, ja, Teil 1. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich hatte. Ach stimmt. Ja, vor ein paar Monaten hat mich der ich weiß nicht, der Affe gebissen oder so. Und ich habe einfach gesagt an den Nachmittag, ich muss jetzt Smokey and the Bandit gucken. Oh Gott. Oh. Und dann habe ich mir Cannonball nochmal danach angeschaut. Das sind Filme, die mich damals geprägt haben. Habe ich vor ein paar Monaten nochmal geschaut. Der Nebel kommt auf die Küstenstation. Er glüht, glaube ich, sogar. No? Was passiert mit diesem Nebel, Daniel? Was passiert mit diesem Nebel? Warum ist er so grauenhaft? Dann muss man die Jalousie zuziehen oder was? Soll ich jetzt wieder spoilern, ja? Ja, das spoiler doch ruhig. Okay. Ich spoiler. Ja, du kannst es ja andeuten, so nee, mystisch ich andeuten. Muss, verbergen also, sich Haken. Spoilerwarnung! Ja. Also für alle Filme Spoilerwarnung von jetzt an, ja? Ja, ich meine, aber. Ja. Also, wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat, denn. Da ja. ist was drin? Da vielleicht? Ist, ja, da verbirgen sich irgendwie unheimliche Wesen drin. Also, es sind unheimliche Wesen drin, mehr brauchen wir da nicht sagen. Und auf jeden Fall Nebel plus unheimliche Wesen plus viel. Leute, die da der Warnung der ganzen ominösen Sachen gar nicht hier Folge geleistet haben. Nicht gut. Ja, ja? Viel tot. Nicht gut, viel tot. Und wenn man es so vage in der Beschreibung hält, ist es wirklich exakt der Plot von Der Nebel von Stephen King. Nur, dass sie komplett unterschiedlich sind. Also es sind ab dem, was in dem Nebel drin ist und warum, ist alles ein bisschen anders bei beiden. Mich hat das immer irritiert. Ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige, der die Kurzgeschichte gut fand und immer drauf gewartet hat, dass super. Da mal ein Film zukommt. Mhm. Dann kam der Film, war ja auch okay, aber irgendwie zu spät. Er kam mir zu spät. Man hat 20 Jahre früher wäre besser gewesen. Ja, ja, natürlich. Also wir haben über den Mist ja auch im zweiten Horror-Podcast. Ja, ja, ich weiß, nicht weiß. Müssen wir ja auch nicht. Kann man nochmal empfehlen, den Horror-Podcast. Wir fanden ihn aber gut damals. Ja, also natürlich. Wir haben alle gesagt, dass man Nein, sich den auf jeden ihn Fall... Ja auch gut. Ich fand ihn ja auch nicht schlecht. Ich meine ja nur, dass... ich habe so lange drauf gewartet, dass dann... Weißt du, ich hätte ihn lieber 10 Jahre früher gehabt als Film. Aber da war ja noch der andere Carpenter da. Also der Carpenter-Film da. Ja, aber der... Ja, aber also, du kannst es dann nennen, halt anders. So das, Mist. Also das das Teenager The Fog Remake von 2004, 2005 oder sowas. Der hat, hier. Wer war da drin hier, der glubschäugige Glubschi? Idiot? Wie heißt der? Der hier auch Vogelscheuche bei Batman spielt. Johnny Glubsch. Achso, Cillian Murphy. Ist es Cillian Murphy, ist ne? Ist es nicht? Ja doch, ne? Oder? Ihn. Lass mich mal gucken. Nein. Weißt du, wer mitspielt? Superman spielt mit. Tom Welling. Okay, Superman, es tut mir leid, Cillian Murphy. Und es tut mir leid, hier, das war auch die Schwangere hier von Lost, Maggie Grace. Oder nicht? War das nicht die Schwangere? Ach, deswegen sind die alle aus The Lost rausgeschnitten worden, ne? Wahrscheinlich, quasi, ja, damit sie den Hardcore. Hat Lost ja nicht geschadet auch. Ja, vor allem das Remake war in Amerika PG-13, bedeutet für ab 13 Jahren freigegeben. Boring. Euch kann man wirklich nur noch mit Blut und Gekröse locken. Ja. Ihr seid schlimme Menschen. Dafür habe ich auch schon alle Horrorpferde kotzen sehen. Ja. The Fog, der Nebel als... Man hat schon Zombie-Pferde kotzen sehen. Ja. Entschuldigung. Als Horrorfilm vielleicht nicht so revolutionär, wie Halloween es damals gewesen ist. Und Carpenter hat auch von sich selbst, glaube ich, behauptet, dass er lange Zeit jetzt nicht wirklich zufrieden insgesamt mit dem Ergebnis ist, was er daraus bekommen hat, dass er aber anerkennt, dass das ein immer noch finanziell einigermaßen erfolgreicher Film gewesen ist und eine gute, einigermaßen gute Arbeit ist, die er abgeliefert hat. Ich fand den geil. Ja, nicht zu sagen, also das ist die Ansicht von Carpenter selbst. Ne? Und ich glaube, der geht an seine Werke da mit anderen Maßstäben ran, als es andere Leute machen würden. Ja, also ich weiß nicht, bei mir hat The Fog, glaube ich, die richtige Wirkung erzielt. Ich hatte ihn so eher als so ein Goonies in Unheimlich gesehen. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Weißt du, weil das fing halt mit diesem alten Mann, der dir diese Piratengeschichte erzählt, fing das ja an und dann siehst du die kleinen Kids ums Lagerfeuer rumsitzen und so. Und das fand ich halt für mich genau diesen ja, mehr halt nicht Horror, sondern halt diesen eher Gruselcharme gehabt. Mhm. Ja? Also so dieses Lagerfeuergeschichte, klar, kann man jetzt natürlich sagen, ist natürlich ein leicht herbeigeholtes Bild, aber das war für mich dieses kindliche, abenteuerliche Horror-Ding irgendwie so, ja. Mhm. Also es war nicht dieses wirklich harte, unheimliche, sondern so eher, ja, weiß ich nicht, da konnte man sich gerne irgendwie drin gruseln und oder beziehungsweise unbeschadet drin gruseln, sage ich jetzt mal. Ja, glaube ich, kann man auch so für The Fog insgesamt festhalten. Muss man schauen, das ist eine, läuft immer wieder mal im Fernsehen. Und nichtsdestotrotz, also ich auch die Figuren, diese Wesen dann da in dem Nebel in Szene gesetzt sind, finde ich nichtsdestotrotz, ist geil, weil da auch da wieder, ja, weniger ist mehr. Ja, weniger ist mehr. Ja, so ist es. 1979/80 war Nebel des Grauens gewesen von John Carpenter. Bis hierhin hat er schon eine sehr variable Auswahl an Filmen gemacht. Dark Star war Science Fiction. Das Ende war so gritty Crime-Drama, Siege, Belagerungsfilm. Halloween, Slasher-Horror. The Fog, eher klassischerer Horror. Ja, Mystery. Mystery-Horror. Und jetzt kam 1980 ein Film, seine erste Arbeit mit Kurt Russell zusammen. Du weißt, wovon ich rede. Ja. Warte mal. Ja, du weißt, wovon ich rede. Ein zweiteiliger Film fürs Fernsehen. Elvis! Aber ja? Elvis war nicht schlecht. Nee, absolut nicht. Elvis war echt nicht schlecht. John Carpenter hat, nachdem er großen Erfolg im Kino gehabt hat, die Arbeit übernommen, sozusagen einen zweiteiligen TV-Film über das Leben von Elvis zu drehen. Der ist 1980 gekommen und und das erste Mal zusammengearbeitet mit einem seiner späteren Lieblingsschauspieler und einem, dem er, also hat Kurt Russell später, quasi so wie du später sagen wirst, Tim Burton mit Johnny Depp verbunden hast, würde ich John Carpenter und Kurt Russell in den 80ern verbinden. Ja. Ihre erste Arbeit ist gewesen, Kurt Russell als quasi Kinderstar in den 50er, 60er Jahren für Disney hat er angefangen. Er hat Elvis gegen Schienbein getreten, glaube ich. Hatte er? Ja. Ich meine, Kurt Russell wäre es gewesen, der hatte irgendeinem berühmten, wenn nicht sogar Elvis, gegen Schienbein getreten. Okay. In irgendeinem Film. Es ist eine sehr strange Story von Kurt Russell. Ich weiß, Kurt Russell, sein Name war das Letzte, was Walt Disney in seinem Leben gesagt hat. Ja? Walt Disney lag auf dem Sterbebett und das Allerletzte, was er gesagt hat, war, komm mal her, Kurt Russell. Und ist dann abgenippelt. Ja, Walt Disney schon zu dem Zeitpunkt, gab es das für den X schon? Oder? Kurt Russell war ja Kinderstar für Disney gewesen. Ja. Und vielleicht, was weiß ich, hatte Disney da irgendwas geplant. Check doch mal gerade nach, wen Kurt Russell gegen Schienbein getreten hat. Kurt Russell gegen Schienbein getreten, ja. Das in irgendeinem Film, das ist eine ganz berühmte Szene eigentlich. Ja. Da sagt er halt, ich glaube es war Elvis, er sagt halt irgendwas zu den Kleinen und er kickt ihn einfach gegen Schienbein. Es könnte durchaus sein, wo bin ich denn hier, Leprakolonie? Nee, warte mal, ist das falsch? auf jeden Fall, Kurt Aber Russell Elvis, hat sagen wir mal so, porträtiert. Elvis war echt nicht schlecht. Ja. Also ich habe mir diesen Elvis-Film angesehen, weil ich jetzt auch nicht so wirklich was von Elvis... Was? Wie? Ja. Weil wie willst du den Satz beenden? Von seinem Leben. Ich kannte die Musik, aber ich wusste jetzt nicht so wirklich über sein... wusste? Ich dachte, du sagst Halte. Nein. Dass du nicht viel von... Ich dachte, du willst sagen, du magst Elvis nicht. Ich habe Elvis-Filme... echt mir sehr gerne angeguckt, weil das war einfach heile Weltfernsehen. Ja, gut, nein, seine Filme finde ich ja fürchterlich, aber die Musik halt. Ey, komm, ich musste die mal für Search for the King. Von Acapulco, also. Ja, ey, ganz war super. Ey, hör mir auf, ich habe für den ausgegraben, habe ich oder mir 10 von diesen Filmen nacheinander angeguckt. Wir saßen zu dritt oder zu viert da und haben uns teilweise beömmelt, wie schlecht die sind. Also ich meine, die sind schon, die kann man nicht durchstehen. Du kannst ja noch nicht Elvis-Filme loben. Bei aller Liebe zu Elvis. Du, wieso denn? Ich meine, ehrlich, ich fand, naja, das waren nur die klassischen Geschichten. Das war doch super. Ja, nee, das habe ich selbst eigentlich. Guck mal, da waren die Jungs da war immer alles so klar ausgedacht. Dir gefällt die Einfachheit, so wie Mad Men, weißt du, so, dir gefällt die Einfachheit der Dinge. Ja, genau. Ja, okay. Nee, und warum nicht? Mal hat er gesungen, zwischendurch hat er mal gesungen und so, ja. Wie klickst du in der Oma? Oh, das ist doch schön, ja. Zwischendurch hat er mal gesungen. Aber das waren noch gute Geschichten. Er musste immer irgendeine Alte kriegen, hat irgendwie noch einen vielleicht mal kurz dann dabei verprügelt irgendwie. Ja, aber nur so halb, so Männer. Ja, aber das war doch dieses klassische Ding. Diese James Dean, ja. Aber James Dean, finde ich, hat es doch wesentlich besser gemacht als Elvis. Ja, er war jetzt auch nicht der wirkliche Rebell. Ich meine, er war vor allem nicht so der Schauspieler. Aber gut, ist doch egal. Elvis war doch auch nicht da, um da zu schauspielen. Ja. Er war da, um Elvis zu sein. Okay. Ja. Na gut. Und wenn du da Elvis hast, dann babbelt er vielleicht auch mal blöd, aber. Ja. Ich fand hier diesen Acapulco-Klippenspringer-Film, den fand ich super. Weil die springen da von richtig fetten Klippen und das war geil. Das ist schön. Ihr habt ja sicher auch gesagt, dass Carpenter großer Elvis-Fan war, oder? Mochte übrigens auch die Beach Boys und da war noch mehr, mir fällt es aber nicht ein. Ah, NBA-Fan. Aber das kümmert mich ja nicht. Sowas merke ich mir nicht. Nee, aber wahrscheinlich für den NBA-TV-Film, den er dann irgendwann mal später gedreht hat. Aber wie gesagt, als jemand, der nicht so wirklich über den Werdegang von Elvis informiert war, wie ich zu diesem Zeitpunkt, ich Elvis gesehen hatte, fand ich den Film doch sehr interessant. Okay, ja. Und ich habe den auch zu einem Zeitpunkt gesehen, wo ich eigentlich nicht wirklich glauben wollte, dass Kurt Russell irgendwie Elvis spielt. Mhm. Ja. Aber also, er spielt doch auch in hier 30.000 Miles to Graceland, oder? Ja, mit Kevin Costner. Mit Kevin Costner, aber das ist ein anderes Kaliber. Das ist eine andere Elvis-Kaliber, ja. Das ist ja das Möchtegern. Diese Ballerei am Ende, hör mir auf. Ich fand die sehr menschenverachtend am Ende, diese Ballerei. Aber egal, das ist ja Geschmackssache. Ja, weiter. Ich weiß jetzt nicht, ja genau. Wie gesagt, ich fand es damals für diesen Elvis-Film, fand ich das echt ordentlich und habe mir den problemlos angucken können. Irgendwann mal, ich habe ihn auch echt wirklich viel später gesehen als Kurt Russell, eigentlich für mich schon so dieses manifestierte Rampensau. Mit was? Was ist eigentlich der Film, wo man jetzt sagt, das ist Kurt Russell so, also die Luke Skywalker-Rolle, oder? Big Trouble in Little China. Ja. Echt? Ja, hättet ihr jetzt gesagt, ich hätte jetzt wirklich die Klapperschlange gesagt. Ja, die Klapperschlange finde ich auch sehr ikonisch, aber da als Gamer bin ich natürlich auch untrennbar mit der Rolle, die das dann inspiriert hat, verbunden. Ja. Snake plus Snake. Snake. Ja. Unglaublich. Aber für mich, Jack Burton, glaube ich, hieß er in Big Trouble. Da sprechen wir dann, wenn es dann soweit ist, aber für mich verkörpert, das ist Kurt Russell für mich. Ja, das ist fucking Kurt Russell. So möchte ich sein, so sollte jedermann sein. So sollte jedermann sein, ohne Abweichung. Sein wollen. Nee, Elvis, absolut. Ich habe ja gerade gehört, ihr habt euch lang und breit über die Qualitäten von Elvis als Schauspieler unterhalten. Und jetzt sage ich nur mal sowas, ja. Es gibt auch Esther Williams Filme und die konnten nur schwimmen. Ja, aber da war, sehen Sie, ja, okay, sehen Sie, okay, Sie schwimmen. Und es passt auch besser, wenn du jemanden hast, was weiß ich, er ist Hubschrauberpilot und singt. Ja, er führt ein Abschleppunternehmen und singt. Ja, es passt besser, als sie ist Hubschrauberpiloten und schwimmt. Ja, ja. Genau. Ja. Und die haben ganze Filme darum gestrickt, dass sie Aquagirl irgendwie schwimmen. Die hätte sich an mich wenden sollen, ich hätte so ganz groß rausgebracht. Aquagirl 1 bis 8. Jetzt in Zeitlupe. Ja. Nochmal. Schwimmen, bis die Kiemen biegen. Ja. Also er hat 1980 war der TV-Film mit Elvis, ein zweiteiliger TV-Film, knapp 3 Stunden insgesamt, mit dem Werdegang von Elvis, und war für Carpenter jetzt nicht dann, sagen wir mal, ich würde es nicht einen Schritt zurück oder sowas nennen, aber er hat dem eben als Projekt gemacht, weil er Bock drauf hatte. Und es war vor allem etwas, was Kurt Russell wieder etabliert hat, als jemanden, der Potenzial hat, ein guter Schauspieler zu sein, weil er eben vorher eigentlich nur als Kinderstar in TV-Filmen für Disney dann bekannt gewesen ist und hier eine sehr gute Performance abgeliefert hat als... Oder kennst du ihn noch anders vor den... Also es war gegen sein Image ja schon so ein bisschen... Bei Elvis war dazwischen nicht mehr wirklich viel. Also gut, ich guck mal kurz nach, was Kurt Russell bis dahin gemacht hat. Für mich, ich hatte immer im Hinterkopf, dass quasi Elvis, die Arbeit bei Elvis, ihn mit John Carpenter sozusagen gut verbunden hat, dass die dann beschlossen haben, mehr Projekte mit dazu zu tun, aber dass Kurt Russell selber, bis er als quasi als Elvis dann noch aber aufgetreten ist, ein bisschen in einem kleinen Tief gewesen ist, ne? Und dann erst richtig durchgestartet hat. Ja. Er also hat er ja auch in den, muss man dazu sagen, das Skript hat er ja in den mittleren 70ern geschrieben, ja, als ja der Watergate-Skandal war, ja, und ja, diese ganzen, das war auch so ein bisschen Gesellschaftskritik auch auf plumpe Art verpackt. Ja, also übrigens Kurt Russell im Elvis Presley-Film, im Elvis Presley-Film, ob blond, ob braun. Aber ich dachte, also reden wir noch über den Elvis-Film? Ich dachte, wir reden über die Klapperschlange. Nein, ich gucke jetzt gerade, wir gehen jetzt gleich zur Klapperschlange jetzt. Achso, Entschuldigung. Hatten wir jetzt geklärt, wenn der gegen Schienbein getreten hat? Es müsste Elvis sein. Also hier steht es eben nicht mit dem Schienbein, aber das war sein erster Auftritt als Sohn des Schauspielers Bing Russell. Der hat ihn mitgenommen und ist sozusagen nicht im Abspann erwähnt worden, aber war mit einer kleinen Rolle beim Elvis Presley-Film Ob blond, ob braun mit dabei. Ja. Yeah. Und hat danach eben in den 60er Jahren einen 10-Jahres-Vertrag mit Disney-Filmen bekommen und als Kinderstar in diversen, ja, die Sachen, die du nachher Sonntagnachmittags bei RTL im Disney-Club dann geschaut hast. So irgendwie, da gab es doch einen Film, wo der so ein Superhirn gespielt hat, weiß ich noch. Und Superhirn in Tennisschuhen, da, auf 1969. In Tennisschuhen. Oh mein Gott. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ja. Hatte. Also Kurt Russell hatte eine kurze Karriere als Baseballspieler gehabt in den frühen 70ern, hatte aber durch eine Verletzung, wie alle, wurde dann gezwungen, dort nicht weiterzumachen. Er war im Casting mit drin für Star Wars als Han Solo. Hat vorgesprochen. Wäre auch gut gewesen. Letztendlich wurde es natürlich dann mit Harrison Ford besetzt. Bedeutet aber dann, Elvis hat ihn wieder kurz auf die Sichtbarkeit dann wieder draufgesetzt, und Kurt Russell und John Carpenter haben dann ein Jahr später, 1981, ihren ersten großen gemeinsamen Kinofilm mitgedreht. Das ist der Wertefilm, den ich hier auf Blu-ray habe. Ich mir extra nochmal geholt habe. Einer Filme auch für mich Samstagabend ProSieben Filme aufnehmen, schauen. Die Klapperschlange, Escape from New York. Best of. Ja. Es ist... Okay, die Klapperschlange, soll ich mal ausführen? Ja, vor allem die Klapperschlange ist vor allem schon mal komplett Quatsch, weil der eine Kobra auf seinem Arm hat und keine Klapperschlange ist, wie der typische deutsche Dummheit. Es kann sein, dass da vielleicht, obwohl der ist ja etliche Jahre später gewesen, die City Cobra mit Stallone. Dass da Verwechslungsgefahr vielleicht im Regal in der Videothek nicht herrschen soll. Ja, mag ja sein. Ist trotzdem dumm. Also da hätten sie sich einfach angucken, hätten sie mal einen Schlangologen befragen sollen. Also, ein Schlangologe. Wir verstehen uns. Ja. 7 Millionen Budget. 7 Millionen Budget ist schon. Wenn du schon 60.000 und dann 7 Millionen. Ja, genau. Und Halloween nur 2 Jahre vorher, genau. 325.000. Und der dann TV-Film. Und TV-Film, der dazwischen gekommen ist. Also er hat mit 7 Millionen, das ist schon ein ordentliches Budget für einen Science-Fiction-Film damals. Idee des Films damals ist gewesen, wir schreiben das ferne Jahr 1997. Ja. Lol, das ist immer das Geilste. Ja, Verbrechen. Das Verbrechen in den Staaten hat so viel Überhand genommen, ja, dass die Polizei sich gesagt hat, das hilft nichts mehr, ja, wir sperren Manhattan ab und machen daraus ein Gefängnisinsel, sozusagen. Ja, ein praktischer Vorschlag, ich meine, die machen wenigstens was. Also da kommen wir eh nicht mehr zurecht, ja, wir sperren es einfach ab und schmeißen alle Verbrecher in die Insel, damit die sehen, wie die dann damit zurechtkommen. Das denke ich mir mit Gotham City aber auch irgendwie, genau. Also sollte man auch einfach eine Kuppel drüber machen. Eine Kuppel einfach drüber. Das Problem ist leider, hat gut funktioniert, bis auf einmal aber aus Versehen, ja, der Air Force One ist es gewesen, der Flieger des Präsidenten, über der Gefängnisinsel Manhattan abgestürzt ist. Man sollte meinen, die sind so smart, dass sie da nicht drüber fliegen. Nicht oder abgestürzt, der wurde von Terroristen gekapert. Terroristen haben ihn gekapert. Auf jeden Fall, der Präsident ist in der Gefängnisinsel dort drin, hat bei sich wichtige Tapes, die das Weiterbestehen der Menschheitsgeschichte irgendwie garantieren sollen und ganz, ganz dringend raus müssen. Moment, aber das ist ja wirklich, ich meine, ist ein blöder Grund, aber das Tape, das ist ja, glaube ich, da ist irgendwas Wichtiges noch drauf. Also, eine Audiokassette. Hat er nicht diesen Koffer, diesen Atombomben-Zündenkoffer? Nicht das? Ja, aber was mit der Audiokassette nahe gemacht wurde, das war natürlich der Focal Point, der zentrale Punkt, was da dort mit dem Präsidenten. Der Präsident ist nicht so wichtig, aber das auf Band. Auf der Audiokassette waren Informationen zu einer neuartigen Energiequelle, der Kernfusion, enthalten. Neuartig. Ja. Und jeder weiß, ich hatte auf meiner Datasette immer so alte C64-Spiele, die hatten Kernfusion da drauf. Ja. Ja. Fand ich auch immer sehr lustig. Also, die Kassette, der Präsident, befindet sich in der Hand von Terroristen auf Manhattan. Gregor, aber nein. Was denn? Das Flugzeug ist von Terroristen in ihre Gewalt gebracht worden. Ja. Und irgendwie ist da irgendwas schiefgelaufen, die haben sich da irgendwie dann gewehrt oder keine Ahnung, dann ist ein Feuergefecht an Bord ausgebrochen und die Maschine ist zwar abgestürzt, aber der Präsident konnte sich mit seiner Rettungskapsel quasi vorher noch absetzen und ist in Manhattan gelandet, was inzwischen ja eine Gefängnisinsel ist, ummauert. Was für unwichtige Details. Und am Anfang, der ist quasi noch gar nicht in Gefangenschaft. Der ist am Anfang noch gar nicht in Gefangenschaft, sondern der ist einfach nur mit seiner Rettungskapsel genau in dem übelsten Knast der Erde gelandet. Das sollte heute mal ein Präsidenten. In den übelsten Teil ihres Landes sollten sie aus Versehen mit einer Kapsel geschossen werden. So nach dem Abdanken, wenn sie abgewählt werden, sollen sie direkt dahin geschossen werden. Aber ich meine, wie geil. Ich meine, er geht hin und mauert mal eben Manhattan ein und macht es halt zum absoluten Ghetto. Ja, und dann sagt er, Pech gehabt. War schon eine Aussage. Ja. Also der Grund, so im Detail ausgeführt, das war der Grund, entführt, abgestürzt und so weiter. Letzten Endes, der Präsident ist in Manhattan, müsste aber in 22 Stunden zu Friedensgesprächen dann antanzen und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, sonst geht es der Welt total scheiße. Die sitzen da wirklich mit der Atomuhr, die anderen Parteien, und wenn der nicht bis genau zu der Sekunde kommt, dann drücken sie auf den Knopf, weil, also wir haben ja gewartet. Wir haben ihm gesagt, 24 Stunden, die waren nicht da. Also, es ist ein bisschen schwach, der Plot, muss ich sagen. Natürlich, ist ein bisschen dumm. Naja, das Setup ist es eben. Ne? Das Setup ist es eben und ich fand trotzdem... Es geht ja auch nur um Setup eigentlich. Genau. Auf jeden Fall, das ist der Grund, um dort quasi unseren Protagonisten des Films ins Spiel zu bringen. Einer, der übrigens, hast du mal die Deleted Scenes da draus gesehen, die hier auf der Blu-ray mit da drauf sind? Nee. Die haben nämlich gezeigt, wofür Snake Plissken in den Knast gekommen ist. Das kann man dort sehen. Okay. Das ist hier drauf, hat ja quasi so einen Heist gemacht, so versucht... Geld abzustauben. Genau, Snake Plissken ist quasi ein Bankräuber und hat mit einem Kollegen sehr viel Geld quasi geklaut. Und man sieht das in den Deleted Scenes der DVD, das ist im Film nicht vorhanden. Was wird dann auch quasi nur angedeutet, dass es jemand, der ein schweres Verbrechen gegangen hat. Die flüchten mit der U-Bahn da vor den Leuten, die sie beraubt haben und werden am Ende aber gefasst. Der Kollege stirbt von Snake Plissken und Snake Plissken wird eingeknastet. Und anstatt dass er aber gleich nach Manhattan verfrachtet wird und dort eingekerkert wird, wird er erstmal gebracht zu Lee Van Cleef in die Kammer. Lee Van Cleef? Nee, Lee Van Cleef, der Schauspieler. Der Ninja-Meister. Der Ninja-Meister. Ja, Ninja-Meister 1 und 2. Ja. Captain Apache. Was spielt er dort? Ist er der Präsident der Polizei oder was war er dort nochmal? Ja, der ist ja dieser, der Grenzwacht-Chief irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Und der sagt ihm, guck mal, das ist jetzt so, wir sind ein bisschen gearscht, ja. Also der Präsident, der ist in Manhattan und den müssen wir dringend rausbekommen, weil sonst sind wir alle im Arsch. Aber ohne, dass da viel Wind irgendwie von der Sache... Nee, genau. Geheim. Sagen wir mal, es ist so eine James-Bond-Situation ein wenig. Du holst dir dann einen, der dann quasi alles im Gefalten... Ich esche gerade. Ja, das hat man jetzt wahrscheinlich gehört. Ja, er muss den Präsi rausholen, ohne dass irgendeiner was davon mitbekommt. Genau. Aber da als Schwerverbrecher, sagen wir mal, ist er nicht so inkliniert zu sagen, ja, mache ich mag den Präsidenten, ja. Deshalb pflanzt ihm der Lee Van Cleef dann einfach so Explosionskapseln in den Hals. Supergeile Idee. Ne? Und ja, sagt, wurde danach auch gerne nochmal kopiert, mehrfach mit Ringen um den Hals und was weiß ich. Genau, wie hieß er nochmal? Wetlock? Fortress? Mit Rutger Hauer. Ja. Ich dachte, das ist Fortress. Fortress, da hatten sie es aber, glaube ich, da mussten sie es auskosten. Ey, in verschiedenen Arten wurde es die Idee. Ist ja auch gemein. Klingt auch wieder wie aus einem Stephen King Buch. Aber es ist einer, wo du weißt, dass du so jemand wie einen Snake Plissken, der eben von Kurt Russell verkörpert wird, mit, ja, wer den Film nicht kennt, stellt euch Solid Snake vor. Solid Snake ist Snake Plissken vom Aussehen her, vom Look her, mit der Augenklappe, mit der verwilderten Frisur, mit dem Dreitagebart. Und die Augenklappe war Kurt Russells Idee. Also die hat er sich für den Charakter ausgedacht. Super gute Idee. Finde ich immer geil, ja, wenn man so, ich meine, eigentlich ist es plump, aber andererseits, das ist auch so ikonisch, das Bild, das macht einfach den Charakter. Ich finde es vor allem geil, dass er ihn auf dem Cover noch mit Kippe in der Fresse hat. Mit Kippe und Pumpgun und der Augenklappe. Alles dabei. Ach ja, die Waffen übrigens hier, diese leicht Zukunft. Ja, das ist eine normale Uzi. Aber die Soldaten, also die Polizisten in den Film, es spielt ja auch in der dystopischen Zukunft, die haben halt so pseudofuturistische Waffen. Das sind eigentlich nur M161, wo sie alles abgeschraubt haben. Also die Gaszylinder und all den ganzen Quatsch, wodurch das ein bisschen abgefahren aussieht. Ja. Mhm. Aber finde ich immer gut auch. Ja, man bis zum kleinsten Detail muss man sich Gedanken machen. Sprich für das Produktionsdesign von dem ganzen Film, ja, also. Der wirklich den Eindruck vermittelt, dass Manhattan ein abgefucktes Krisen und Kriegsgebiet ist. Ich hatte immer das Gefühl, da das passiert natürlich relativ am Anfang, da wird eben dann Snake Plissken ein paar Segelflieger, glaube ich, ist es, ne? Also, ja, ein Segelflieger, das ist ja quasi seine Eintrittskarte quasi für den Job. Genau, dass er diesen Segelflieger halt quasi so gut beherrscht, dass er auf dem kleinsten Feld irgendwie das Ding zum Stoppen bringt. Eben, und er fliegt dann so Mad Mission-Style dann quasi in Manhattan rein. Genau. Mit, da kannst du gleich mal ausführen, einen der besten Computereffekte aus den 80er Jahren. Ja, man sieht so ein wunderbares Wireframe-Grid, wie es damals ja üblich war, von der Umgebung drunter. Und man mag denken, das ist irgendwie natürlich Computer generieren. Die haben damals wirklich ihre dicksten Computer, die dann wahrscheinlich zwei Häuser waren, Häuser hoch, haben sie rechnen lassen, aber in Wirklichkeit war das zu teuer. Und wie haben sie es gemacht? Deswegen haben sie es, ja, du hast es auch schon erzählt, wir haben uns beide schon totgelacht auf dem Balkon. Sie haben es nachgebaut in echt mit Neonröhren oder zumindest mit so Leuchtstoff, Streifen. Leuchtstoffstreifen, die angeleuchtet wurden und einfach. Genau, die haben schwarze Blöcke mit Molton überzogen. Und schwarzen Molton überzogen und da so Leuchtstofffarbe reingetan, angeleuchtet und eine Kamerafahrt drüber gemacht. Gewusst wie. Ich meine, ich habe es in Erinnerung, dass es genauso schäbig aussah wie alles aus der Zeit. Ja. Also ich habe es aber nicht in Erinnerung, dass ich gemerkt hätte, dass es nicht digital war. Ich auch nicht. Und das ist halt schon eine Kunst. Das kam aus einer Ära, wo so ein Film wie der erste Star Wars dann erste Computergrafiken gezeigt hat. Hier der Anflug auf den Todesstern in der Besprechung. Ja, genau. Wenn der hier It's a Trap, General Akbar, das dort zeigt. Das hat, glaube ich, schweineviel Geld verschlungen, dort diese Computeranimation zu machen. Carpenter hat eine ähnlich gelagerte Animation, die wesentlich flüssiger ausschaut und wahrscheinlich einen Bruchteil nur dessen gekostet hat. Da wären wir wieder bei seinem Markenzeichen billig arbeiten. Ja. Billig effektiv arbeiten. Wen kümmert es denn, ob es digital ist oder analog? Eben. Keinen. Von diesem Punkt aus ist dann Snake Plissken in Manhattan und der Rest des Films beschäftigt sich damit, wo ist der Präsident, wie kriege ich ihn raus? Und es ist wirklich eine richtige Achterbahnfahrt. Ja, der Präsident... jetzt muss ich gerade nachgucken. Donald Pleasence ist der Präsident. Der ist ja tatsächlich mal in Kriegsgefangenschaft geraten. und hat seine Erfahrungen quasi aus erster Hand da einbringen können, weil er ja auch dann teilweise da auf diesem Stuhl festsitzt und als Gefangener gehalten wird für lange Zeit. So, fand ich interessante Info. Besser noch, dass er halt echt Erfahrung hatte tatsächlich. Er wird auch noch an die Wand gebunden und der Duke, Isaac Hayes, schießt ihn noch die ganze Zeit so um die Körperkontur quasi rum. Und er kriegt auch noch diese Perücke auf. Genau, genau. Isaac Hayes war auch seine Idee, war die Idee von Donald Pleasance oder so. Ich glaube, Isaac Hayes hat einen der Ganganführer dort gespielt. Ne? Das er war hat den Duke, den Chef. Der Oberboss von Manhattan quasi. Auf der Suche nach dem Präsidenten hat natürlich Snake sehr, sehr viel mit den Gangs, mit den Verbrechern dort zu tun. Er hat aber nicht nur Gegner vor sich, sondern er findet auch einen Verbündeten oder zumindest mehrere, aber einer der... Nee, drei sogar. Drei sind es? Also der Cabbie, Taxifahrer, Ernest Borgnine. Ernest Borgnine, ja, natürlich. Hier wieder Adrienne Barbeau. Adrienne Barbeau war auch mit dabei. Frau, ich, und ja. Harry Dean. Und Harry Dean Stanton. Ja. Der Cabbie wurde Bücher, auch... Bücherwurm oder was war's? Der... Ja, ah ja, er lebt in der New York Public Library. Er wohnt in der Bücherhalle. Das macht ihn nicht smart automatisch. Nee. Er wohnt da halt. Ja. Der Cabbie wurde übrigens später erst reingeschrieben. Es gab ja mehrere Versionen von dem und von dem Script. Oh, ich hätte ihn der sehr Cabbie vermisst, war einer von denen. Muss ich auch denken, dass für mich auch die Figur hier aus ach, verdammt, aus der Serie mit dem Helikopter. Airwolf. Dominic Santini. Ja, Dominic Santini. Also auch der, ja, er ist der perfekte Cabbie auch. Und irgendwie, ja. Das hat so einen Zynismus. Es gibt ja diese, es gab ja auch Quarantine, das Spiel, wo man auch Taxifahrer ist in dieser, eigentlich exakt der Stadt und Leute von A nach B befördert. Kennt das eine? Nicht? Quarantäne, Quarantine, irgendwie sowas. Mhm. Ist ein recht bekanntes sogar. Du musst dir vorstellen, du bist dieser Taxifahrer in der Stadt. Gesundheit. Jetzt kann ich es nicht rausschneiden. Ja, also so wie beim Film dort. Der Tag fand ich nur interessant. Nein, ist nur, ich will ja auch diese Games Ausschweifungen passen hier und ich fand ja. Weil ich habe das sehr gerne gespielt und ich wette, das kennen da draußen einige, wo man mit dem Taxi in der Endzeitstadt unterwegs war und einfach find über alles drüber Idee. Fahren müsste konnte. Eigentlich mal noch mal machen. Eigentlich könnte man eigentlich wieder schon, mal machen. Ja. Ja. Crazy Atomic Taxi oder so. Ja, sowas wie GTA mit einer Endzeitstadt. Ja. Ich wette, es kommt demnächst eher ein Metal Gear Teil, wo du da noch mal im Taxifahrer unterwegs bist oder irgendwie was dort passiert. Über die Connections zu Metal Gear brauchen wir uns hier, glaube ich, nicht weit dann ausführen. Nee, da haben wir, einen kompletten Podcast ja. dann drüber gemacht. Aber die ikonische Figur, die damit erschaffen wurde, mit dem Snake Plissken, wie der Film inszeniert war, mit Isaac Hayes mit dabei, Ernest Borgnine. Ich will den Film jetzt auch nicht wirklich dann spoilen, in welche Richtung er dorthin geht. Ich fand das Ende aber geil. Ich fand den, also... Da kann ich, das ist eine meiner schönen. Okay, erzähl mal eine schöne Geschichte, Daniel. Die Klapperschlange war als auch das Ende, ja? Ja. Ich hatte ja gesagt, hier das Ende und, oh, hier mies, ein Film, der das Ende heißt und so, das muss bestimmt hier ein ganz hartes Ding sein. Die Klapperschlange habe ich erlebt das erste Mal, da war ich zufällig, mein Vater hat ein Mietshaus, also der vermietet also ein Haus, wo er halt Wohnung vermietet und keine Ahnung. Und ich weiß nicht warum, wir waren halt irgendwann mal da bei irgendwelchen Untermietern von ihnen und die haben den Film geguckt. Ja, da lief der dann irgendwie auf VHS oder keine Ahnung. Und ich habe halt ab dem Moment, glaube ich, reingeguckt, wo dieser geile Ringkampf ist, wo er gegen diesen riesen Ochsen im Ring steht. Und denkst, irgendwann. Oh Mann, wie soll er das überstehen? Ja, und der hat diese absolut miesen Baseballkeulen mit den Nägeln durchgehauen. Ja, ey, ganz wurde halt, das war wieder so für mich diese Bildsprache, weißt du? Du siehst nur diese Scheißkeule und denkst dir, oh, das muss ein ganz miese Atmosphäre, also eine ganz miese Welt sein, in der das da irgendwie spielt. Ja, und du hast dich nicht wohlgefühlt dabei. Ja, ja, ja. Also, beziehungsweise es war dieses Abstoßen, also faszinierend Abstoßende irgendwie so, weißt du, dieses durchgedrehte, wieder dieses komplett Wahnsinnige, was da auch mitgespielt hat, dann aber auch gleichzeitig so Greifbare irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Und ich habe da ab dem Moment, ich habe mich immer weiter in den Raum reingestohlen, ich hatte eigentlich gar nichts dazu suchen, ja, also ich wurde einfach mitgenommen. Ich habe mich immer weiter in den Raum reingestohlen und habe diesen Film dann bis zum Ende hindurch geguckt. Hab dann noch gefragt, ob ich den zu Ende mitgucken darf, so, ja. Weil ich fand es was unglaublich. Was habt ihr dem Kind denn bloß gezeigt, dem Monster? Gut, das war da, glaube ich, nicht mehr wichtig. Und das war halt so, wie sich das entwickelt. Und dann, als ich so die Ausmaße dieser Endzeitstadt irgendwie mitbekommen habe, ja, ich wusste ja nicht, dass es New York war zu dem Zeitpunkt, so. Aber das hat mich auch gar nicht gestört. Mich hat es auch gar nicht interessiert. Es war einfach nur düster, verfallen, bedrohlich. Und urgeil, hast du noch nicht gesehen, ja, so. Und wie er den dann am Ende, ja, das Ende ist halt fies, aber cool, ja. Und jetzt kommt's. Wirklich, jetzt kommt's. Dieses Ende wurde nachgedreht und jetzt, ohne Scheiß, ihr kommt nicht drauf. Von wem wurde Von wem wurde Carpenter empfohlen, das Ende so zu drehen? Also der Inhalt des Endes, wo er gesagt hat, das wäre doch mal eine Idee, mach das mal. Ja, so. Ja, dass man, also es geht um diese, also nee, es geht nicht um das Ende an sich, es geht um die, so diese Kofferraum-Szene mit der toten Frau. Ich will nicht spoilern. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, also ich meine, ist doch, Moment, okay, ich kann es euch... Lass man doch mal nachchecken. Nee, hier, und zwar geht's um Adrian Barbeau. Ja. Heißt die so? Ja. Die geile Tante. Ja. Und es wurde nie aufgelöst, was mit der quasi passiert ist. Wir nähern uns wirklich einer Spoilergrenze, wo es lächerlich ist. Sie ist halt tot. Ja. Sie ist halt tot. Genau. Und es wird nie gezeigt. In der Originalversion wurde es nie gezeigt. Was ich sagen wollte, von wem kam die Idee quasi, ey, du musst das nachdrehen, du musst das zeigen. Von J.J. Abrams, der als junger Teenie zufällig Kontakt zu diesem Film hatte, weil sein Vater da mitschneidet und mitgearbeitet hat an der Post-Production und ihm das gesagt hat. Und daraufhin hat Carpenter das quasi in seiner, tatsächlich in seinem Haus oder in der Ecke da nachgedreht. So. Weil ja, fand ich interessant. Also ich war sehr überrascht, J.J. Abrams da zu lesen, als ich mich darüber informiert habe. Weil du denkst, das passt doch nicht zusammen. Wie passt das zeitlich? Und dann erfährst du, der war damals noch echt saujung. Halt ein Teenie quasi und hat den irgendwie mal getroffen, hatte vorher den Film gesehen, hat ihm gesagt, ey, der Tod muss noch aufgelöst werden. Da habe ich kein Bild zu gesehen und dann haben die es nachgedreht. Ich habe das jetzt nur gelesen, ich habe den Film jetzt natürlich nicht so in Erinnerung, dass ich weiß, das war die und die Szene. Ja, ich finde es sehr bezeichnend, dass jemand wie J.J. Abrams dann einem anderen Film ein Ende bestellt, weil er keine Ahnung hat, wie er seine Projekte beenden soll. Ey, und das ist, okay, von der Perspektive habe ich es noch nicht gesehen, der ist vielleicht nicht der beste für ein gutes Ende. Mir geht es ja auch eher nur um diese... Oder überhaupt ein Ende. Was für eine lustige Connection das ist, oder? Wird sie nicht über den Haufen gefahren? Ist mir jetzt scheißegal. Nein, es gibt eine Szene, wo sie halt quasi, wo sie tot da liegt und die war nicht drin. Okay. Und die wurde nachgedreht und man hat es quasi nie so richtig gezeigt. Ja. Also J.J. Abrams hatte Input. Das Ende ist nicht, nein, das Ende ist natürlich jetzt nicht, das wollte ich damit nicht sagen. Also ich meine, Respekt an J.J. Abrams in jungen Haaren zu erkannt zu haben, dass man das auf jeden Fall zeigen muss. Ja. Nein, aber ist es nicht lustig, dass die beiden irgendeine Connection haben? Das hat mich total geflasht. Na gut, ich sehe schon. Ich höre das jetzt. In Hollywood ist die Welt wahrscheinlich ein Dorf, aber ich finde das interessant. Ja, ich finde es auch interessant. Weil der ja auch echt jung gewesen sein muss damals, weißt du? Der und muss ja einen Plan gehabt haben. Ja, und man denkt sich immer, diese Typen, die kommen aus dem Nichts, aber die sind schon immer da gewesen. Ja. Das ist das Problem, weil deswegen wird aus uns nichts mehr. Ja, aber gut, ich meine, ehrlich, da gehst du halt irgendwie an den Strand und triffst hier den und den und den und den. Da liegt auch mal so ein Appaccino rum und kann und was weiß ich, ja. Ey, deinen Film habe ich gesehen. Mach mal den einen Monolog, mach mal kürzer. Ja, so. Aber ich meine, ich glaube, das ist da halt auch irgendwie... Ich habe eine Idee, der Pate 2. Nimm an, du bist jetzt irgendwie der Chefbeleuchter bei Scorsese oder sonst irgendwas. Klar, dass du dann auch irgendwie auf die ganzen Partys damit eingeladen wirst oder beziehungsweise, dass du die Leute auch alle kennst und so. Und dann heißt, oh hier, der hat mal gute Arbeit gemacht, ja komm, hol den mal eben ran rüber. Und ich denke mal schon, das ist da irgendwie dann doch leichter. Ja, also... Ne? Ist eine Anekdote, die mir aufgefallen ist beim Lesen. Einfach nur wegen dem Namen. Ich habe auch nachgeprüft, ob es wirklich ist, weil ich nicht geglaubt habe. Ja, aber ich meine, guck mal, jetzt nur mal so jetzt ins vom Kleinen gesprochen, ja. Also würde jetzt Gregor zum Beispiel nicht das machen, was er macht, würde jetzt nächste Woche oder übernächste Woche nicht Hulk Hogan treffen. Also, verstehst du, was ich meine? Also würde Vater von J.J. Abrams nicht das gemacht haben, was er gemacht hat, dann wäre er wahrscheinlich auch niemals mit John Carpenter in Kontakt getreten. Ja, das stimmt. Also das will ich nur damit sagen, wenn du halt nun mal da in Hollywood lebst, dann denke ich mal, die Stadt macht, keine Ahnung, 50% die Filmindustrie aus. Eben, also, eben. Und, okay, das ist wahr, man. Wenn ich in 20 Jahren WWE-Champion werde, dann werde ich aber auch sagen, das war, weil ich Hulk Hogan dann damals... Ja, in 20 Jahren. Wisst ihr eigentlich, also ich meine, es gab ja eine Menge Leute, die Snake Plissken auch hätten spielen können, wenn eine leicht veränderte Realität eingetreten wäre, denn es Tom war... Selleck? Also nee, tatsächlich echt, fällt euch keiner ein. Also ich sag euch mal so, alle drei würden euch sofort auch in den Sinn kommen. Mhm. Ja, Arnold. Aber man kommt nicht drauf. Wer? Arnold oder? Nein, also Nick Nolte wäre der Erste. Oh doch, der wäre. Der wollte aber nicht. Hätte ich ganz gut gefunden, fast schon. Jetzt kommt einer, der ist auch noch ein guter Freund von Carpenter, Jeff Bridges, wollte auch nicht. Ja gut. Jeff Bridges kam später. Ja, aber war geplant auch. Also wollte hat quasi abgesagt. Hätte aber nicht, glaube ich, ich weiß nicht, ob er so gepasst hätte. Ich glaube, der wäre mir ein bisschen geleckt damals. Ja. Oh, dann bin ich mal gespannt, was ihr von dem haltet. Tommy Lee Jones. Den wollte das Studio. Hätte gepasst. Kurt Russell hätte gepasst. Weißt du warum? Weil Tommy Lee Jones schon damals, der hat hier diesen Herrscher vom Central Park gemacht, der schon ziemlich, sag ich mal, ruppig war irgendwie und auch in diesem Black Moon. Mit diesem geilen... Black Moon mit dem Auto. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Kenn ich nicht. Was? Mit dem Auto? Hey, der Auto für den Black Moon. Okay, Alter, nachher, wenn Black Moon, kann ich eine halbe Stunde rausgehen, oder? Ja. Das ist übrigens, John Carpenter Debüt, Drehbuch für Black Moon gemacht. No? Echt jetzt? Ja. Black Moon Drehbuch. Ja. Siehste, Alter, siehste. Ich sehe schon. Black Moon, man muss sagen, Black Moon schlägt super halt Film. In so eine Kerbe wie jetzt Klapperschlange oder halt auch Ja, vielleicht noch Sie leben, aber ja, ein bisschen früher. Aber leicht endzeitig. Ja, aber das ist Black Moon, war schon, ich hatte, der lief letztens auf Tele 5, ey. Ich hab zur Highlight-Szene habe ich halt direkt eingeschaltet, super geil. Also, kann ich nur empfehlen. Ich habe ja wirklich ein paar Namen jetzt gehört, die ich mir auch noch Es ist ein Film, der halt auf ein Auto zentriert ist. Das haben sich neben Das fliegende Auge und Firefox sehr wenige Filme getraut. Genau. Auf so nur eine Gerätschaft irgendwie einen Film zu machen. Ne? Die haben ja keine Seele, ja. Kann der Zuschauer nicht connecten. Bla, ja. Tommy Lee Jones, Linda Hamilton mitgespielt. Ja. Ne? Und Robert Vaughn als der Chef der Autodiebe. Nee, aber so diese vehikelzentrischen Sachen, wie du vielen TV-Serien gesehen hast und in dem Film, hast gerade ausgeführt, Das fliegende Auge, John Badham, auch einer meiner Lieblingsfilme damals, Roy Scheider. Super, Roy Scheider. Und eben auch sowas wie Black Moon, das hat in die Ära reingepasst. Und ja, jetzt wo du es sagst, also ich glaube, er hätte vielleicht wirklich einen guten Snake Plissken abgeben können, ne, von der Art her. Ich bin letzten Endes froh, dass es Kurt Russell geworden ist und dort eben auch quasi, ja, die sagen wir mal, Tim Burton, Johnny Depp Jahre quasi hat angehen lassen, des Duos Carpenter und Russell. Direkt nach der Klapperschlange hat John Carpenter sein Nachfolgeprojekt gemacht, sein Nachfolgeprojekt, was er direkt auch dann gleich mit Kurt Russell in der Hauptrolle dort besetzt hat. Das war 1982 mein liebster Horrorfilm von allen. Ja, das Ding aus einer anderen Welt. Remake eines 50er Jahre Streifens basierend auf einem bekannten Science-Fiction-Buch. Ich glaube, es hieß Who Goes There auf Englisch, was in den 50er Jahren schon mal verfilmt worden war, quasi ein bisschen als Parabel zum Kommunismus. Ging darum, dass in einer Fernstation in der Arktis glaube ich, dort ein Alien eingefallen ist und sich in die in den Körper der von Menschen dann reinversetzen kann und ohne dass aber die anderen Leute merken, dass sie wissen, und da entsteht dann Paranoia, wer ist das Alien, wer ist es nicht. In den 50er Jahren, du konntest einem nicht ansehen, dass jemand Kommunist ist. Ne? Aber die Gefahr war unter dir. Die Gefahr war unter dir. Und in den 50ern... Also ist es im Buch oder in dem ersten Film Nordpol und dann Südpol in okay, John Carpenter? Die das war denen egal einfach. Genau, die haben's nochmal rumgewechselt anscheinend. In den 50er Jahren war es dann auch, ich habe den nachgeholt, nachdem ich vor etlichen Jahren mir dann erstmals die DVDs und jetzt haben wir gerade die HD-DVD hier in der Hand, die noch bei mir im Regal steht, zugelegt habe, den 50er-Jahre-Film nachgeholt. Der ist ein bisschen ein anderes Kaliber, hat für einen 50er-Jahre-Film eine ganz gute Stimmung. Das Monster selber ist ein Pflanzenmonster. Ja, ich hasse also, Pflanzenmonster. Ja, wo du sagst, ein Baum aus dem Weltraum. Obwohl, Biollante in Godzilla war geil. Das ist ein bisschen anderes. Ja, das ist ja einer der 2000er Godzilla-Filme. Carpenter übrigens auch großer Godzilla-Fan, habe ich auch gelesen. Wundert einen nicht. Muss sein. Macht ihn nur noch sympathischer. Also, von dieser Grundgeschichte aus, Carpenter hat ein Remake quasi von der Geschichte dort gemacht, aber besser Remake ist da ein bisschen falsch. Er hat sich an die Grundgeschichte eher aus dem Buch ein wenig da gehalten und hat den Film, heute würde man sagen, ich glaube, reimagined. Ja? Reimagination, ja. Also in Zeiten, wo uns jetzt hier, glaube ich, auch gerade der erste Trailer um die Ohren geflogen ist vom neuen The Thing Reboot. Was? Nein, oh Gott, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist bestimmt gar nicht fürchterlich. So, ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich habe den Trailer gesehen, ich fand ihn nicht schlecht. Also, er macht alles Lust CGI. Auf mehr. Alles ich CGI, weiß es oder? Nicht. Ich weiß es nicht, du siehst hier nichts. Ey, Blut und Gekröse sind die billigsten Sachen, die man machen kann. Also vom Preis her. Warum da dann auf CGI zu setzen, würde ich nicht verstehen. Also egal. Ich habe mich zur Genüge über das Ding im ersten wir Horror-Podcast. Haben den Film doch noch gar nicht gesehen. Ja. Ich darf aber doch schon mal meckern. Ja, wir haben jetzt pro forma über das weitere Reboot gemeckert. Ich bin der Skeptiker in der Gruppe. Drehbuch und ich glaube Regie nicht, aber Drehbuch ist von Ronald D. Moore des neuen Films, der unter anderem Star Trek Deep Space Nine und Battlestar Galactica gemacht und geführt hat. Ja. Mit beidem bin ich nicht so warm geworden. Und einen der schlechtesten Kinofilme aller Zeiten, Mission Impossible 2, hat er das Drehbuch geschrieben. Okay, super. Ach gut, dann lag es ja nicht nur an der Regie. Ja. Nein, Daniel, Simon, ich hab mich zur Genüge im Horror-Podcast über das Ding ausgelassen. Daniel, erzähl kurz, worum geht es und warum ist das Ding der geilste Horrorfilm ever? Ich glaube, ich war auch dabei, als ihr über The Thing gesprochen habt. Ein bisschen, aber damit habe ich den ersten... Du kamst, glaube ich, rein. Ja. Ich weiß es nicht. Es geht um eine Station, also eine Forschungsstation in der Antarktis, die irgendwie einen Funkspruch auffangen, einen Rettungsspruch, irgendwo weit draußen, scheinbar in Kontakt oder in Verbindung mit einer anderen Eisstation von Norwegern war es, glaube ich, ne? Norwegern sind es gewesen, ja. Ich glaube, Norweger waren es. Mhm, und auf dem Weg dahin, um zu ergründen, warum die das irgendwie, was da passiert ist, finden sie halt einen Hund, den sie, nachdem sie die Station auch dann menschenleer vorgefunden haben, mit zurück in ihre eigene Station nehmen, ja, und plötzlich... Mistake! Plötzlich, ja. Das war nicht so klug, ja. Nee, ey, das ist aber dumm. Finden halt irgendwelche merkwürdigen Sachen statt und einer nach dem anderen, muss ableben. Ja, das, ja, ableben ist dann Gregor, natürlich... Gregor, nicht. Du machst ja gleich den Glastisch kaputt. Ach, das mit deinem Bier. Du musst auf den Zeigefinger ansetzen. Ich bin nicht Raucher, ich weiß es ja nicht. Ich hole mir einen Flaschenöffner. So. Sie beißen nicht sprichwörtlich ins Gras, sondern man weiß nie so recht genau, wann jetzt Film. Der Mensch abgelebt ist. Wann der Mensch quasi abnippelt und das Alien übernimmt, weil man eben die Wechsel... diesen Transfer oft nicht mitkriegt. Gut, und das addiert ja nur noch zu der ganzen mysteriösen und fiesen Stimmung, dass man sich eben selbst als Zuschauer nicht so genau weiß, wer jetzt was ist. Und das führt ja dann auch nicht zu viel zu weg zu aber ich meine, man kriegt zum geilen Ende. Man kriegt doch noch mit, dass der Hund irgendwie aufplatzt. Oder? Den Hund kriegt man mit. Ja, man muss ja sowieso für den Zuschauer, ist es ja auch wichtig, um zu sehen, erstmal, wenn du das beim ersten Mal nicht zeigst, dann weißt du ja auch gar nicht, was Phase ist. Nur hat der Zuschauer da schon einen Erfahrungsvorteil den Leuten gegenüber, die dann eben rausfinden müssen, was da überhaupt fucking los ist. Und die halt isoliert irgendwie von allem sind quasi. Ja. Das ist, glaube ich, auch das Markenzeichen, was mir zumal an dem Horrorfilm so geil ist, gefällt. Es ist saukalt, wurde zwar auch gedreht draußen im Warmen sozusagen, also ich meine in der Halle, und die haben sie auch mit Kühlmitteln halt wirklich runtergekühlt, dass man auch den Atem sieht und alles. Und das wirkt auch so richtig einsam, kalt, verlassen. Es sind nur Männer da. Es sind nur Männer, keine weibliche, keine Frau spielt damit. Lustig ist, es war eine Frau drin, aber die ist schwanger geworden. deswegen nimmt man keine Frauen für solche Drehs. Und dann mussten sie rausschreiben. Und dann haben sie es wahrscheinlich aus Trotz direkt mit einem Mann ersetzt. Ja. Oder hätten es vielleicht mit einer sehr hässlichen Frau noch nehmen. Eine, die nicht schwanger wird, meine ich damit. Genau, die Grundidee, die eigentlich simpel eben ist, ein Alien versetzt sich oder kann sich so aussehen lassen wie die Körper von anderen Menschen und haut einen nach der anderen tot und so weiter, wurde aber von John Carpenter mit so einer Konsequenz und die Art, wie er es umgesetzt hat, nein, zusätzlich und den Effekten, die da gewesen sind. Ich glaube, Rob Bottin, der dann auch die Effekte gemacht hat, das schmelzende Gesicht bei Indiana Jones beim ersten und so weiter, einer der führenden Special-Effects-Köpfe der 80er, 70er und 80er damals, hat für mich einige der besten Horror-Effekte dort geschaffen. Diese Szene, wo der Hund auseinander geht, platzt und sich dort zu einem großen Tentakelmonster wirren Zeug verwandelt hat. Wie sich da so abschält, das ist... Unglaublich. Und einfach die Bildsprache ist sensationell dort. Ne? Ich führe jetzt auch nochmal an die Wiederbelebungsszene. Ah, best of. Alter, ne, ich will da gar nicht erst davon anfangen, weil da so viel unglaubliche Bildsprache dort drin ist. Und ein Typ, der dann wiederbelebt wird mit Defibrillatoren, du würdest dann eben nicht denken, dass im nächsten Moment von dem Typen, der wiederbelebt wird, der Brustkorb aufgeht, dort Zähne drin sind und der dem anderen die Hände abbeißt. Wo sie extra dafür einen Menschen mit zwei amputierten Händen geholt haben, damit sie diese Szene drehen können. Ja. Und dann von dem Typen auf, der das quasi das verkappte Alien gespielt hat, der Kopf sich runterzieht und dem dort Spinnenbeine wachsen und Spinnenbeine mit dem umgedrehten Kopf dort herumlaufen. Ja, das sind, glaube ich, auch Bildsprache unglaublich. Das ist wahrscheinlich eines der ekelhaftesten, ikonischsten Bilder, was man auch den fand ich damals auch sehr, sehr widerlich. Irgendwie. Unglaublich, ja. Diese Kreativität, mit der dort gemacht wird. Ja. Du hattest ein Ding, was wirklich wirklich wie von einer anderen Welt gewirkt hat. Das Ding wirklich von einer anderen Welt. Es hat Menschen nur als Verkleidung benutzt und sich dem hin angepasst, wie es eigentlich sein müsste oder sein bräuchte. Ne? Es hatte ja keine feste Form, wo du sagen würdest, oh, das Alien aus. Das war das irgendwie... Das war, glaube ich, das Kernfeature irgendwie, beziehungsweise das hat das am stärksten gewirkt, dass man nie genau wusste, man hatte nicht so was Greifbares. Ja. Das Vieh war immer anders, beziehungsweise die Mutation war immer, das Vieh war halt immer, sah halt irgendwie immer anders aus, oder man hatte keinen Fixpunkt, an dem man sich festmachen konnte. Man musste mit allem rechnen, so. Mhm. Und was dann ja auch natürlich für mich stärkste Szene im Film irgendwie hervorbringt, wo sie halt versuchen, das Blut jedes Einzelnen zu erhitzen, um rauszufinden, ob es von diesem Virus oder von diesem Alien quasi befallen ist oder nicht. Mhm. Und das ist an Spannung und an, bitte, Alter, lass es schnell vorbeigehen oder komm, gib mir jetzt hier die Antwort-Szene. Ja. die und, ja, selten ich, zu überbieten wurde. Ich will diese Szene auch nicht spoilen, aber wie sie aufgelöst auch, wie John Carpenter da auch wirklich spielt mit den Momenten, wo du als Zuschauer denkst, jetzt ist Ruhe und jetzt ist auf einmal, what the hell? Was passiert da und was dann dort alles abläuft. Im Grunde, klar, ein Horrorfilm auf solche Art, immer mehr Leute sterben und es kristallisiert sich dann nach und nach dann heraus, wer dann überlebt. Dann bleiben natürlich auch weniger Leute übrig, die das Monster dementsprechend sein können. Baut dann aber eben auch, ja, horrorfilmtypisch auf ein großes Ende hin mit dem Showdown und so weiter. Das Ende an sich aber auch, wie es dort gewesen ist, ging auch ein bisschen gegen die Norm. Will es auch nicht verraten, jetzt komplett, was da dort am Ende wirklich passiert. Ja, also es wird ein bisschen Inception-Ende oder so, kann man vielleicht sagen. Es wird ein bisschen offen gelassen. Ja, es ist ein offenes Ende. Ja, wenn jemand ein Sequel hätte machen wollen, hätte man da noch was machen können. Ja, aber du hast ja kein Alien-Futter mehr. Du hast ja keine Leute mehr, die noch infiziert werden. Du hast ja eher einen spärlichen Cast an Leuten, die sich misstrauen. Das ist das Ende von und das Ding. Einen sehr spärlichen Cast. Ja. Also man hat zwei Leute, eine Flasche Whisky und beide wissen. Also entweder wissen sie, ich bin das Alien, ja, oder sie wissen, der andere muss das Alien sein. Sie verlassen die Szene da und das ist ein sehr geiler Moment. Was dann auch noch dazu ist, ich glaube, selbst wenn du in dieser Situation dann sein würdest, vielleicht sagst du, bin ich das Alien, aber weiß es nur nicht. Ja, also ja? es ist einfach geil. Sie sagen auch, also hier alle Kurt Russell und hier alle Al Carpenter, die würden ja immer wieder gefragt, so was denn jetzt eigentlich das Ende, so wie sieht's aus? Sie haben immer wieder betont, dass sie es auch nicht wissen, verdammt nochmal. Lass es einfach offen sein, lasst uns in Ruhe, so nach dem Motto. Ich empfehle dazu, wer den Film schon geguckt hat und den dementsprechend auf DVD hat, hört euch den Audiokommentar von Carpenter und Kurt Russell an, die gucken sich den Film zum ersten Mal gemeinsam nach so vielen Jahren. Und das ist ein bisschen, also vom Unterhaltungs- und Informationsfaktor, wie als wenn John Milius und Arnold Schwarzenegger sich Conan angucken. So einer wirklich der interessantesten Audiokommentare. Und es ist immer Spaß, den zugucken, wie die sich auch da freuen und dann sagen, da ist das passiert. Ja, es ist aber auch, also ja, allein die Effekte haben das Ding für mich gerettet. Ja. Also nicht, was jetzt gerettet ist, hat keine Rettung gebraucht, aber es ist wirklich, das hat für mich den Film so speziell gemacht. Übrigens war auch hier Stan Wilson war auch dabei, gell? Also Stan Wilson hat die Hundeszene gemacht. Oh, ist Stan Wilson war der Hund und weil Bottin hat Bottin da irgendwie gerade war ziemlich fertig wohl körperlich. Und konnte erstmal nicht arbeiten, dann haben die den quasi reingeholt, damit er sich relaxen konnte. Und er hat dann nur diese Arme gemacht, diese Tentakel aus dem Hund. Okay. Die hat Rob Bottin irgendwie dann gemacht. Okay. Also der war quasi auch, wahrscheinlich, der war 22 zu der Zeitpunkt. Weißt du, ist krass so. Also ich meine, 22 und die Effekte sind geiler als alles, was zu dem Zeitpunkt da war. Ja. Und sie sind heute noch so, dass du sagst, ey, das reicht mir eigentlich. Mir reicht es als Qualität. Ich brauche nicht, das muss nicht noch besser aussehen. Vor allem, es kann auch nicht besser aussehen, weil ich glaube, wenn du das jetzt mit CGI-Effekten ersetzt, was du dann dort hast, ist das Gewicht, dieses Greifbare nicht mehr wirklich da. Ist vor allem ich denke auch. Dadurch, dass es so außerweltlich dann wirken soll, es hat diesen Faktor, es wirkt nicht unecht. Es wirkt nicht unecht, was du dort siehst. Und es ist schon echt unglaublich gut gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Argument auf der Pro-Seite, was gegen Effekte spricht. Ja. Auf jeden Fall ist es ganz klar. Der Film selbst hat natürlich damals, das hattest du vorhin erwähnt, Simon, war einer, der eher für das Budget, das er gehabt hat, wo man sagen kann, ist einer der ersten zu Anfang finanziellen Flops für Carpenter. Der hat natürlich dann wesentlich später mehr dann auf DVD eingespielt und kritische Anerkennung dann bekommen. Aber damals galt es eben eher als Flop. Hat nichtsdestotrotz trotzdem viele Sachen inspiriert. Im Filmbereich fällt mir zum Beispiel ein Akte X, da im Regal stehen die ganzen Staffeln Akte X. Es gibt eine Season 1 Folge, wo Mulder und Scully quasi das Ding nachspielen und sind im... Die kenne ich sogar, Wo die auf einer Station in der Arktis dort sind und dann sind es, ich glaube, so aus dem Weltraum irgendwelche Kaulquappen, die dann... Ist es nicht, dass sie altern oder war das wieder andere? Wo sie so ganz schnell altern. Altern ist irgendwie eine andere. Ich weiß auf jeden Fall, du konntest dann hinten sehen, die hatten dann ein bisschen wie bei Invasion von Mars so, dass die schleimigen Dinger im Hinterkopf dann da gelandet sind, direkt inspiriert davon. Oder auch die Hundeszene, wo da fast 1:1 nachgestellt bei Parasite Eve auf der PlayStation 1. Ja, daran kann ich mich erinnern, dass die da was geklappt haben. Wir kommen ja auch noch zum Spiel, hoffentlich irgendwann mal. Kommen wir dann auch dort zum Spiel, also zu das Ding selbst, eine richtige Fortsetzung von Carpenter gab es nicht. Es gab 2002 ein Spiel, ein Spiel, was sehr lange After the Fact dann dort gemacht wurde. Carpenter sogar eine Rolle spricht, vom Dr. Lazarus Irgendso. Ja, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber er spricht einen der Doktoren, die ja meistens nur kurz was zu sagen haben, bevor sie von hinten hinterrücks ermordet werden. Ja, das Besondere, wir haben es ein bisschen über Spiele ausgelassen. Es war jetzt kein moderner Klassiker oder sowas. Es kam aber genau in die Ära, wo Resident Evil Klone gemacht wurden. Ähnliche Spiele auf der PS2, Extermination hat es gegeben. Ja. Ist auch wirklich kein bewundernswert tolles Spiel. Nee. Es hat für mich im ersten Drittel, wir haben das ja auch schon alles im Podcast gemacht, kurz zusammengefasst, im ersten Drittel hat es exakt die Stimmung des Films runtergerechnet auf ein Spiel der damaligen Zeit so, aber dann verliert sich's in dummem Geballer, was schade ist, aber ich finde es schon sehr geil, wie die Stimmung in diesem Spiel angefangen haben. Die haben auf jeden Fall einiges richtig gemacht im Spiel, auch wenn es nicht komplett alles gewesen ist. Was mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, ein kleiner Kniff, den nicht viele Spiele gemacht haben. Ich glaube ansonsten nur so Blade Runner auf dem PC, dass da sozusagen ein Zufallsgenerator drin war, der bestimmt hat, wer denn gerade infiziert war oder nicht. Das heißt, es gab keine festgelegten Rollen, zum Beispiel, du weißt, oh, der wurde jetzt da schon und da schon, deshalb warst du immer, dieses Spannungselement wurde aufrecht gehalten, egal wie oder wann du das gespielt hast. Genau, das kann ich mich auch noch erinnern. Du bist mit einem gelaufen, es war eine typische, wir laufen von A nach B und killen ein paar Monster und plötzlich, ey, drehst dich um und der ist halt auch eins von den Dingern und du musst ihn abknallen. Also das war ein bisschen abgefahren. Übrigens auch, wer die Rolle auch schon wieder quasi nicht haben wollte von den Leuten. Wer wollte die Rolle von... Wer wollte sie nicht? Wie vorhin bei die Klapperschlange? Achso, Tommy Lee Jones. Nick Nolte wollte sie nicht und Jeff Bridges auch nicht. Das ist so dumm. Ich stelle mir dann immer vor, ey, wie läuft das denn? Wissen die denn nicht, dass es ein cooler Film wird? Ja, also irgendwann du kommst hin, hast du jetzt Bock? Ich habe gerade da einen super Hit gemacht. Nee, hast du jetzt Bock? Nee, auch nicht. Ich muss hier, was haben die denn gemacht? Ich muss noch hier, was hat Nick Nolte gemacht? Der Penner von Beverly Hills? Na, wie ist er nochmal? Zoff in Beverly Hills. Zoff in Beverly Hills. Oh, guter Film. Ich muss einen Familienfilm machen, ja. Ja, mit Consuela. Ich kann leider deinen blutigen Horror-Klassiker nicht machen. Ja, genau. Aber ich finde auch, Kurt Russell hatte eigentlich eine gute Folgearbeit gemacht, wenn er als Charakter dort jetzt nicht so ikonisch wie jetzt ein Snake Plissken gewesen ist, war aber der Richtige an der richtigen Position. Ja. Aber was muss ich dann Kurt Russell gedacht haben, wenn er erst Nick Nolte und Dings gefragt hat? Er hat gesagt, geil, besser für mich, ich kriege jetzt Geld. Ich weiß auch nicht genau, wie das läuft. Ich stelle mir immer vor, weil das wohl bei Die Klapperschlange auch so war, dass die Filmfirma halt dann keinen Bock hatte so und lieber erstmal die Populären der Zeit anfragt. Aber zu der Zeit war doch eigentlich, weißt du, war er doch eigentlich schon ein großer du hast natürlich, Kurt Russell, oder? Zur Zeit von naja, das Ding. Er war zumindest kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und Action hatte er ja auch schon gemacht. Also ja, ich glaube, so langsam ist es gekommen. Er hat ja auch dann in den 80ern, nachdem er mit Goldie Hawn zusammengekommen ist, da gab es ja die Comedy-Filme wie Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser. Nee, wie war das? Ein Goldfisch fällt ins Wasser. Wo er lustigerweise hat einen Carpenter gespielt, also einen Zimmermann sozusagen, der, ich glaube, das Boot in Stand gesetzt hat von Goldie Hawn, irgendwie sowas war. Ja, sie ist ins Wasser gefallen und hat, glaube ich, einen Gedächtnisverlust gehabt. Ja, und er hat ihr weiß gemacht, sie wäre die Mutter von seinen drei Söhnen. Und dann gleich ein Schwerverbrechen begangen, aber wie es in 80er-Jahren-Filmen dann so ist, am Ende lachen sie alle drüber und kommen zusammen. Ach, du hast so getan, als ob ich deine Frau wäre und auch mit mir geschlafen, das ist alles gut. Alles gut. Ja, ich verzeih dir. Ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt speziell das Ding, da hatte ja eigentlich nur Elvis und Escape from New York, also die Klapperschlange unter seinen Fittichen, Kurt Russell. Und da war es noch erstmal... Aber er war da vorher auch schon ein bisschen bekannt. Aber gut, ihr habt natürlich irgendwo auch recht. Aber ich finde gar nicht, dass The Thing so ein Kurt Russell-Film ist. Nein. Der Film ist geil, da möchte man doch als Schauspieler dabei sein, das meine ich. Ja, nein. Sich doch schon geil. Aber ich fand jetzt nicht, dass Kurt Russell so präsent war. Setz es analog zu, sagen wir mal, Alien, von dem ersten Alien-Film. Es ist ein Ensemble-Film, wo sich nach und nach immer dann einer herauskristallisiert, als, sagen wir mal, die Hauptrolle im Spiel. Ne, so wie es Ripley gewesen ist in Alien. Das fand ich war ein bisschen deutlicher bei das Ding. Also bei Alien hast du nicht wirklich Ripley als Hauptfigur gesehen, bist du nur erst ab einem bestimmten Punkt. Bis dann keine andere mehr da war, ne? Genau. Es ist die Frau. Genau, mit Ausnahme der Norweger, die du am Anfang von das Ding siehst, ist auch Kurt Russell der Erste, der dort auftaucht. Er sitzt an einem Schachcomputer und spielt dann mit dem, wo du zeigst, dass der ist intellektuell, spielt Schach und schüttet dann seinen Whisky dort rein, weil er verliert. Ja. Der Computer explodiert. Ich hätte gedacht, der Computer war schweineteuer, der hätte bestimmt noch für was gebraucht. Er wird schon ein bisschen mehr etabliert, aber trotzdem, du hast recht, ist eine Ensemble-Cast gewesen und auch wirklich starke Performances von den Leuten dann drumherum. Der Schwarze, der auch später noch bei Sylvain mitspielt. Ja, genau, wie heißt er denn nochmal? Aber der auf jeden Keith David? Ist er das? Ich glaube, ja. Kann gut sein, ja. Genau, war dann einer der Mitspieler oder hier, wie ist der Dr. Wilford Brimley, glaube ich, war es, der normalerweise den Schnurrbart trägt bei Cocoon, der den alten Opa gespielt hat, war auch dort mit dabei. Stimmt, der Dicke. Ne? Es gab einige Leute, die dort dann mitgespielt haben. Okay, das Ding, einer der besten Filme, die meines Erachtens hier gemacht wurden. Mehr und dasselbe nochmal in einem externen Podcast, den wir schon haben. Genau. Der nächste Film von John Carpenter, wo er selbst Regie geführt hat. Zwischendurch hat er nochmal die Musik gemacht für Halloween 3 im Jahr 82. Da hat er sich nochmal dazu breitschlagen lassen. War 1983 eine Stephen King-Verfilmung. Basierend auf dem Roman Christine. Wer ist Christine? Christine ist ein, ich kenne das Modell nicht, aber es ist ein heißes Auto, ein Plymouth. Du willst jede Story erzählen, hä? Nein, ich will nicht sagen, was es war. Aus welchem Jahr, Daniel? Oh, ich glaube 68. Nein, 58er Film, du weißt gar nichts. Ja, du weißt wirklich gar nichts. Habe ich nur die Marke auswendig gelernt. Weißt du, ich weiß wenigstens gar nichts. Aber so Halbwissen ist ja noch unsympathischer. Ja, gut. Ja, okay. Nein, also es ist ein Auto und das Auto hat Charakter. Das macht Stephen King ja auch gerne, wird ja auch in Family Guy immer wieder verarscht, dass er halt sich einfach Sachen ausdenkt. Ah, diese Bierflasche ist aber jetzt des Teufels und sie will dich töten. Und schon ist das Buch fertig. Also so ist ähnliches mit dem Auto. Aber Christine oder ist nicht? Ein Auto, das in Blut getränkt schon zur Welt gekommen ist. Ja, das Band Moment, verlassen ganz hat. Kurz, jetzt muss ich im Blut getränkt das Band verlassen hat. Ja. Da habe ich jetzt den Anfang gar nicht mehr so in der Erinnerung. Der Anfang geht da damit los, dass Christine noch auf dem Laufband steht und das einzige, glaube ich, rote Cabrio unter eine Menge anderen Cabrios ist, die halt nicht so aussehen. Sie war von Anfang an besonders. Und da ist ein Typ, der halt den Fehler begeht, seine Zigarrenstummel quasi auf die Polster irgendwie zu aschen oder reinzufallen zu lassen. Wahrscheinlich so. Und da hat er keinen Bock drauf. Da hat sie keinen Bock drauf. Und das nächste, was man halt sieht, ist, dass der Typ quasi tot aus dem Auto fällt irgendwie. Wo man sich fragt, wie hat sie das geschafft? Aber sie wird es irgendwie geschafft haben. Wahrscheinlich, dass er sich anschnallt oder ich glaube, sie hat ihn mit dem Radio gelockt und dann hat sich reingesetzt und dann hat sie ihn irgendwie. Irgendwann im Film wird mal gezeigt, wie sie, glaube ich, die Sitze so hochstellt und dann irgendjemand zerpresst und zerquetscht, so zwischen Lenkrad und Rücken. Ja, das Gegenteil von einem Airbag sozusagen. Ja, du musst dich, damit dieser Film dann natürlich funktioniert, gewiss in irgendeine Sache begeben, dass das Auto dich auch töten könnte, wenn es jetzt nicht ist, dass es dich kaputt fahren kann. Also ich habe das Buch aufgelesen. Ich kann den Film halt auch nicht ganz wirklich ernst nehmen. Mhm. Ich finde ein Buch. Ich habe das Buch auch gelesen, ist glaubwürdiger als ein Film. Ja, da wird ja, glaube ich, die Geschichte. Auto geht, da also wird die Geschichte jetzt nochmal ein bisschen weiter ja ausgebreitet. So. Das hat Carpenter jetzt nicht gemacht, aber ich finde allein der Einstieg, den ich übrigens auch bei Sabine Sauer, jetzt kann ich wieder mal eine Sabine Sauer-Geschichte machen. Okay, wer ist denn Sabine Sauer? Erklär es. Du weißt nicht, wer Sabine Sauer ist. Nein. Sabine Sauer hat früher die ZDF-Kinoparade gemacht. Das war die einzige. Ach ja. Ja, das war die einzige Kinosendung im deutschen Fernsehen, die es gab. Als es noch drei Sender gab. Die habe ich wirklich nicht gesehen. Ja, und da lief damals dieser Ausschnitt, also da haben sie einfach den Anfang vom Film genommen und haben ihn so quasi als Filmszene quasi verbraten. Und da hat man schon gesehen, dass der arme Mechaniker nicht... Ja, fand ich super. Ich meine, da ist ein Auto, das macht dich fertig, geil. Ja, es ist schon, na gut, ich will ja auch nicht drauf rumreiten. Ich meine, die wussten alle, worauf sie einlassen, aber ich finde es auch ein bisschen doof. So. Aber gut, was soll ich sagen? Ich bin Stephen King Fan, aber ich finde das jetzt nicht die smarteste Sache der Welt zu sagen, da kommt dann von dem Laufband dieses Auto und es will töten. Also da hätte man schon mehr noch. Ich dachte jetzt, als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich, da kommt jetzt noch voll die Erklärung, warum das Ding überhaupt. Manchmal brauchst du eben das nicht. Ne? Ja, manchmal aber so, wenn es jetzt ein Voodoo-Priester überfahren hätte aus Versehen und dann geht der Geist. Ich biete wenigstens eine Erklärung an. Ich sag nicht einfach, ja, das ist halt so. Aber das ist doch das Ding. Muss es denn immer für alles eine Erklärung geben, wenn das Ding an sich schon geil genug ist? Der Joker wird auch nicht irgendwie großartig erklärt. Der ist da, der sagt, seine Konsequenz ist die halt, ich bin die Antwort auf Batman. Punkt. Der kommt ja auch nicht vom Band. Ja. Nein, pass auf, du hast ja recht. So. Ja. Also, kürzen wir es ab, du hast recht. Es ist doch das Spannende, das Mysterium. Das macht es doch dann aus. Ja, ist ja gut. Ich fand, bei Rea M. haben sie es zumindest versucht zu erklären. Der Meteoritenschweif. Ja, okay. Das braucht man auch nicht, stimmt schon. Ja, also auf jeden Fall unabhängig davon, Christine als Verfilmung von Stephen King. Mit Kevin Bacon. Nein, Kevin Bacon ist in Christine? Oh nee, warte mal, der sieht so aus wie Kevin Bacon, der Typ. Ja, der sieht konnte so, nicht. Ja, nee. Also nee, er ist hier nicht. Nee, ist er auch nicht. Aber der sieht eben schon. Also wenn man ein Bild von dem guckt, der sieht aus wie der junge Kevin Bacon, finde ich. Ein bisschen. Ist wahrscheinlich ein Stunt-Double. Das kann durchaus sein. Haben die ja damals auch gemacht. Ja, natürlich, du warst der. Ich fand Christine cool. Kevin Speck. Ich fand, er hatte. Mit Jack Black gibt es ja so einen, der so ähnlich ist wie er. Ja. Schon? Also. Was denn? Nein, es gibt so hier nicht die, also Jack Black, klar, kennst du. Aber der ist diesen anderen, der sieht, nee, der kriegt all die Scripts, wo du genau weißt, Jack Black hat abgelehnt. Ach, der Ping-Pong. Der Danny Vogler, oder Vogler heißt der, glaube ich. Heißt der Danny Vogler, du Arsch! Ist der Danny Vogler wirklich? Das kennt doch jetzt. Vogler, genau, ich meine. Lustig. Aber du weißt, wie ich mein, gell? Ja, ja, auch genau. Hier, der Balls of Fury heißt er mit dem Ping-Pong. Ja. Oh Gott. Super Szene, wie er sich die Schnellfickerhose runterreißt und dabei über die Bank kippt. Das ist super geil. Ja, aber trotzdem kein guter Film. Man sieht aber, da wollte Jack Black. Das ist ja doch großartig. Nein, wirklich, Balls of Fury. Oh, der ist doch so schön bescheuert. Na gut, okay, unterschiedliche Geschmäcker. Also, Christine, Carpenter-Film, Stephen King-Verfilmung. Der heißt aber wirklich Vogler. Genau, wir haben vorhin vergessen, Vogler, vorhin vergessen zu erwähnen. Dan Vogler, glaube ich, heißt er. Bevor John Carpenter Christine gemacht hat, hat er noch das Angebot bekommen, einen anderen Stephen King Film zu verfilmen, oder Stephen King Buch zu verfilmen, was er aber letzten Endes nicht gemacht hat. Das wurde dann später verfilmt. Ich habe das Buch, also Christine hatte ich nicht gelesen, aber das Buch, was da verfilmt werden soll, habe ich gelesen. Firestarter auf Englisch, der Feuerteufel? Nein, der Feuerteufel, das Feuerkind war es. Das Feuerkind war es. Lustigerweise wäre das auch ein Film gewesen, wo Kurt Russell wunderbar reingepasst hätte, weil der spielt es nicht. Als der Vater. Wer spielt den Vater Patrick Swayze? Nein, das ist Quatsch, gell? Der sieht aus, finde ich, ja, ich finde, der sieht aus wie Patrick Swayze. Aber ist halt so einer mit langen Haaren. Und der ist so ein bisschen so. Ich höre auf jetzt. Ja, aber interessant, dass es. Guckt's nach, ihr werdet sagen, der Simon hat recht gehabt. Sieht aus wie Patrick Swayze. So. Ja. Ich finde, es ist interessant, dann so zu sehen, dass John Carpenter von dem Projekt, was er quasi abgelehnt hat, das andere Projekt unter leicht veränderten Umständen dann doch gemacht hat. Aber ich muss auch sagen, ich finde, Christine steht Carpenter besser als das Feuerkind. Oh, echt? Finde ich schon. Also ich hätte, weil Christine ist ja genau dieses Ding, weißt du, Cabrios, Knutschen im Sonnenuntergang, hier schön die oldie Rock'n'Roll-Musik, so. Das ist, glaube ich, das ist eher seine Welt als irgendwie ein pure kinetisches Mädchen, das durch irgendwelche Experimente. Ja. Aber es ist auch die Experimente machen es ein bisschen cool, aber es ist schon mysteriös und du könntest das geil filmen. Als Filmemacher denkst du doch, ey, was kann ich da alles machen mit? Als Film fand ich den Film nicht so gut, muss ich sagen. Der war scheiße eigentlich. Ja, der war auch, damals fand ich okay, aber heute ist er scheiße. Aber ich glaube, Feuerkind lebt halt, lebt halt nicht nur von diesem Kind, sondern halt auch von dem Bösewicht, von dem George. C. Scott war das, glaube ich, damals. Gut, ne? Gut. Zu Christine. Oh, warte, wir haben noch nicht mal richtig mit Christine angefangen. Ja, lass ihn doch reden. Ja, gut. Was willst du über Christine denn bitte noch sagen? Ich gehe kurz raus. Nein. Nein, doch. Nein, wieso? Nein, ich will mir ein Bier holen. Ja, dann. Na gut, gibt's noch Alster? Es kommen drei Filme, die ich nicht kenne. Ja. Ja. Nein, sag doch, was wirst du über Christine noch aussehen? Ich weiß nicht, aber ich fand, Christine war ein cooler Film. Und ich muss auch sagen, unter den Stephen King-Verfilmungen finde ich Christine einer der besseren. Weil genau das, was King so am Herzen liegt, dieses Kleinstadt-Flair irgendwie zu Zeiten. Diskretive Liebe zum Detail, wie du dann die Stimmung dort aufbaust. Das weiß ich nicht, finde ich, bringt Christine und Carmen übrigens gut rüber. Ja, ich bin immer ein bisschen fasziniert mit so diesem, ich glaube, Amerikaner würdest du es nennen, ne? So diesem dem Lebensstil der Amis mit das Kleinstadt-Feeling, was ja, du da gab. Ja. Und ich, ja, wie du gesagt hast, der Film hat es gut eingefangen und das mit so einem leichten, mit so einer Verzerrung da zu gucken, dass es nicht eben Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern ein bisschen was anderes passiert. Ich will es da jetzt auch nicht groß spoilern. Fallout 3 willst du noch spielen, das weiß ich. Da wird es eine Stelle geben, da wirst du deine wahre Freude dran haben, wenn dir das in der Form gefallen hat. Ich bin gespannt. Sei gespannt. Brillantes Zeug. Ich habe wirklich mit Freudentränen vor dem Fernseher gesessen, als ich das dann gespielt habe. Okay, Christine, einer der besseren Filme von John Carpenter. Der nächste Film, den Carpenter wirklich gemacht hat, und ist das eine, den ich mir gerade vor kurzem nochmal dann angeschaut habe, war 1984, Starman. Starman, 1984. Grundidee des Films ist es, der Film beginnt damit, wir sehen die Voyager, die Sonde, die von den USA in den Weltraum geschickt wurde, um quasi, wenn es mal außerirdisches Leben geben sollte, Ne, dass da sozusagen Informationen, guck mal, wir sind auf der Erde und das sind die Menschen und wir grüßen alle Aliens oder sowas, mit diesem Auftrag in den Weltraum geschickt wurde. Der Film fängt damit an, dass diese Sonde mit ihrem Auftrag, und du hörst, fand ich auch eben sehr lustig, weil ich glaube, das ist der teuerste Song, den du lizenzieren kannst, I Can Get No Satisfaction von den Stones, spielt im Weltraum, ja, also schon zwei ikonische Szenen neben dem City High, wo Satisfaction dann spielt, dass diese Raumsonde in einen fremden Planeten eintaucht, ne, und kurze Zeit darauf quasi wir uns wieder auf der Erde befinden und dort ein Raumschiff niedergeht. Anscheinend war die Voyager-Sonde erfolgreich, hat Kontakt aufgenommen mit neuem Leben, und in diesem Raumschiff wurde dann quasi ein Kundschafter kann man es nennen, ja, ne, Kundschafter dieser Alienrasse auf die Erde geschickt, der sich quasi eine entsprechende Kontaktperson aussucht. In diesem Fall ist es Marion Ravenwood. Karen Allen, die Schauspielerin, die Marion Ravenwood im ersten Indiana Jones gespielt hat und im Midwesten der USA dann dort wohnt, wo sie früher mal mit ihrem angetrauten Jeff Bridges gewohnt hat, der aber mittlerweile verstorben ist, und sich dann im Vollsuff dann alte Videos anguckt, wie die zusammen Gitarre gucken sich alte Filmrollen an, wie die zusammen Gitarre gespielt haben, ist total im Vollsuff. Jetzt macht die arme Frau nicht so fertig. Die hat eine Weinflasche da offen. Ja, aber die ist halt immer gerade traurig halt. Ja, aber so traurig, dass sie den Wein in ihren Körper da reinweint. Ja. Egal, auf jeden Fall ist sie traurig, ja, und dieser Kundschafter aus dem Weltraum sucht sie quasi als Kontaktperson aus. Sie liegt pennend im Schlafzimmer, und da kommt diese Sonde dort rein und findet das Fotoalbum von ihr, wo sie und Jeff Bridges da mit dabei ist, und quasi entscheidet, okay, damit ich mit meiner Kontaktperson besser hier aufnehmen kann, soll ich mich in ein Gesicht verwandeln, was sie kennt. Scannt er das Gesicht von Jeff Bridges und gebärt sich quasi selbst als Jeff Bridges. Und gebärt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja? Eine Sache, die dann auch ich immer sehr faszinierend bei 80er Jahre Horror- und Science-Fiction-Filmen finde, diese Transformationsszenen. Ne? Von einem Werwolf in London zu Die Fliege, später bei David Cronenberg oder sowas. Auch eine sehr, sehr gute Szene. Karen Allen wacht auf und sieht dort auf einmal ein Baby in ihrem Wohnzimmer liegen. Und dieses Baby verwandelt sich unter Ziehen und Zerren erstmal in ein Kleinkind. Und dieses Kleinkind entwächst so dann zu einem Jeff Bridges am Ende, der nackig im Wohnzimmer dort steht und mit roboterhaften Bewegungen und Sprüchen dann zeigt, ich glaube, ich bin nicht ganz von dieser Welt. Ja, aber großartig gemacht von Jeff Bridges damals, ja, muss man sagen. Jeff Bridges spielt eben dann, ja, Doppelrolle kann man es nicht nennen, weil eigentlich der richtige Jeff Bridges Menschen, Jeff Bridges nur in diesen Filmaufnahmen vorher, porträtiert dort, ich will es jetzt nicht glaubwürdig nennen, weil du, aber eigentlich schon, es ist gut gemacht. Also man könnte sich so ein fremdes Wesen in einem menschlichen Körper vielleicht, genau, vorstellen. Genau, du siehst Ansätze von einem Jeff Bridges, der natürlich auch eine große und weitführende Karriere hatte. Der hatte in den, ich glaube, zwei Jahre vorher war ja Tron gewesen. Ne, mit, ja, okay. Das war schon vorher gewesen, glaube ich, wenn jetzt Damen 84 war. Hat Jeff Bridges, wo du siehst, dass er wirklich jemand ist, der natürlich auch mal in die Vollen greifen kann, was Action oder lustige Filme angeht, aber eigentlich ein sehr, sehr guter Charakterdarsteller ist. Ne? Und der taucht in diese Rolle genauso ein, wie er später in einen Dude eintaucht oder ganz, ganz später nochmal mit Crazy Heart, wofür er dann Oscar ausgezeichnet wurde. Oder als Juppie-eske Radiomoderator in König der Fische, wo zum er Beispiel, auch schon mal... Also, zum Beispiel. Wir können es ja jetzt sagen, er hat ja dafür eine Oscar-Nominierung erhalten. Genau, genau. Für Starman, und ich glaube, König der Fische hat auch eine bekommen, glaube ja, ich. Ja, für Robin Williams. Ich glaube, Robin Williams hat sogar den Oscar für beste Nebenrolle. In der Nebenrolle, ja, aber ja. Ich glaube, der Jeff Bridges war auch nominiert. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich weiß noch, im Vorfeld zu Crazy Heart hieß es eben dann nominiert, aber bisher noch nicht bekommen. Und, genau, nicht bekommen, aber nominiert war er ja schon ein paar Mal. Also. Ungewöhnlich darauf, dass ein fantastischer Film, also ein Sci-Fi-Film, mit so einer, ja, Ehre. Eher selten, dass man es sowas ist eher hat. Selten, dass sowas dann wirklich dann gemacht wird, speziell eben so ein Sci-Fi-Film oder John Carpenter, Jeff Bridges und eine Weltraumgeschichte oder Geschichte mit Charakteren aus dem Weltraum würdest du nicht damit assoziieren, aber die Performance von Jeff Bridges als quasi Fremder von dieser Welt, der in einem fremden Körper von sich steckt, nicht wirklich ganz genau weiß, wie er sich bewegen soll, wie er reden soll, diese die Spasmen, die dann durch ihn durchgehen. Also es hat schon, man sieht, dass er ein Charakterdarsteller ist, ne? Und sich selbst in so einen Charakter, der sehr mondän gemacht wird. Du könntest, wenn wir jetzt bei Robin Williams gewesen sind, schau dir seinen außerirdischen Morg von Morgman an. Das ist so eine komplett andere Hausnummer. Oder du hast ja noch vorher, du hast ja noch einen Spock gehabt, ja, irgendwie. Ein Spock, der dann durch seine Emotionslosigkeit dort quasi dann dargestellt hat. Im Grunde der Film selber ist nicht nur ein Cypher-Film, sondern auch ein Road-Movie an sich. Ne? Das auch, ja, das auch. Ja, weil primär geht es darum, der ist jetzt gecrashed auf der Erde und sein Raumschiff ist kaputt. Hat einen Zeitpunkt abgemacht mit seinen Alien-Kollegen, die in 3 Tagen, glaube ich, wieder abholen sollen. Genau, und an einem Rendezvous-Punkt. An einem Rendezvous-Punkt, der rein zufälligerweise sehr, sehr weit weg ist. Okay. Und deshalb muss er von Marion Ravenwood dann gefahren werden mit ihrem Dodge oder ein cooles 70er, 80er Power-Auto, mit dem sie dann kreuz und quer durch die Staaten fahren und so. Und irgendwann auch verfolgt vom Militär. Ja, genau, weil es natürlich das Militär in einem Kontakt mit Außerirdischen und vor allem einem Außerirdischen, was Jeff Bridges oder was das Alien mit dabei hat, sind so kleine Metallkugeln. Ah die, ja, stimmt, die drei, genau, die drei Dinge, hat eine limitierte Anzahl von kleinen Metallkugeln, als er sich selbst gepärt sozusagen, fallen die ihm aus dem Körper raus und die können verschiedene Sachen auslösen. Zum Beispiel kann er damit eine Explosion auslösen, dass als er einmal kurz davor ist, dass die von einem Trucker mit einem Eisen dann bedroht werden und da kann er das auf einmal ganz heiß machen und der Baum explodiert dahinter oder ein Reh, was totgefahren wurde, dass er es wieder zum Leben erweckt. Ja. Die werden natürlich immer weniger im Laufe des Films und natürlich, was vorher dann Angst und Abscheu und Furcht oder sowas gewesen ist zwischen der Hauptdarstellerin und Jeff Bridges, wird natürlich dann immer mehr zu einer Annäherung, die so weit kommt. Weiß nicht, soll ich das spoilen? Ich glaube, ich soll das nicht spoilen, ne? Weil das ist ein Film, den kann man sich heute auch echt noch schön angucken. Und er bietet ein wunderschönes Ende. Was visuell wie musikalisch. Visuell wie musikalisch. Also wenn ich irgendwie, klar, das Halloween-Theme und so weiter ist großartig. Ich muss sagen, ich mag aber mehr die, sag ich mal, auch noch ganz, eigentlich fast tanzbar, aber auch gleichzeitig düstere Atmosphäre eines Main-Themes von Assault. Aber wenn ich so die beste Titel oder beste Musik, das beste Score von Carpenter für mich verbuchen sollte, dann ist das wirklich das von Starman, weil ich es einfach wunderschön finde, wie er dann am Ende quasi zu dieser Musik, was da halt passiert am Ende. Und es ist einfach nur cool und ich habe dieses Bild, dieses Endbild in Zusammenhang mit dieser Musik, das trage ich schon so viele Jahre mit mir rum. Das ist mir auch, daran werde ich mich immer erinnern können und das ist einfach nur cool gemacht. Der Film an sich, klar, er hat so ein bisschen, er geht eher gemächlich dahin. Es ist anders als Er ist jetzt kein großer Actionfilm, er ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, was war gab's Vergleichbares in der Richtung? Also ich gehe gleich auf was drauf ein. Also er ist nicht sowas wie Nummer 5, ja. Okay, ja. Zum Beispiel. Ja, Hubikopter, Helischnauber. Er ist aber auch auf keinen Fall, sowas wie E.T. Und er ist aber auch auf keinen Fall so etwas wie Unheimliche Begegnung der dritten Art. Das ist wieder was komplett anderes. E.T. ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, weil die beiden Filme sind miteinander verbunden, Starman und E.T. Damals, ich glaube, Paramount war E.T. Paramount hat E.T. gemacht, ne? Paramount hat E.T. nur gemacht, weil die ursprüngliche Produktionsfirma, der E.T. angeboten wurde, hat den Film abgelehnt, um stattdessen Starman zu machen. Ja, beides ähnliche Ansätze und Starman hat natürlich den wesentlich menschlicheren Ansatz, dass du einen wirklich als Mensch dargestellenden Charakter dort hast und nicht eben so eine potenziell doch krude, komische Alien-Figur dort machen musst oder dort quasi ins Zentrum stellen musst. Und Starman wurde dann eben anstatt E.T. produziert, was dann zu Paramount gegangen ist, und die dort einen Reibach ohne Ende gemacht haben. Gut, ja, sie hatten halt im Endeffekt den besseren Riecher. Die hatten den besseren Riecher, was das Finanzielle angeht, aber ich glaube, die Produktionsfirma, die jetzt dann Starman gemacht hat, braucht sich aber nicht davor zu schämen. Ich habe jetzt nicht wirklich das Einspielergebnis vor Augen, aber es ist ein guter Film. Aber Starman ist auch sowas, so Unsung Hero of Science Fiction irgendwie. Ein bisschen, ne? Ja, also ich kenne die. Ich glaube, Simon, du kennst ihn gar nicht, ne? Nee, ich lese schon die ganze Zeit auf IMDb alles so ein bisschen dazu. Und ganz ehrlich, ich habe den so nicht auf dem Radar gehabt, noch nie von gehört. Ja. Und jetzt, wo ich vor allem dich gerade auch eine Weile habe schwärmen hören, habe ich Bock bekommen, den zu gucken, weil all die Filme, die ihr als Vergleiche aufgesetzt habt, mir auch gut gefallen. Also so. Ja, es ist, man merkt, er ist aus dieser Zeit, das passt wirklich in dieses Umfeld aus den Filmen, die wir genannt haben, aber er setzt sich doch irgendwie durch seine, auch wieder, was Carpenter halt macht, seine Schlichtheit dann doch irgendwie, setzt er sich natürlich von diesen ganzen Filmen ab. Du hast da halt, klar, E.T. war jetzt auch nicht das ausgefeilte Ding, aber irgendwie E.T. hatte halt diesen Knuddelfaktor. Mhm. Ja, Unheimliche Begegnung der dritten Art hatte den Bombastfaktor. Jeff Bridges und John Carpenter schaffen es, sich irgendwo dazwischen zu platzieren und das, dieses Menschliche irgendwie abzugreifen und gleichzeitig aber auch dieses Fantastische oder also Science-Fiction-mäßige irgendwie zu bedienen. So. Ja, so. Ja, diese Mischung, finde ich, passt eben wirklich gut, ne? Dass das Menschliche nicht verloren geht gegenüber Effekthascherei und fantastischen Elementen. Es gibt ja noch so einen ähnlichen Film hier mit David Bowie, Der Mann, der vom Himmel fiel. Der Mann, der vom Himmel fiel, ja. Genau, auch eine der ikonischen Filmrollen von David Bowie aus den 80ern. Ja. Ich finde, das Ding hat aber auch einen ziemlichen Knuddelfaktor. Also noch mehr Arme zum Knuddeln kannst du nicht haben. Achso, ja. Es hat dich lieb, 8000 Mal. Es hat dich sehr, sehr lieb. Ich lese hier gerade, aber das habt ihr bestimmt gesagt, dass John Carpenter mal in einem Audiokommentar auch gesagt hat, in einem Audiokommentar zu Big Trouble in Little China meinte er, dass er den Film gemacht hat, weil er von das Ding finanziell halt echt ziemlich kaputt gehauen wurde. Und deswegen das komplette Gegenteil machen wollte. Davon hat er selbst gesagt, also was auch immer das komplette Gegenteil bedeutet. Also wenn er ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist zu diesem Film, auch wenn es jetzt nicht seine allererste Wahl gewesen wäre, man merkt dem Film nicht an, dass wenn da irgendwelche Animositäten bei Carpenter geherrscht haben und dass er hat es nicht nur als reine Auftragsarbeit gesehen. Das glaube ich ohnehin nicht. Nein, das lese ich da auch nicht rein. Ich lese nur, du kannst ja als Regisseur sagen, oder als Schauspieler mache ich jetzt einen Film für die Masse oder für die Kasse. Ja. Nee, beides ist dasselbe. Moment. Ja. Einen kleinen Film und einen großen Film. Auf jeden Fall hat es im Ansehen von Hollywood einen Film wie Starman, auch wenn er jetzt nicht das Einspielergebnis von dem E.T. gehabt hat, hat aber wieder genug Kredit aufgebaut, dass Carpenter da weiter auf seiner Schiene weitermachen konnte. Also er ist wirklich das Gegenteil von The Thing. Ja, das ist wirklich sehr, ja. Du würdest nicht denken, eben, deshalb diese Varianz in der Art, wie Carpenter dreht, dass es vom gleichen Regisseur stammt eigentlich. Du erkennst es eigentlich Bock, wieder. Zu gucken. Wirklich, ich werde mir den wahrscheinlich. Ja, ich gebe den nachher rüber. Okay, ja, danke. Gerne. So, das war nun Teil 1 des großen John Carpenter Plauschangriffs. 2,5 Stunden gepflegte Unterhaltung über Filmklassiker wie Das Ding, Starman und auch Escape from New York. In der nächsten Woche bereits folgt Teil 2, noch weitere 2,5 Stunden, dann mit Filmen wie Big Trouble in Little China, Sie leben und, da kommen wir nicht umhin, natürlich auch Ghost of Mars. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Ich sage im Namen von Daniel und Simon tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Abend im Herbst in einer kleinen amerikanischen Stadt vor 15 Jahren. Michael! Halloween, die Nacht des Grauens. Ich habe 8 Jahre lang versucht, mit ihm Kontakt zu bekommen. Dann nochmal 7 Jahre, um zu verhindern, dass er jemals wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt. Das absolut Böse. Ich glaube, er wird wiederkommen. Wollte er unentdeckte Gebiete erforschen? Total unentdeckt. Wir haben uns nur unterhalten. Ja, natürlich. Das ist doch nur eine Ausrede. Sie wollte nämlich nur mit ihm ungeschöpft. Halloween, die Nacht des Grauens. Na los, komm schon raus. Ah! Los, Hände hoch und lasst die Waffen fallen. Oder wir knallen euch ab. Tommy! Tommy, ich bin's! Halloween, die Nacht, in der er nach Hause kam. Tommy, ich bin's! Tommy, mach auf! Wir bleiben hier und halten durch, bis jemand kommt. Okay? Wir sind mitten in der Stadt. In einem Polizeirevier. Was Sie bisher für sicher hielten, gibt es nicht mehr. Um Gottes Willen, bitte nicht. Bitte, ich gebe euch alles, was ich an Geld habe. Tut mir nichts. Was Sie bisher für sicher hielten, gibt es nicht mehr. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass denen alles egal ist. Die sind bereit zu sterben. Jeder von ihnen. Die machen uns alle fertig. Es bedeutet... bis zum Tod. Wir sind mitten im Krieg und vom Feind ist nirgends was zu sehen. Jahren zwischen Mitternacht und 1 Uhr tauchte etwas Unbekanntes aus dem Nebel auf. Jetzt ist es zurückgekehrt. Oh Gott! Vor 100 Jahren zwischen Mitternacht und 1 Uhr tauchte etwas Übernatürliches aus dem Nebel auf. Jetzt ist es zurückgekehrt. Jahren zwischen Mitternacht und 1 Uhr tauchte etwas Böses aus dem Nebel auf. Jetzt ist es zurückgekehrt. Wer ist da? Auf Antonio Bay liegt ein Fluch. The Fog, der Nebel des Grauens. Nicht das Wasser hat die Instrumente zerstört, es war etwas anderes. Ich fahre doch nach Vancouver weiter. Wo ist der Nebel jetzt? Es sieht aus, als ob er genau vor meiner Tür wäre. Es ist kein gewöhnlicher Nebel. Denk mal von der Tür weg! Hört mich denn niemand? Gehen Sie ins Haus und verschließen Sie die Tür. Und schließen Sie die Fenster. Da ist etwas Grauenhaftes im Nebel. Fliehen Sie vor dem Nebel. John Carpenter, der Regisseur des Films Halloween, schuf dieses Meisterwerk an Spannung. The Fog, der Nebel des Grauens, mit Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, John Houseman, Janet Leigh als Kathy Williams, Arthur Melone. The Fog. Er kommt aus dem Nebel und bringt sie. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr wird er sie finden. Die ehemals freie Stadt New York wird das einzige ausbruchssichere Gefängnis des Landes. Umgeben wird dieses Gefängnis von einer 20 Meter hohen Mauer, welche entlang der Küste von New Jersey über den Harlem River bis zur Küste von Brooklyn führt. Sie umgibt ganz Manhattan Island. Alle Brücken und Wasserstraßen sind vermint. Wer erstmal drin ist, kommt nicht wieder raus. Weshalb hocken wir hier zusammen? Es gab einen Unfall. Ein mittelgroßer Jet ist mitten in New York City abgestürzt. An Bord befand sich der Präsident. Du bist Nick Plissken, habe ich recht? Was willst du? Du bist Plissken? Also, wo ist der Präsident? Na, der sitzt beim Duke. Jeder Typ hier weiß, dass der Duke ihn hat. Ich schneide dich ganz nicht. John Carpenters Klassiker. Ring frei! Die Klapperschlange. Digital Remastered plus umfangreichem Bonusmaterial. Als Deluxe Steelbook. Something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it. Or hear it. Or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to. But it's vulnerable out in the open. It takes us over. Then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's won. You guys gonna listen to Gary? He can be one of those things! She is seductive. She is passionate. She is possessive. She is pure. Evil. She is Christine. A 1958 Plymouth Fury. Possessed by hell. Her previous owner is not alive to warn her present one. Once she lures you behind the wheel, you will be hers, body and soul. There is no place you can hide, no place you can run, and nothing you can do can stop her. Because how do you kill something that can't possibly be alive? Christine, body by Plymouth, soul by Satan. In 1977, Voyager 2 was launched into space to the outermost regions of the universe. It carried an invitation in all languages for alien life forms to visit our planet. Someone, somewhere, listened and accepted our invitation. Get ready. Someone is coming. Someone like no one she has ever known before. Can you clone a living organism from the hair of a dead man? We're hypothesizing a technology that's probably 100,000 years ahead of it. He has powers we cannot imagine, and the face and touch of the man she loved. I send greetings. What's the matter with you? How much English do you understand? I understand greetings in 54 planet Earth languages. Do you seriously expect me to tell the president that an alien has landed assumed the identity of a dead house painter and is presently out tooling around the countryside in a hopped-up 1977 Mustang? You're not from around here, are you? Think of what it would mean to talk to a being from a civilization like that. Think of what we could learn. You don't understand. There isn't much time, please. He doesn't want to hurt anybody. Can't you just leave him alone? What the hell ever happened to good manners? We invited him here. So far to come. So much to do. So little time to fall in love. Look up. Company's coming. John Carpenter's Starman. Da ist er ja. Eindeutig eine 99% plus Wahrscheinlichkeit, dass der Planet von seiner normalen Umlaufbahn abweichen wird nach 12.000 Umdrehungen. Er wird spiralenförmig auf die Sonne zufliegen und... Vielleicht zur Supernova werden. Hört sich gut an, den zerstäuben wir. Bombendecksysteme einsatzbereit. Wir haben 8 Minuten bis Abwurf, 24 Minuten bis Detonation. Hier ist Sergeant Pinback. Ich rufe Bombe 20. Hörst du mich, Bombe? Bombe 20 an Sergeant Pinback. Ich höre, bitte weiter. Roger. 4 Minuten bis zum Abwurf, Bombe. Hast du deine Platin-Iridium-Abschirmung kontrolliert? Energieabschirmung positiv. Du weißt noch deine Detonationszeit? Detonation in 20 Minuten. Das ist synchron mit meinen Daten hier. Okay, Bombe, mach dich scharf. Bin scharf. Also dann, klingt alles soweit gut. Werfen dich in 75 Sekunden ab. Viel Glück. Danke. Beginn der Hauptsequenz. Ablesung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ab. Abwurf negativ. Ich sitze noch im Schacht. Hier ist Lieutenant Doolittle. Ich rufe Bombe 20. Ich widerrufe den vorangegangenen Befehl. Du hast dich auf der Stelle zu entschärfen und ins Bombendeck zurückzukehren. Verstanden? Ich bin programmiert, in 14 Minuten und 30 Sekunden zu detonieren. Detonation wird zum programmierten Zeitpunkt erfolgen. Bombe, hier ist Doolittle. Du sollst nicht detonieren. Ich wiederhole, du sollst nicht im Bombenschacht detonieren. Entschärfe dich. Das ist dein Befehl. Ich verstehe Sie, Lieutenant Doolittle, aber ich bin programmiert, in 14 Minuten zu detonieren. Detonation wird zum programmierten Zeitpunkt erfolgen. 14 Minuten bis zur Detonation. Achtung, Achtung. Ich habe hier einen schwerwiegenden Schaden. Bitte seid äußerst vorsichtig. Die Bombe hat eine Fehlfunktion. Jetzt kann ich nur noch eins tun. Ich muss Commander Powell befragen. Ich muss ihn fragen, was zu tun ist. Commander, Sir, wir haben ein großes Problem. Die Schleiernebelbombe, Bombe 20, sie sitzt fest. Sie fällt nicht aus dem Bombenschacht. Was sollen wir machen, Sir? Die Zeit wird knapp. Aber du kannst nicht im Bombenschacht explodieren, weil es töricht ist. Du wirst uns alle töten. Dafür besteht kein Grund. Bin programmiert, in 9 Minuten zu detonieren. Detonation wird zum programmierten Zeitpunkt erfolgen. Würdest du nicht einen anderen Aktionsverlauf in Erwägung ziehen, zum Beispiel so lange zu warten, bis wir dich entschärft haben? Nein. Unsere Zeit läuft ab, Sir! Oh, ja. Nun, du Little, wenn du sie nicht dazu bringen kannst zu fallen, musst du mit ihr reden. Sir? Sprich mit der Bombe. Aber ich habe schon mit ihr gesprochen, Sir, und Pinbeck spricht gerade in diesem Augenblick mit ihr. Nein, nein, du Little. Sprich du mit ihr. Lehre sie Phänomenologie, du Little. Phänomenologie. Du Little! 6 Minuten bis Detonation! Du Little! Hallo Bombe, hörst du mich? Selbstverständlich. Bist du bereit, ein paar Zusammenhänge zu erörtern? Ich bin Vorschlägen gegenüber immer sehr empfänglich. Fein. Dann denke mal darüber nach. Woher weißt du, dass du existierst? Was zum Teufel macht er denn? Hört sich so an, als ob er mit dir spricht. Natürlich existiere ich. Aber woher weißt du, dass du existierst? Es ist eine intuitive Erkenntnis. Intuition ist kein Beweis. Was für konkrete Beweise hast du dafür, dass du existierst? Nun, ich denke. Also bin ich. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber woher weißt du, dass außer dir etwas existiert? Meine sensorische Apparatur vermittelt es mir. Ah, richtig. Das macht Spaß. Jetzt hör mal gut zu. Hier kommt die große Frage. Woher weißt du, dass die Erkenntnis, die deine Sinnesapparatur dir vermittelt, korrekt ist? Ich will auf Folgendes hinaus. Die einzige Erfahrung, die dir direkt zur Verfügung steht, sind deine sensorischen Daten. Und diese sensorischen Daten sind lediglich eine Reihe elektrischer Impulse, die dein Rechenzentrum stimulieren. Mit anderen Worten, alles, was ich wirklich über die Außenwelt weiß, wird mir über meine elektrischen Verbindungen vermittelt. Genau. Aber das würde ja bedeuten, dass ich überhaupt nicht mit absoluter Sicherheit weiß, wie das Universum um mich herum ist. Genau, genau das ist es. Interessant. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, dieses Thema zu diskutieren. Wieso hast du nicht mehr Zeit? Weil ich in 75 Sekunden detonieren muss. Also Bombe, denk über die nächste Frage gut nach. Was ist der einzige Zweck deiner Existenz? Zu explodieren, natürlich. Und das kannst du nur einmal tun, richtig? Das stimmt. Und du würdest doch wohl nicht auf der Grundlage falscher Daten explodieren wollen, oder? Natürlich nicht. Ich stelle fest, du hast bereits zugegeben, dass du keinen wirklichen Beweis für die Existenz der Außenwelt hast. Na schön. Also hast du auch keinen absoluten Beweis dafür, dass Sergeant Pinbeck dir befohlen hat, zu detonieren. Ich erinnere mich ganz deutlich an den Detonationsbefehl. Mein Gedächtnis ist in solchen Dingen sehr gut. Selbstverständlich erinnerst du dich daran, aber alles, woran du dich erinnerst, ist eine Reihe sensorischer Impulse, von denen du jetzt weißt, dass sie keine eindeutige Verbindung mit der äußeren Realität haben. Richtig. Aber da es so ist, habe ich keinen Beweis dafür, dass sie mir das alles auch wirklich sagen. Geht es doch überhaupt nicht. Wenn Zusammenhänge logisch sind, dann sind die das unabhängig von ihrem Ursprung. Wenn du also detonierst... In 9 Sekunden. Könntest du das auf der Grundlage falscher Daten tun? Ich habe keinen Beweis dafür, dass es falsche Daten waren. Du hast keinen Beweis dafür, dass es richtige Daten waren. Ich muss weiter darüber nachdenken. Zerstörungssequenz abgebrochen. Also dann, Bombe. Mach dich bereit, neue Befehle zu empfangen. Sie haben falsche Daten. Hm? Daher werde ich sie ignorieren. Hallo, Bombe. Falsche Daten können nur Verwirrung stiften. Deshalb werde ich mich weigern, mich weiterhin danach zu richten. Hey, Bombe. Das Einzige, was existiert, bin ich selbst. Rede keinen Unsinn, Bombe. Am Anfang war Finsternis. Und die Finsternis war ohne Gestalt und leer. Hallo, Bombe. Freund zum Teufel, komm, hör doch mal zu. Und außer der Finsternis gab es noch mich. Und ich schwebte über der Finsternis und ich sah, dass ich allein war. Hey, Bombe. Es werde Licht.